So, können wir die Mikros einmal zu mir halten, damit ich einmal klatschen kann? Ja, ist gut genug. Ich weiß, das ist nicht der beste Klatscher. Grinst nicht so. Alter. Gut, dann mache ich den Renegade und dann können wir loslegen. Ey, das habe ich mich schon immer gefragt. Was ist? Ich habe es doch tausendmal erklärt, oder nee, nicht? Nee, also ehrlich nicht. Bevor ich es nochmal erkläre, schicke ich dir mal den Link vom Renegade in der Bulli-Parade. Ah, in der Bulli-Parade. Der ja. Bulli-Renegade. Okay. Ja, ja. Er war ein Cop, ein verdammt guter. Aber er machte einen Fehler, sagte gegen Polizisten aus, die die Fronten gewechselt hatten. Die wollten ihn töten, aber erwischten die Frau, die er liebte. Ihm wurde ein Mord angehängt. Seitdem durchstreift er das Land. Ein Gesetzloser, der andere Gesetzlose jagt. Ein Kopfgeldjäger. Ein Abtrünniger. Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Mein Name ist Gregor. Ganz nett und entspannt heute. Ich lasse dir gerne vor. Nett. Mein Name ist Simon. Bei dir hat es jetzt kinderständerisch. Komm zu mir, die Bude. Ich habe Süßigkeiten. Nein. Mein Name ist Simon, passt so besser. Ich wollte deinen Tonus sehen. Ja, aber egal, dann habe ich mich auch sehr kinderständerisch angehört, glaube ich. Ein bisschen, für mich schon, aber mich kannst du ja immer schänden. Ja, was du heute kannst schänden, das auf morgen nicht verschwenden. Mich auch, oder so. Gott. Und du bist? Ich bin der Daniel und frag mich, was ich hier gerade mache. Ich frage mich das noch auch. Kannst du raus, ja. Ich glaube, wir können auch einfach nochmal von vorne anfangen, oder? Das heißt es jedes Mal und dann ist dann trotzdem immer wieder der Schwachsinn drin irgendwie. Ja, aber manchmal... Und gerade wenn ich drum gebeten habe, können wir das vielleicht nochmal von vorne machen? Nein. Ja, dann ist es aber umso lustiger, weil du drum gebeten hast. Ja, das ist natürlich wahr. Soll ich sagen, okay, lass uns das nochmal von vorne machen? Ja, dann wenn du jetzt darum bittest, dann machen wir das auch nochmal von vorne. Nee. Ich wusste, gut, dass das kommt. Moin, moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Mein Name ist Gregor. Das ist wirklich nochmal neu, das kann doch nicht sein. Jetzt lass den Mann doch seine Arbeit tun und huste nicht ins Mikrofon. Jetzt müssen wir nochmal neu. Ja, okay. Ja, ich bin der Gregor. Das lässt du jetzt... Jetzt ist es aber lächerlich gerade. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was Sache ist. Ey, solange das jetzt hier nicht wieder in den Til Schweiger-Podcast ausartet, bin ich wir mit allem zufrieden. Wir füllen die Zeit auch irgendwie. Ja, wir haben gerade viel Family Guy gesehen. Ja. Vielleicht sind wir von da so ein bisschen... Ich bitte, schreibt in die Comments ruhig rein, wenn ihr das gerade im Bus oder so gehört habt und irgendjemand die Cola dann ins Gesicht gerotzt hat währenddessen. Das würde mich interessieren, weil das habe ich auch schon mal gelesen von jemandem, der dann währenddessen im Bus dann Cola getrunken hat und dann... Weil er so scheiße fand oder weil er so lachen musste? Ich hoffe, weil er es so lustig fand. Okay. Also mit Absicht lustig und nicht mit... Oh, guck hier, da vergewaltigen sie gerade in der Region. Sollte man vielleicht noch sagen, nicht an. In South Park. Wir müssen den Fernseher ausmachen. Das war ja beim Star Trek Podcast völlig in Ordnung. Ja, stimmt. Aber hat da schon abgelenkt. Ja, und obwohl man kann die Bindung ja zum heutigen Podcast dann auch wieder da finden, weil es gibt ja eine ganz, ganz große Tom Cruise Folge in South Park. Falls ihr die gesehen habt. Oh ja, kam eine der frühen Folgen. Aber das war ja auch genau eine dieser legendären Folgen, die er dann verbieten wollte, ne? Also er war ja wohl der einzige Promi, der mal irgendwie sich so richtig dagegen aufgelehnt hat. Das fiel so in die Phase, so, wo Tom Cruise nicht mehr beliebt war, wegen dem ganzen Katie Holmes Scientology-Scheiß. Und jetzt, bevor er wieder ein bisschen reformiert ist, so aktuell, so im öffentlichen Ansehen, glaube ich, ne? Da war er einfach Arschloch und bratzig. War das vor oder nach der Scientology-Folge, nach der ja auch Isaac Hayes dann rausgemobbt wurde, sozusagen, nicht rausgemobbt wurde, sondern gesagt bekommen hat von Scientology, er soll doch... Ich glaube, das war wirklich ein und dieselbe dann, ne? Ja, das müsste, glaube ich, dieselbe gewesen sein. Was danach quasi, okay. Ja. Also Isaac Hayes hat ja dann, oder der ist ja auch relativ kurz danach auch verstorben, nachdem er dann eben nicht mehr bei South Park dabei gewesen ist. Der hatte ja auch einen Schlaganfall, glaube ich, vorher gehabt und hätte eh nicht mehr in großer Kapazität dabei sein können. Aber war natürlich dann auch, ich weiß jetzt nicht, ob er dann offiziell das selbst gesagt hat oder seine Leute sozusagen, nee, Isaac Hayes will nicht mehr wegen eurer Scientology-Gelöts da mitmachen. Ja. Das wird aber wahrscheinlich dann nie aufgelöst werden. Aber sie haben ihn ja schön gewürdigt. Und jetzt zurück zu jetzt Tom Cruise. Zurück zu Tom Cruise. Ich wollte gerade sagen, hast du jetzt überhaupt schon mal angekündigt, worüber wir hier eigentlich sind? Habe ich habe doch die Überleitung dann dementsprechend gemacht. Nein, aber das Schöne finde ich gerade momentan, wir müssen uns auch gerade dann noch erinnern, wo wir dann aufgehört haben, genau, in Richtung Tom Cruise. Wir haben ja damals recht spontan uns dann entschlossen, hey, wir haben Bock, den Tom Cruise Podcast zu machen. Ich weiß noch, als ich den dann online gestellt habe, gab es, glaube ich, den größten Shitstorm, den ich hier erlebt habe. In den Game One Comments und nachdem der dann ein oder zwei Tage online war, ist es, glaube ich, der meistgewünschte Podcast gewesen, damit wir den zu Ende bringen. Ja, also ich fand es auch erstaunlich, dass erst so ein Sturm der Entrüstung losging und dann auf einmal plötzlich ich von allen Seiten mal gefragt worden bin, ey, wann geht's denn mit dem Podcast weiter? Ja, ich glaube, es ist so die erste Reaktion einfach, ich weiß ja nicht, wie die Erwartungshaltung bei den Leuten dann meist ist, was jetzt für ein Podcast kommt oder nicht. Und ich weiß nicht, ob dann bei Leuten, die jetzt nicht in unserem Generationsspielraum dort mit dabei sind, ob Tom Cruise dann noch den gleichen Effekt hat, dass wir den auch als Schauspieler primär sehen und eben nicht als jemand, der in den Nachrichten meist wegen irgendwelcher Geschichten rumkrebst. Gut, ich meine, mittlerweile kann man ja jetzt fast sagen, er drängt sich ja auch nur noch als Schauspieler irgendwie. Eigentlich also schon. Inzwischen so vielleicht, keine Ahnung, lass es vielleicht dieses Jahr gewesen sein, so, aber. Also da werden wir ja auch noch dazu kommen. Ich finde spätestens seit so 2,5, 3 Jährchen in Richtung, wo so Night and Day war ja auch schon ein guter Schritt dorthin. So seine Reformierung als Schauspieler, dass er auch wirklich primär als Schauspieler gesehen wird, hat einen guten Weg gefunden bis hierhin. Aber ich finde, es ging sogar schon ein bisschen früher los, aber ich glaube, da kommen wir dann eh gleich dann hin. Da kommen wir dann eh gleich dazu. Ja, wir hatten aufgehört letztes Mal, wir haben ja den Metal Gear Solid Reigen, wollte ich schon sagen, den Mission Impossible Reigen ja einmal durchgemacht und der letzte Film, den wir besprochen haben, war glaube ich war Mission eine Impossible 4, oder nicht? Mission Impossible 4, aber so in der Zeitlinie waren wir jetzt 1996 angekommen und was war der letzte Film, den wir besprochen haben im letzten? Was war der vor Jerry Maguire? Also du meinst in der Filmografie vor genau, Jerry Maguire. Was war vor dem Maguire? Mission Impossible, deswegen kamen wir ja darauf. Okay, und da davor? Weil einfach alle in abzuhandeln. In einem fernen Land, war das da? Interview mit einem Vampir war es sogar schon. Okay. Die sehr interessant, als ich den Teil dann online gestellt habe, genau an dem Tag darauf ist Interview mit einem Vampir im Fernsehen gelaufen. Ich glaube, Tage des Donners auch. Also das ist lustig, ja, das ist mir genauso ergangen. Immer, das weiß ich auch noch, dass ich mir dachte, ach, das ist ja mal wieder so ein Typ, ja. Eine von diesen Zufällen. Oder es laufen so viele Tom Cruise-Filme ständig, dass man... Vielleicht ist uns das auch nur dann aufgefallen, weil wir dann eben präsenter für das Thema dann waren, weil wir einfach gerade darüber gesprochen haben. Ich wette, wenn ich jetzt in meinem iPhone nachgucken würde, ich habe gar kein iPhone mehr, ich Idiot. So ist das schon drin im Hirn, ja. In meinem blöden, dummen Smartphone nachgucken würde, was so läuft heute, würde wahrscheinlich auch irgendwo... gestern, morgen, heute einen Tom Cruise Film aufpoppen. Behaupte ich einfach mal so. Aber ihr könnt uns ja gerne, die wissen ja gar nicht, wann wir den aufgenommen haben. Wir haben Top Gun 2 angekündigt, ne? Mit Channing Tatum oder was? Und was ist aus dem ersten Teil, die Flugzeuge oder was? Also ich meine, was haben sie übernommen? Macht Tom Cruise mit? Weiß ich nicht. Als Instructor doch diesmal oder so. Oder als kann ich mir vorstellen, dass hier Maverick dann irgendwie in die Schule geht. Ich finde, er könnte so einen jungen Heißsporn spielen. Ja. Back to the roots. Und Kelly McGillis als alter General, oder was? Das Thema hatten wir schon mal. Nicht googeln. Nicht googeln heute. Nicht googeln. Aber dann erklärt er ihr mit so kleinen Plastikflugzeugen auf ihrem Bauchnabel, erklärt er ihr dann so eine Flugtaktik. Wie? Na, erinnert mich. Und dann stürzt das Flugzeug ab, weil es in der... Days of Thunder? Ja. Weil es... Da macht er das. Ich muss jetzt an Armageddon denken. Ja, das waren aber die Animal Cracker. Das Kleine geht. Ich mach's jetzt extra. Ich berühre dich nicht dabei. Das Kleine, weiß ich nicht, die Giraffe. Kopf berührst du ihm. Ja, Tom Cruise hat es natürlich auch. Heute würde es wahrscheinlich bei Kelly McGillis in irgendeiner Hautfalte verschwinden. Und dann mit so malmenden Geräusch. Aber gut, nee, da hatten wir... Unrecht. Ich kenne sie gar nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ihre Bauchfalte aussieht. Da hatten wir ja eh schon drüber in aller Ausführlichkeit gesprochen. Und ich muss sagen, ich habe mich natürlich in Vorbereitung in Richtung dieses Podcasts nochmal dann hinbegeben und geschaut, welche Filme hatte ich nicht mehr so präsent, was kann ich denn nochmal gucken. Und ich muss sagen, von den Sachen, die wir hier üben, haben. Ich fand die fast alle durchweg gut und mir haben sehr viele Sachen sehr gut gefallen. Also Tom Cruise hat echt eine wirklich schöne Filmbibliothek, speziell in den letzten 10, 15 Jahren. Dann also da kommen wir jetzt. Gehabt. Ich meine, wo sind wir? Wir sind jetzt bei Jerry Maguire. Wir sind jetzt Soll ich einfach vorgreifen, alle erzählen, so vorlesen oder wollen wir uns das aufnehmen? Ja, oder du kannst dann haben wir sie alle mal auf einen genau, Blick. Genau, gib mal einen quick Überblick und dann gehen wir da rein, ohne die Mission Impossibles. Ich lese das natürlich ab. Ja. Ice White Shut, Magnolia, Vanilla Sky, Austin Powers in Goldständer, Minority Report, Last Samurai, Collateral, Krieg der Welten von Löwen und Lämmern. Den kenne ich tatsächlich. Habe ich gesehen zuletzt. Nicht von gehört, echt? Nee. Kommen wir dann Tropic gleich dazu. Thunder, Operation Valkyrie, Night and Day und Rock of Ages. Rock of Ages, natürlich der und jetzt Jack Reacher. Jack Reacher, den du schon gesehen hast, da kommen wir aber dann in 3 Stunden drauf. Ja, wir dürfen den Podcast auch nicht vor einem gewissen Datum online stellen. Aber die Leute, die brennen doch darauf, mehr von Tom Cruise zu hören. Ja, also ich glaube, das werden wir noch in die Wege leiten können. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt auch der 21. oder so. 21.1.? Nee, Dezember. Achso, nee, dann kommen wir, glaube ich, dann drüber hinweg. Also das ist noch zum Einhalten hier. Nee, du hast gerade die Filmografie vorgelesen. Ich glaube, der einzige so Austin Powers und Goldständer hatte ein sehr erinnerungswürdiges Cameo natürlich dort, aber der Rest sind natürlich alles dann Hauptrollen. Ich muss sagen, Goldständer ist der einzige Austin Powers, den ich wirklich nicht mehr zu Ende geguckt habe. Oder beziehungsweise, ach, du hast den nicht zu Ende geguckt? Nee, das Ding war durch. Ich fand diesen Belgier, oder den er da spielt, ich fand den so bescheuert. Fat Bastards oder was? Nee, nicht Fat Bastard. Der war ja schon im zweiten schlimm. Aber du meinst hier den Goldständer. Ich meine den Goldständer selbst. Ist das nicht Holländer? Nein, ist er nicht. Oder Holländer. Nein, ich laber Quatsch. Was ist er? Ein Goldständer? Was für ein Holländer? Holländer oder Belgier? Oder Belgier, eins von beiden. Tut mir leid, aber Holländer und Belgier. Ist ja eh für die Amis dasselbe. Ist einfach, er hätte auch sagen können, ich bin Europäer. Aber wie gesagt, ich fand das auch Beyoncé und aber komm, guckt, gib dem nochmal eine Chance. Goldständer ist wirklich, also kein Film, wo man ausmacht. Diese Schwanzwitze, also beziehungsweise diese Schwanzersatzwortwitze, ja. Ja, aber ey, komm, ehrlich. Das war doch schon immer so. Und auch hier, bla. Okay, das war overused. Ja, das war wirklich halt dann im dritten Anlauf war es echt too much. So. Aber da kommen wir nochmal dazu. Nee, das ist ein scheiß Cameo. Es ist ein lustiges Cameo. Also ich habe mich gefreut drüber. Ich würde dir beipflichten, dass er nicht ganz so gut wie der erste ist. Goldständer, und er hat, glaube ich, ein, zwei Szenen, wo ich trotzdem sehr herzhaft gelacht habe. Wo Austin Powers gegen Minimi kämpft und ihn gegen den Kühlschrank tritt. Ich habe mir diese Szene 500 Mal hintereinander angeguckt. Und dann tritt er ihn mit so Superpower gegen den Kühlschrank. Die Szene in dem Gang mit dem Auto, was genau dann quer im Gang steht, ist im ersten. Ich wollte doch nur gerade, deswegen frage ich doch. Ja, ist ja gut. Ich weiß das doch. Aber wie gesagt, wir sind in Richtung kleines Cameo gekommen, und wenn wir dann den Mike Myers Podcast... Den jungen Vater, ne? Genau, den wir auch noch machen müssen. Den jungen Vater spielt... Er spielt Austin Powers. Film. Genau, sitzen die ja alle im Austin Powers Film. Und am Anfang sitzen die im Austin Powers Film, und dort Tom Cruise ist Austin Powers. Genau. Wo man mal sagen muss, dass er da ja schon echt auch wieder mal echt gezeigt hat, dass er da echt eigentlich einen ganz guten Sinn für Humor hat. Ja, ne? Das ist er zeigt es bei einem Film noch besser, aber da kommen wir auch noch drauf. Aber da muss man jetzt da nicht sagen, alle Cameos erstmal vorne. Nein. Es ist das nächste ist ja mehr als Cameo, aber da kommen wir dann noch dazu. Genau. Lass uns zum ersten Film gehen. 1996 rausgekommen, und der Film, der die Karriere von Cuba Gooding Jr. sozusagen angefeuert hat. Also alle Snow Dogs haben wir ihm zu verdanken. Danke. Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. Und wie hieß dieser komische scheiß Pfadfinder-Film? Der lief letztens auch noch im Fernsehen. Oh Gott, ich weiß es nicht. Alles aus der Direct-to-DVD-Ecke, da wo Wesley Snipes dann gerade aus dem Klassikfilm dreht. Was ist aus diesem armen Mann geworden? Ich meine, er hat den Oscar gekriegt für eine Rolle, ja, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, das war eher wieder dieser Pflicht-Oscar, der mal wieder an einen afroamerikanischen Schauspieler gehen musste. Ja, aber er war auch, ich weiß ja nicht, was die Konkurrenz jetzt in dem Jahr gewesen ist, aber war eigentlich ganz cool. Können wir das kurz vielleicht checken? Wir können das kurz checken. Ja, während ich checke, kannst du ja mal kurz erklären, worum es in Jerry Maguire geht. Sportagent, also quasi er kümmert sich um Sportler und sorgt dafür, dass die irgendwelche Werbeverträge und Sendezeiten und Anzeigen oder sonst irgendwas bekommen. Wie ein Entourage im Grunde. Der Ari Gold, nur natürlich in einem anderen Metier. Ja, genau. Aber im Grunde so sollte er. Es wird eine ein kleiner Einblick in die fiese Welt der Werbesportbranche irgendwie oder Sportwerbebranche geben. Und es geht darum, dass Jerry Maguire irgendwie ein Sportagent ist, der nicht wirklich erfolgreich ist und kräftig daran arbeitet, seinen einzigen vielversprechenden Star, einen Footballspieler, einen Cuba Gooding Jr., an den Mann zu bringen. Und er hat hier noch einen zweiten da mit Jerry O'Connell. Genau, so der irgendwie verletzt wird oder sowas. Er ist Nachwuchs-Quarterback und eigentlich so jemand, der dann auch die besten Aussichtschancen hat. Und da kann er Tom Cruise sozusagen noch sehr dankbar sein, dass er wirklich den großen Namen hat. Aber dafür hat Cuba Gooding Jr. das größte Potenzial, aber auch ein sehr eigentlich schwieriger Kunde, sagen wir es mal so. Ja. Also, und ich glaube, er ist auch deswegen, will ihn keiner so wirklich haben, außer Jerry Maguire, weil jeder irgendwie die Eskapaden von ihm satt hat oder sowas, glaube ich. Also an ihn traut man sich nicht so wirklich ran. Also der eine kommt von seiner alten Agentur, er trennt sich ja von seiner Agentur mehr oder weniger und nimmt einen mit. Aber das passiert ja eigentlich schon so... Ja, direkt am Anfang, oder? Nee, nicht direkt am Anfang, oder? Was denn? Das mit den... mit den, dass er die verliert, die ganzen Leute, oder was meinst du? Dass er aus der Agentur geschossen wird. Achso, naja, am Anfang, er hat ja diesen Konkurrenzkampf mit seinem Kollegen dort, mit Jay Moore, amerikanischer Comedian, und auch, da gibt es auch so eine coole, so vor Entourage-Zeiten, so eine Serie über das Business, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die aber auch nur so 10 Folgen hatte, da spielt er die Hauptrolle, die ist auch ganz cool. Die stehen im Konkurrenzkampf und Jay Moore zieht ihn über den Tisch, ne? Ja, Tom Cruise hat irgendwann sozusagen genug von den unlauteren so Geschäftsmitteln und dieses Arschloch sein, um seinen Job zu machen, dass er irgendwie so ein Pamphlet aufsetzt oder das sind die neuen Regeln, ne, so müssen wir eigentlich ergehen, wir müssen keine Arschlöcher sein, um unseren Job gut zu machen. Und ja, genau, es geht, also ich lese hier es gibt eine Tirade, heute wäre das via E-Mail oder Twitter, damals war es, glaube ich, mit Postfächern, ja, genau. Gegen die Unehrlichkeit und mangelnde Menschlichkeit des Unternehmens, was natürlich dann schon so ein dicker Eier-Move ist, der ihn aber leider eben den Job kostet, so wie heute auch eine dumme E-Mail auch schon schnell mal was beenden kann. Ja, und Cuba Gooding Jr. ist, glaube ich, der einzige Sportler, der ihm treu bleibt. Ja, genau, also die starten, Jay Moore und Tom Cruise starten so Telefonaufrufe irgendwie, wer wen dann ranholen kann, und Jay Moore kriegt natürlich fast jeden, bis eben Tom Cruise diese Verzweiflungstat mit Cuba Gooding Jr. macht und der einfach so, show me the money, das für mich zum Schotter, dieses Schreiduell übers Telefon. Ne? Und ja, er glaubt daran, dass er ihn zum Schotter. Genau, man sieht dann so im Büro, alle gucken Tom Cruise an, wie blöde, für mich zum Schotter! Ja! Schotter! dann herumschreit. Der ist schon so tief gesunken, Tom Cruise, dass er eben dann auch wirklich alles mitmacht, damit er wenigstens einen Klienten da dran behält. Ich habe hier kurz die Konkurrenten beim Oscar von Cuba Gooding Jr. William H. Macy in Fargo. Ah, was? Ja. Armin Müller-Stahl in Shine. Das war der mit Geoffrey Rush, glaube ich, der Pianistenfilm. Der Pianistenfilm. Edward Norton in Primal Fear, sagt mir jetzt nichts. Und James Woods in Ghosts of Mississippi war dort festgelegt. Oh. Ich muss sagen, William H. Macy in Fargo. Ey, tut mir leid, nee, das ist eine Konzessionsentscheidung. Das ist wieder so ein müssen wir machen. Irgendwie. Ja, aber Frances McDormand hat ja den Oscar bekommen. Vielleicht war es dann, okay, wenn wir ihr den Oscar geben, braucht ihr dann. William H. Macy ist die erbärmlichste Figur ever in Fargo. Das spielt er so großartig. Tut mir leid, da kommt der cholerische Footballspieler von Cuba Gooding Jr. Ich meine, ich sage ja gar nicht, dass die Leistung schlecht ist. Aber natürlich, es ist ein amerikanischer Filmpreis und es ist halt ein sehr beliebter Sport da. Einfach so ja, das ist ja da mehr als siehste, nur genau, ein Sport. Aber das meine ich. Das ist auch so das Ding, wie damals, wie vor einigen Jahren irgendwie hier mit Blindside. Mhm. Hier mit dem Sandra Bullock-Film. Okay, ja. Es geht um eine christliche Mittelstandsfrau, die sich erbarmt, einen Schwarzen irgendwie unter ihre Fittiche zu nehmen, um ihn zum Football-Sportass irgendwie aufzuziehen. Ey, schreit so sehr nach amerikanischen Befindlichkeiten und Oscar, sag ich mal, Wohlwollen. Aber hat er auch bekommen. Hat er ja auch bekommen, genau. Ja, das meine ich ja. Und das stützt ja meine These. Hier, okay, ey, es muss mal wieder irgendwie einer von denen gewinnen. Entschuldigung, das ist jetzt, es soll nicht so klingen, wie es, soll nicht so gemeint sein, wie es klingt. Aber das ist so dieses, das ist genau wie auch, genau wie Al Pacino mit Duft der Frauen, Alter. Das war der Konzessions-Oscar, weil er einfach so übergangen wurde. Oder auch hier. Ich finde aber Duft der Frauen ist schon, also ja, klar, ein guter Film. Aber nein, Mann. Der Typ hat Serpico, allein für Serpico, dass er da übergangen wird. Ja? Und dann kommt der Duft der Frauen, da stinkt das ab. Entschuldigung, es stinkt ab. So gut der Duft der Frauen ist und so gut der Film auch ist, ja. Aber das ist einfach so dieses, okay, jetzt müssen wir ihm ihn geben. So. Das ist du hast aber auch so eine Jury, die sich dann halt gerne vielleicht auch mal in gewisse Filme verliebt, ja, sagen wir mal. Auf ob es jetzt Bild oder Regie oder Sound ist oder Darsteller. Oft gewinnen dann ja dieselben Filme in mehreren Kategorien. Gut, nominiert. Man muss auch sagen, also man kann da mitnehmen, dass natürlich aus welchem Grund auch immer dann Cuba Gooding Jr. den Oscar bekommen hat. Er hat eine gute Performance abgeliefert und war auch zu Recht nominiert. Tom Cruise übrigens auch nominiert in diesem Jahr gewesen für Jerry Maguire. Für Jerry Maguire mit dazu. Ich weiß nicht, war René Zellweger auch nominiert? Ich glaube schon damals nicht. Ja, und jetzt wollte ich gerade mal auf den Punkt kommen. Ne? Wir reden hier eigentlich die ganze Zeit über diese, sag ich mal, Sportler-Drama-Werbekritik-Geschichte, ja. Und ich habe Jerry Maguire, weswegen er mich auch erstmal lange Jahre nicht interessiert hat, immer als was ganz anderes wahrgenommen. Als Jerry Maguire ist ein Frauenfilm. Ja, ne? als richtig knallharte Romanze. Frauen, ach so, okay. Ja, weil es geht halt darum, dass eine Angestellte dieser Sportfirma, also dieser Werbefirma, sich auch entschließt, mit Jerry Maguire zu gehen. Ja, und um für ihn zu arbeiten, René Zellweger, das Love Interest des Films, ja, deren Beziehung ja eigentlich so, eigentlich der Kern dieses ganzen Films. Und Renée Zellweger hat ja auch, ist alleinerziehende Mutter, genau, hat ja irgendwie dieses sehr, sehr knuffige Kind eben, ja, na, also wo man sich als Zuschauer wirklich außer, oh. Du sagst, knuffiges Kind. Ja, knuffig, niedlich. Das hatte sie zu einer Zeit ihre. Ja, nicht das Kinn, das Kinn. Kind. Nein, nein, Kinn. Nein, knuffiges Kinn. Nein. Ich fand es halt lustig, das zu verhören. Okay, ja, man kann in der Richtung. Entschuldigung. Aber du hast absolut recht, der Regisseur ist ja auch Cameron Crowe und das ist ja eigentlich so ein Meister in so Beziehungsdialogen, ja, oder sowas dort schreiben. Der hat auch diesen John Cusack-Film gemacht, ne, wo er am Ende dann die Boombox hochhält vor dem Fenster. Super. Welcher ist das? Wie ist der Durchstarter auf Deutsch? Ich weiß nicht mehr, wie der auf Deutsch ist. Warte mal, der Volltreffer, glaube ich. Es kann durchaus sein. Oder Almost Famous und ja, andere weitere Geschichten. Also ich mag mittlerweile mag ich Cameron Crowe echt gut. Ich meine, das sind manchmal ein bisschen seichte Filme, aber das sind immer Wohlfühlfilme irgendwie, die man sich problemlos angucken kann, auch als Mann, sage ich jetzt mal. Und sie haben Charakter, finde ich. Ja, sie haben Charakter. Almost Famous fand ich super. Ich fand High Fidelity fand ich klasse. Mhm. Also fand ich richtig klasse sogar, also ich stehe super auf den Film, auch wenn ich das Buch jetzt nicht so wirklich hundertprozentig kenne oder beziehungsweise weiß, ob das so hundertprozentig adaptiert ist. Und jetzt auch, letztens hat er irgendwie hier wie Border Zoo hat er gemacht und mit Matt Damon. Ja, genau. Ja. Und ey, muss ich sagen, war ein schöner Film, ey, wirklich. Also es war ein Film, den habe ich mir angeguckt, von dem hatte ich keine großen Erwartungen, aber der hatte eine super nette Stimmung und an den richtigen Stellen mal auch so, ja, Emotionen geweckt. So, also das fand ich, also Jerry Maguire, ohne zu kitschig zu sein. Jerry Maguire meinst du jetzt, ne? Auch. Also Jerry Maguire muss ich dann, als ich ihn dann irgendwann mal gesehen habe, muss ich auch sagen, ey, eigentlich ist es kein schlechter Film. Ja, das ist so, also spitzenmäßig finde ich diese Filme, wenn so sowas sonntags, nachmittags irgendwie auf der Couch, vielleicht noch mit ein bisschen Schädel und so, da kannst du bei solchen Filmen auch mal vielleicht die eine oder andere Träne verdrücken oder so, weil du halt irgendwie auch dich dann einfach mit dem Film treiben lässt oder so, weißt du, was ich meine? Also du versuchst nicht irgendwie so knallhart zu analysieren oder zu denken, oh, ist das jetzt nachvollziehbar, berührt mich das jetzt wirklich so ernsthaft oder so, sondern du lässt dich einfach irgendwie vielleicht so ein bisschen anstecken von dieser Leichtigkeit, ja, die da auch in dem Film irgendwie vorherrscht. Also der Kitsch ist natürlich, wenn man das oberflächlich betrachtet, ordentlich vorhanden. Ne? Klar. Also es ist schön an dem Film, du hast Tom Cruise bis dahin natürlich meist in der, klar, wie hatten wir es genannt, junge Heilsporn, der eine Lektion fürs Leben lernt, dann dort bekommen, aber hier ist es eher wirklich der Charakter Tom Cruise, der eigentlich wirklich schon von Anfang an Mensch werden will, sozusagen nicht mehr Bock hat auf seinen... Er ist am Anfang kein Arschloch, genau, sondern er sagt, hey, wir sind alle, wir müssen weniger Arschloch sein. Eben, und dieser Film dreht sich eben dann konkret mit dem Problem, die Tom Cruise dabei hat, sich selbst zu finden, während er in seinem Umfeld eben wirklich dann sieht, wie andere Leute dann da sind. Also diese ganze Sache mit Cuba Gooding Jr., der hat ja auch eine Beziehung mit seiner Frau, die eigentlich dann gut funktioniert. Und der lebt ihm eigentlich vor, wie so eine Beziehung klappen kann. Also Tom Cruise verliert ja auch seine Verlobte während des Films, die ihm dann in die Fresse haut zum Beispiel. Und mit René Zellweger gibt es 1000 Irrungen und Wirrungen. Und der andere berühmte Satz, außer für mich zum Schotter. Du hattest mich schon nach dem Hallo. Ja. You had me at hello. Ja, ja, und ey, wirklich, das einer der wenigen Sätze, die beiden Sätze, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das sind wirklich Sätze, die kannst du auf ein T-Shirt drucken, genau, und die meisten werden die wiedererkennen, vielleicht genau zu wissen, woher. Wie viele Filme haben halt so einen Satz, beziehungsweise dann direkt zwei, so. Das sind nicht, also es gibt nicht so viele, die halt so wirklich dann auch noch echt zwei so, halt mittlerweile echt ikonische. Es gibt diesen geilen YouTube-Zusammenschnitt, so die besten Liebeserklärungen und sonst irgendwas, und da kommt dieses Ding ganz zum Schluss, ja, und das auch zurecht, ja, weil es halt wirklich einen sehr großen Impact hat. Ich habe die Szene mir nochmal angeguckt und sie ist wirklich echt emotional. Also ich finde auch René Zellweger spielt da echt gut und das ist ja der erste Film, wo sie dann sozusagen groß rausgekommen ist. Ne? Und ihr restliches Filmwerk brauchen wir da nicht. Moment. Ja? Okay, Moment. Wo ich sie zumindest Ich gebe dir auch recht, dass sie das ihr Durchbruch von mir aus war. Genau, Durchbruch meine ich, also nicht Debüt. Aber nichtsdestotrotz, wer René Zellweger wirklich weiß oder wissen möchte, der muss Love in the 45 gucken. Dann Bridget Jones. Entschuldigung. Nee, sag mir jetzt im Moment nichts. Dann sage ich einfach mal. Ja, und versuchen rauszufinden, es ist so ein kleiner, verschollener Prä-Tarantino-Streifen. Prä-Tarantino-Ära, sage ich jetzt mal, beziehungsweise so vielleicht ein bisschen auch mit schon auf der Welle von Tarantino reitend. Ich bin nicht mehr genau im Klaren oder über die Jahreszahl, wann der gedreht worden ist, aber er ist ist ein guter Film. Renée Zellweger hat eine echt gute Präsenz in Jerry Maguire auf jeden Fall und auch eine, die eben wirklich in den Szenen, wo sie auch nichts zu sagen hat, ne, und einfach nur mit Gesten agiert und reagiert, ne, die ist schon auch wiederum das Wort knuffig dann selbst. Knuffiges Kinn. Sie hat ein knuffiges Kinn. Aber sie hat auch diese schönen Grübchen. Ich habe eine Frage an dich, Gregor, ja, weil eigentlich erwarte ich von dir, du kannst auch mal gerne nachlesen, hier die letzte Zeile, eigentlich erwarte ich von dir, dass du das weißt. Okay. Von welcher Band, eine Rockband, ja, ist der Song, der auf dieser Zeile You Had Me at Hello beruht? Also ein Song, der auch heißt You Had Me From Hello. Das ist der Name des Songs, oder wie You Had Me From Hello. Oder du musst das wissen. Ich bin mir sicher, dass du es weißt. Du hast es nur vergraben in deinem Nerd hier. Ich kenne dich so gut, dass ich weiß, du wirst dich gleich ärgern. Ich werde mich wahrscheinlich ziemlich ärgern. Muss sagen, Cameron Crowe ist Musikjournalist gewesen, für den Rolling Stone geschrieben. Dementsprechend ist der sehr zitatfreudig, was es angeht. Mir fällt es im Moment nicht ein. Ich muss nicht mich von dem Album des 2002 erschienenen Bounce. Ach, von Bon Jovi? Yeah! Ach, okay, ehrlich, welcher? Ach, ehrlich, du Kacknerd, ey. Ja, Bounce war bon 2002, da war Crush drauf. Zum Crush? Beispiel. Ah, nee, das war Flash. Entschuldigung. Ja, und da, war auch jetzt mal live und sowas dann vorher noch. Oh, shit. Das war die Ära. Tut mir leid, ich habe gerade aus Versehen vor Lachen an diesem Mikro ausgemacht. Ist noch alles okay? Ist noch alles, du schlägst noch aus. Ich schlag aus. Jetzt mal live ist auch ein furchtbarer Song von Bon Jovi. Jetzt mal, ja, er wurde sehr abgenudelt in Richtung Sport. Nee, das ist so für mich so Hausfrauenrock. Ja, aber lass uns gar nicht darüber reden. Okay, aus welchem Song ist die Zeit? Ich muss sagen, ich kann John Bon Jovi schlecht. Der Song heißt You Had Me From Hello. Deswegen dachte ich halt, dass du spätestens da schon weißt. Der Song heißt so. Ach, okay, aber sie haben den Song nach dieser Zeile benannt. Okay, der Refrain ich dachte gerade im Moment in Denkfehler, dass Cameron Crowe aus diesem Bon Jovi Song diese Zeile genommen hat. Und deshalb habe ich in Vergangenheit... Ich ein auch klassischer nicht, Denkfehler. Ich muss sagen, Bounce habe ich auch hier im Regal stehen. Wunderbar. Also, wir haben es nicht angezweifelt. Es steht bestimmt hier im Regal. Nein, wir wollen es jetzt wieder. Und jetzt noch die Frage, was ist das beste Album von John Bon Jovi? Slippery When Wet. Oh, ey, das war doch jetzt so. Aber jetzt kurz mal, ihr wollt neben Tom Cruise mit Bon Jovi die letzten Hörer jetzt auch noch vergraulen, oder? da ist sie. Nicht schlecht. Ich muss ja sagen, ich hatte hier Dings Faith. Keep the Face ist auch großartig aus dem Jahr 91. Um da mal hier Cameron Crowe-Stil das zu machen, 91 das beste Musikjahr. Da gab es Bryan Adams' Waking Up the Neighbors, Roxette Joyride und Bon Jovi mit Keep the Face. Aber zurück zu einem anderen, der seit 40 Jahren arbeitet. 91, ja. Also, nee, aber ich habe die CD habe ich auch nur alibimäßig gehabt, da waren sie auch nicht mehr so gut, muss ich sagen. Mein Lieblingsalbum von Falls Bon Jovi mal vorbeikommt, meinst du? Ist ohnehin Blaze of Glory. Also. Blaze of Glory ist auch super. Es ist das beste Album von Bon Jovi. Ist auch das erste Solo-Album, aber egal. You got carried away. That escalated quickly. Das Schlimme ist, ich wollte einfach auf gut Glück Bon Jovi sagen und dann, nee. Ja, ich dachte auch deine erste, weil es muss einfach Bon Jovi sein, ja. Ach, egal. Nächster Film. Adams auch so. Schöner Film kann man sich heute dann auch noch ansehen. Und Moment, wo habe ich denn hier meine Liste? Das Kind von René Zellweger, das war dieser kleine Blonde mit der Brille, gell? Ja, dieser Johnny, wie heißt er nochmal? Aber der ist, glaube ich, nicht so gut gealtert wie viele der Filmkinder. Na, auch hier, wie heißt der nochmal? Alter, die nicht alle, die Filmkinder? Naja, viele, die als Kinder eine Karriere haben, nimm mal Macaulay Culkin, der sieht jetzt aus wie ein drogensüchtiger Schlufti. Was er ja auch ist. Und der war ja 10 Jahre lang mit Mila Kunis zusammen, dieser Spacken. Na, also Macaulay Culkin durfte der Milan Kunis. Mila Kunis? Ja. Da siehst du, du altes Schwein. Der hat gelebt. Nicht so hier, wie ist der bei Sixth Sense, der kleine Junge? Haley Joel Osment. Sieht auch aus wie 3 Tage Regenwetter heutzutage. Ja, also. Gut. Hast du bei Sixth Sense am Anfang erkannt, wer da nackt im Bad steht? Donnie Wahlberg. Ja. Ich hab's auch erkannt. Also ich kenne mich ja aus mit NKOTB. Ja, okay. Ich hatte den anders in Erinnerung von NKOTB. Nein, der ist ja Schauspieler geworden danach. Ja, Donnie das Wahlberg. War mir schon klar. Aber nichtsdestotrotz sah er aus wie... Er hat doch vorher auch schon hetero gespielt. Bei NKOTB. Du kannst ja, wenn du nächstes Mal... Natürlich, ich weiß noch nicht mal, ob der schwul ist oder nicht. Aber der Gag war zu verlockend. Sag das mal nicht seinem Bruder. Ich glaube, der hat ja aus dem Maul. Ja, natürlich hat er mir aus. Mal guck dir den an. Tell your mother from me oder so. Yeah. Wie war das bei? Egal, ich sag nur noch ja. Ja. Übrigens ja auch in dem ganzen Reigen von ehemaligen Top-Tänzern, die dann zu Schauspielern geworden sind. Luke Goss, glaube ich, heißt Alter, er. Alter, hier. Hellboy 2. Also ja, Hellboy 2, aber und, auch bei Blade. Bei Blade war er der bei Blade 2 war er dieser, Der Bösewicht, oder? Ja, mit der Bösewicht, der, aber der am Anfang dieser der Reaper-Ursprung, der genau, Reaper der Ur-Vampir. Virus wird quasi. Eine ehemalige Pop-Boyband. When will I be famous? Ja, der ist der Bösewicht bei Blade. Genau. Okay. Und beziehungsweise der Prinz bei Hellboy 2. Ja, der Kung-Fu-Prinz, der weiße Bleiche. Kung-Fu-Prinz. Und er spielt die Hauptrolle in Death Race 2. Genau, Death Race 2 Direct-to-DVD. Also ist auch, wenn ich vorher nicht gewusst hätte, dass er daherkommt, hat es mir auch erstaunt, dass der jetzt Schauspieler geworden ist. Aber er ist eine ganz gute Kante eigentlich dafür, dass der früher aussah wie... Er ist so eigentlich so ein britischer, er sieht ein bisschen aus wie ein britischer Schönlingsschläger, ne? Also jemand, der sich dann noch prügelt, aber dann auch noch gut ausschaut für die Kamera. Mhm. Er hat schon echt viele Direct-to-DVD-Sachen jetzt gemacht. Ja. Jerry Maguire... Eine Frage. Gibt es in Jerry Maguire, ich kann mich nicht mehr so daran erinnern, gibt es da irgendeine Szene, wo sie auch ein Lied singen? Boah, ich weiß es nicht mehr. Weil wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, in jedem Cameron Crowe Lied wird irgendwo mal ein Lied gesungen. Also dann bestimmt gibt es was, aber es vielleicht sogar was von Cuba Gooding Jr., der dann irgendwas intoniert mit halbnacktem Hintern in Zeitlupe. Wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Der nächste Film hier auf der Liste, da verweisen wir gerne auf den Stanley Kubrick Podcast, weil da ist eine Dreiviertelstunde lang Analyse von Eyes Wide Shut mit drin. Aber man sieht, das ist der erste Film von Tom Cruise nach 3 Jahren. Der war schon ziemlich eben involviert. Dort ist ja auch persönlich dann die Beziehung mit Naomi Kidman. Naomi Kidman, ja. Nee, Nicole Kidman. Nicole Campbell, ja, ist dann zerbrochen und wir haben uns an schon... An diesem Film, meiner Ansicht nach. Ich glaube, also irgendwas muss da auch mit reingespielt haben. Die Arbeit so lange, dass die aufeinander gehockt haben für so lange Zeit mit Kubrick. Ja, es ist tatsächlich natürlich ein bisschen... Es ist auffällig, die zeitliche... Wir hatten ja die extra lange Drehzeit da, glaube ich, besprochen, ne? Weil Kubrick war ja sehr Kubrick ist im Grunde an dem Scheitern der Ehe zwischen Tom Cruise und... Er hat gesagt, bevor ich von diesem Planeten gehe, will ich wenigstens eure Ehe trennen. Ich wette, er hat die beiden so tief in ihren eigenen Konflikten irgendwie wühlen lassen, ja, um das halt hervorzubringen. Ja. Ich meine, die Szene... Entschuldigung, ich muss nochmal drauf eingehen. Der hat echt Schauspieler vernichtet. Ja, aber die Szene, wo Nicole Kidman deine Unterwäsche an der Heizung irgendwie hockt, weißt du, und wie sie dann so erzählt und ich habe nur die Szenen mit Masken in Erinnerung. Ja, okay, nee, aber, weißt du, okay. Ich meine, was sie da so erzählt, so dieses von wegen, für diese eine Sekunde hättest du alles machen können auf der Welt, ich hätte dich trotzdem verlassen für diesen Typen und was weiß ich so halt. Und ich glaube, der Kubrick hat die da schon wirklich so weit getrieben, dass sie da so echt einige dunklen... Mich würde es nicht wundern, ne? Also ja. Als Schauspieler musst du dort wirklich dann Bereiche abrufen, an die du gar nicht gedacht hast oder wo die dann hingehen können. Und ich glaube, dass die sich danach getrennt haben, ist schon fast symptomatisch gewesen nach dieser Art von Film. Apropos Trennung, kurz eingeworfen, ich weiß, passt ja vielleicht gar nicht rein, aber den Podcast, den letzten, haben wir den vor der Trennung jetzt aufgenommen? Wir haben ihn so kurz nach der Trennung aufgenommen. Okay, wir hatten das ja schon. Okay. Ja, nee, brauchen wir nicht mehr da hatten wir uns, ja, wir hatten ja dann auch schon ausgesagt, Tom Cruise, der alle paar Jahre sucht er sich jeweils eine neue Frau, die 10 Jahre jünger als die letzte ist. Ach so, ja. Also Mimi Rogers ist 10 Jahre älter als Nicole Kidman, die 10 Jahre älter als Katie Holmes ist. Und wer weiß, wer jetzt dann dran kommt. Das heißt, wir wären für sein Beuteschema schon zu alt. Ja. Genau, das hat mir, ich will den Namen jetzt nicht nennen, weil der mich dann hassen wird, wenn ich das jetzt dann, das Beuteschema eines Kollegen hier. Egal. Wir wissen aber, wer gemeint ist. Hüllen wir den Mantel des Schweigens. 1999 war er in einem weiteren Film mit dabei und zwar von der Screentime her eine Nebenrolle, kann man eher sagen, aber vielleicht meine liebste Tom Cruise-Rolle von allen im Episodenfilm per se, Magnolia. Von, wer P. war das? P.T. Anderson. Paul Thomas Anderson. Nicht Paul W.S. Anderson. Nee. Das ist der gute Anderson. Hat ja auch Punch Drunk Love mit Adam Sandler oder sowas gemacht. Und Magnolia. Boogie Nights. Stimmt. Und Boogie Nights war auch vor Magnolia, glaube ich, ne? Und There Will Be Blood. There Will Be Blood ist auch von PTA. Und jetzt sein neuer Film The Master mit Philip Seymour Hoffman. Stimmt, habe ich auch sehr viel Gutes dort gehört. Magnolia ist, ich habe ihn mir letztens dann nochmal angeschaut, weil wenn du den das erste Mal siehst oder nicht genauso aufpasst, denkst du, das ist mehr so ein so typischer Robert Altman-Film. Ne? Du siehst eine Geschichte, naja, sowas wie The Player, wollte ich jetzt sagen. Ne? Dass du dann eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven siehst und irgendwie führt das dann am Ende zusammen, um da eine Aussage über die Leute und so weiter zu machen. Oder sowas L.A. Crash oder sowas nehmen wir mal. Ne? Also, dass du einfach viele Perspektiven dort hast und du immer wieder hin und her springst. Ein Fachterminus. Also ganz, ganz grob meine ich jetzt hier, aber, Daniel. Also, ne? Ja, naja, aber ich weiß nicht. Ein Episodenfilm oder Episodenfilm? Also ich würde es auch Episodenfilm nennen. Echt, wirklich? Es ist ja eine zusammenhängende Story, wo du einfach dann immer den Schauplatz wechselst. Also das kann ja ein Episodenfilm auch sein. Der kann ja trotzdem dieselbe Zeitlinie und also wenn Geschichte, du sowas, oder? Also ich meine, das Ding ist ja... die sind ja nur verbunden dadurch, dass sie bei diesem Sender alle irgendwie... Ja, aber ich glaube, so wie der Film abläuft, ist es auch eine kontinuierliche Zeitlinie, wo du dann eben wirklich auch konkret in dem Moment, wo was gerade passiert, bist du an einer anderen Stelle. Ne, es läuft dann durch zu der Zeit, wo das dann auch passiert. Stimmt, kann man aber auch, glaube ich, wenn ich mich so recht erinnere, auch nicht immer sagen. Bis aber, aufs Ende. Ja. Oder nein, nicht das Ende, so ja. den Hook, wo wir gleich vielleicht nochmal darauf kommen. Also im Grunde Peak, ist es... Nein, wie nennt man das, die Frösche? Den... Ja, den Krieg, hätte ich jetzt gesagt. Den Krieg. Nicht den Peak. Ja, das ist das Ding. Du würdest denken, das ist so ein Episodenfilm, ein Film aus verschiedenen Ansichten und so weiter, wo er viele verschiedene Charaktere, die irgendwie miteinander verbunden sind, in einer Nacht in L.A., glaube ich, oder was auch immer. Das ist alles so mit diesem Zentrum in diesem TV-Studio oder die Leute sind da irgendwie mit dran verbandelt. Ja, es hat jeder irgendwie was zu tun. Der eine der eine spricht in einem Interviewpart gerade was und ein anderer macht eine Sendung und dem anderen gehört der ganze Laden, ja, und der hat einen Vater und so es ist so. Genau, es sind alles so Verwandtschaftsverhältnisse oder Bekanntschaftsverhältnisse, die hin und her springen und jeder hat so eine kleine Geschichte, die irgendwie ineinander greift. Nur das Interessante an Magnolia ist eben gewesen, der Film fängt an mit dieser urbanen Legende-Szene oder dann sozusagen fängt er an und sagt, hey, da gibt's so urbane Legende, du hast den Taucher im Baum gefunden mitten in der Wüste und solches. Was ich mit Spitzen anfange. Fand. Ich weiß nicht, wie mich das damals irgendwie beeindruckt hat. Da war das auch noch nicht so ausgelutscht, so mit was ganz Kuriosem anzufangen. Ja, das war auch das mit dem Erschießen, oder? Ja, wo jemand aus dem Fenster fiel und zufällig in dem Moment erschossen wurde, obwohl jemand anders gemeint war. Also so unerklärliche Phänomene in der Hinsicht, wo einfach es Zufälle gibt und das einfach wirklich auch nur ein Zufall ist. Ne? Und ist ja im Grunde auch die Klammer für den Film. Genau, mit dieser kleinen Montage fängt er an und das ist wirklich die Klammer für den ganzen Film. Also du hast das Ende kurz erwähnt, aber da sprechen wir gleich dann drauf. Im Film selber hat Tom Cruise die Rolle eines Pickup-Artist, glaube ich, würde man heute sagen. Motivationsguru? Ja, also Motivationsguru in der Richtung, wie kann man am besten sozusagen mit Frauen umgehen, Frauen aufreißen, was muss man genau machen, mit denen anstellen. Und Tom Cruise ist eben vielleicht der schmierigste und der ultra schmierigste Pickup-Artist und Motivationskünstler, den ich hier gesehen habe. Er ist auf einer Bühne und macht dort seine Bühnenshow und irgendwie Respect the Cock. Ja. Respect the Cock. Disrespect the Pussy. Es gibt eine super tolle geschnittene Szene, die im finalen Film nicht drin war, wo er einmal sowas rausexerziert, wie er zu einer Frau hingeht und sagt, ich mach dort ein Date und dann lässt er die aber 5 Stunden warten, kommt dann aber Tränen aufgelöst bei ihr und sagt, meine Katze ist gestorben und ich konnte mich nicht um sie kümmern. Ja. Und die Frau ist hier Chloe aus 24, Marilyn Rice Cube, glaube ich heißt sie, wenn ihr 24 gesehen habt. Ja. Als sie noch ein bisschen, aber ich habe mich wieder daran erinnert, als ich den Film gesehen habe, einfach wie gut Tom Cruise diese Figur dort verkörpert, ne? Und was man innerhalb des Filmes eben so rausfindet, wirklich, was ist Fassade bei ihm, wie hat sich dieser Charakter gefestigt und was passiert, wenn es bröckelt dann dahinter, was sich dann im Anschluss an diese Motivationsshow in einer Art Interview dann feststellt, wo seine Vergangenheit hinterfragt wird. Und ich finde, super, super, super gespielt von Tom Cruise. Ich glaube, er war auch wirklich, hat nie mehr von seiner eigenen Persönlichkeit in diesem in seiner Filme gezeigt, als diesen. Außer in diesen Scientology-Videos. Also da wirkt er ähnlich manchmal. Aber ja. Und natürlich, als er auf der Couch rumgesprungen ist. Dafür bei Oprah? Da hat er auch sehr viel von seiner... Ich glaube, das war Show. Solange, das hatten wir schon. Ja, wirklich so eine Emotionalität, die ich jetzt trotz der Performances von Tom Cruise in älteren Filmen jetzt wirklich nicht gewohnt war. Ich war echt mitgenommen von dem, wie er das dort gespielt hat und was dort alles passiert. Ich weiß nicht, in welche Richtung sollen wir spoilern, worum es dort konkret geht oder müssen wir das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ja, Magnolia, ich meine ehrlich... Was ist da die Anzahl an Leuten, die den Film schon gesehen hat? Die ihn bewertet hat, meinst du? 170.000 User haben den bewertet. Also er hat doch seinen Vater auch, oder? Der an sein Vater ist der Typ, Lungenkrebs der im Endstadium irgendwie im Endstadium ist und auf den Philipp Seymour Hoffmann quasi, den genau, Philipp Seymour Hoffmann pflegt. Pflege. Ja, und dann dieser Fernsehsender und das Imperium dahinter halt gehört. Genau, das genau. Sollte man vielleicht nur dazu sagen. Ja, und ich glaube, die neue Frau vom Vater von Tom Cruise ist dann Julianne Moore, ne, die dann seine junge Trophy-Wife, die irgendwie dann auch dort dann Medikamente währenddessen holen, wo sie sich nicht treffen und alles. Sie will nicht, dass der sterbende Vater sozusagen wieder mit Tom Cruise zusammenkommt oder mit dem Charakter von Tom Cruise, weil die eben einen tiefen Graben zwischen sich haben. Der Vater hat die Mutter verlassen als sie an Krebs dann irgendwie oder was auch immer dann gestorben ist und da war Tom aber, oder der Charakter von Tom war dort erst so 14 oder 15 und musste sich allein um seine sterbende Mutter kümmern und da ist so ein tiefer Graben jetzt zwischen diesen beiden Personen und Philipp Seymour Hoffman versucht eben weil der Mann gleich eben stirbt, ein letztes Mal seinen Sohn daher zu holen und alles wird so in Bewegung gesetzt, dass es eben nicht passiert. Na, also niemand will eigentlich, dass diese beiden Personen zusammenkommen und diese Szene, wo es dann am Ende dann doch passiert und Tom Cruise dann wirklich bei ihm vor dem Bett steht, wo es auch noch eine tolle Szene vor mit Philipp Seymour Hoffman und dem alten sterbenden Mann gegeben hat, der Sohn, der dann abgesagt hat, was ihn wirklich da berührt und was nicht. Ohne dass da viel ausgesagt wird, ne? Aber ein paar Emotionen, ein paar Tränen hier und da, aber ich war echt ergriffen und mitgenommen. Großartiges Zeug. Ja, vor allem, weil er ihn ja am Ende vergibt, ne? Also das sagt ja. Harter Tobak. Ich muss sagen, am meisten beeindruckt war ich am Anfang von der Szene, wie Tom Cruise sich da aus seiner Hose schält. Rückwärts mit dem und seinen dicken Schlong dann in die Kamera hängt. Also nicht unbedingt von der Szene, ich war beeindruckt, wie er anfängt in dem Interview, wie er dann so wirklich komplett abdriftet, irgendwie scheinbar geistig, und sie stellt ihn ja irgendwelche Fragen und er leckt dann ja so wie so ein Hund in der Luft rum. Weißt du, was ich, kannst du dich erinnern? Das fand ich halt so, dieser Moment, er beantwortet irgendwelche Fragen, ist vielleicht noch gerade eben noch hier der smarte, alles könnende irgendwie, ich habe jeder schon alte rumgekriegt, Chick Terminator. Und mitten in diesem Gespräch fängt er halt an, so wirklich wirklich wegzudriften vom Kopf her irgendwie, in irgendwas einzutauchen, was er glaubt, irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Ebene, die er jetzt irgendwie beschreitet oder so. Und dann nur dieses... Ja, wie so ein Hund halt irgendwie in der Gegend einfach rumleckt irgendwie das fand ich sehr beeindruckend, weil ich Tom Cruise so derartig noch nie irgendwie gesehen hatte. Selbst in Eyes Wide Shut, wo er ja immer nur diesen reservierten Typen gegeben hat, so. Wie gesagt, ich hatte halt Tom Cruise derartig noch nie gesehen irgendwie in irgendeinem seiner Filme vorher. Also das fand ich schon beeindruckend und ich fand's halt geil. Ich meine, ich kannte Boogie Nights. Mhm. Ich habe Boogie Nights wirklich richtig lieb gehabt. Das war ein super Film irgendwie, auch wenn er ewig lang geht. Aber ich fand es so geil, wie er diesen Verfall dieser ganzen Branche irgendwie aufgreift und dann aber von diesen Leuten und so für jede Figur irgendwie so eine Beziehung aufbauen kann, beziehungsweise so eine Verbindung zum Zuschauer noch irgendwie legt, die man problemlos aufgreifen kann. So, ja. Und das hat er halt bei Magnolia auch gemacht. Deswegen fand ich halt, am Anfang war mir Tom Cruise nicht so wichtig in dem Film. Mhm. Mir war eher dieses, als es darum ging oder als installiert wurde, dass dieser Film auf Zufall basiert, dass es halt unerklärliche Sachen gibt oder irgendwie Sachen, die halt einfach genau, weil sie halt passieren sollen, passieren, wo es keinen großen Grund für gibt. Da war mir klar, okay, ich sehe jetzt diese, da ist ja glaube ich am Anfang diese Fahrt aus dem Fernsehstudio raus und dann an so 1000 Charakteren quasi der ganzen Geschichte entlang. Da war mir klar, okay, die müssen irgendwie greifen die ineinander über. Das war für mich ein typischer Episodenfilm, muss ich jetzt doch sagen. Weil Player oder beziehungsweise die Altman-Dinge, da tauchen ja Stars auch nur für eine Sekunde auf. Ja, okay. Ich würde es nicht direkt, aber es gibt so, was ich, gibt Filme wie 20 Bucks zum Beispiel. Mhm. So ein Film über so einen 20-Dollar-Schein, der halt. Der wirklich, immer den Besitzer wechselt. Genau, der immer den Besitzer wechselt. Weißt du, so Dinge in die Kategorie würde ich eher in dem auch Magnolia einordnen, ja. Bei Boogie Nights hattest du eher so dieses festgesetzte Universum, die kannten sich ja alle aus der gleichen Branche, beziehungsweise aus ihrem gleichen Produktionsding so. Mhm. Und da war das halt so willkürlich, aber das Schicksal führt sie halt zusammen. Und letzten Endes halt dann zu dem Showdown. Ja, ey, also wie der Film mit deiner Erwartungshaltung gespielt hat, durch dieses dass der Anfang auf Zufall basiert, aber dass dann doch sich heraus oder du für dich als Zuschauer merkst, okay, das hängt doch irgendwie zusammen und vor allem in welcher Wichtigkeit die Figuren dann auf einmal dann gewinnen dran. Genau. Ne? Ich hätte eben nicht erwartet, dass Tom Cruise so intensiv in diese Geschichte dann reinarbeitet mit den ganzen Sachen. Das hatte man ja im Vorfeld schon, also das wurde ja schon im Vorfeld sehr irgendwie verbreitet, dass er da wirklich so ziemlich großartige Leistungen abliefern soll. Irgendwas gab es da doch. Ich glaube, Tom Cruise selber hatte gesagt, irgendwie, dass die bitte nicht so sagen sollen, dass er dann so ganz vorne dran ist mit der Performance, um nicht dann die anderen zu überschatten oder nicht den Film zu überschatten, was ja auch für ihn dort spricht. Aber ich weiß nicht, ob das letzten Endes den Ausschlag gegeben hat, dass er eben nicht den Oscar für diesen Film bekommen hat. Ich kann jetzt nicht sagen, was dann in dem Jahr dann dementsprechend gegriffen hat. Wenn er ihn verdient gehabt hat bisher irgendwie dann für diesen Film. Ja, also bei allen anderen Filmen, wo du merkst, dass die bewusst in Richtung, jetzt pushe ich mal für den Oscar ein bisschen gegangen sind, finde ich, wirkt alles wesentlich bemühter als das, was er bei Magnolia abgeliefert hat. Und ich kann mir diese Performance immer wieder angucken und mich da immer wieder kleine Nuancen finden, was du gesagt hast mit den Lippenlecken und so weiter, wo du ganz genau merkst, dass jemand, der eine Person aufgebaut war und nicht weiß, okay, jetzt schnell nachdenken, wie kann ich da noch weiter dran? Und das, obwohl er weiß, dass er nur ein Zehntel des Films ist oder so. Wie viele Personen spielen da die Rolle? 10 Leute? Der Film ist relativ lang immer noch. Du hast so viele Personen, 3 Stunden oder sowas, hat eigentlich einen relativ geringen Screenanteil, aber trotzdem vielleicht die intensivste Präsenz von allen. Ja, aber wohl, da sind so viele drin. Ich fand die Kokserin, die fand ich cool, ja. Also die mit John C. Reilly, dem John C. Reilly mit dem Korb zusammen. Ja, das fand ich so eine echt nette Geschichte, wie die beiden zueinander finden oder dass die beiden zueinander finden. Ich fand William. Auch diese Selbstzweifel des Korbs, als er, glaube ich, seine Waffe verliert genau. Irgendwen nicht aufhalten kann, irgend sowas und zweifelt halt so und verpasst deswegen andere Sachen, die wichtig sind, wo man aber verstehen kann, warum er sie verpasst. Ja. Und es ist sehr gut aufgelöst mit diesen Episoden, dass es trotzdem eine Geschichte erzählt. Oder auch William H. Macy, also das ist auch wieder so auch geil, sehr, auch tragisch, sehr wie der dann halt irgendwie auch so bitter fand, wie er mit den Zähnen voran auf den Asphalt knallt. Furchtbar. Und auch wie er da wie so ein Häufchen Elend in der Bar hockt und sich dann sein Barkeeper-Jüngling anguckt mit der Zahnspange und davon träumt, genauso zu sein wie er. Es ist dieser hoffnungslose, gleichzeitig hoffnungsvolle Blick, den er dann in dieser Fahrt, die auf ihn zukommt, so entgegenwirft. Der ist schon großartig, Herr Mann. Ich mag den echt. Wirklich. Ja, wenn ihr mal ein bisschen Zeit mitnehmen könnt, es lohnt sich, dass man da nochmal reinblickt. Und übers Ende kann man halten, was man will, glaube ich. Aber das sollte einem nicht den Film entweder vermiesen oder bestätigen. Weißt du, woher dieses Ende kommen soll? Es soll tatsächlich mal so eine Begebenheit gegeben haben, aber nicht in dem Ausmaße, wie man es im Film sieht. Und nicht nur das, er hat aber die Idee, beziehungsweise das überhaupt, hat er, glaube ich, von der Postkarte. Ja. Also er hatte irgendwie mal eine Postkarte gesehen, wo das irgendwie da, und dann hat er daraufhin entschieden, okay, das muss ich auch irgendwie einbauen. Es hat eigentlich auch, glaube ich, keinen größeren Sinn als das. Es wird im Film oft aufgegriffen und angeteased. Also klar. Aber also du hast ja sogar so, ich habe es ja auch gerade erst nachgelesen. Also du hast natürlich recht, Daniel, aber er hat es halt, also die Zahlen 8-2 und Exodus 8-2 wird in der Fernsehshow irgendwo mal im Hintergrund gezeigt. Okay, und es gibt ganz viele Hinweise auf die Zahlen 8 und 2. Magnolia hat 8 Buchstaben, so Geschichten. Mhm. Ja. Und da geht es halt um eine zitierte, wie immer, wenn irgendwo eine Zahl ist mit einem Doppelpunkt, noch eine Zahl, siehe, was ich, Matrix oder so, das ist immer eine Bibelstelle. Offensichtlich steht da zu allem was, was man gebrauchen kann als Filmemacher. Moment, und die zitierte Bibelstelle ist, oh Gott, wird der als Aaron oder Aaron? Nein, Aaron streckte seine Hand über die Gewässer Ägyptens aus, da stiegen die Frösche herauf und bedeckten ganz Ägypten. Sehr simpel geschrieben. Wie so ein Kleinkinder. Ich hab gerade göttlichen Hall auf deine Stimme gepackt. Genau, das bedecken ganz Ägypten. Jetzt nicht. Und dann nochmal. Und war besser als mit deiner Hilfe wahrscheinlich. Ja. Beim nächsten Mal musst du quasi die so anpitchen dann irgendwie so richtig schön hoch. Naja, aber fand ich interessant, dass man eben die, also wenn man hier nachlesen kann, sieht also, man unglaublich viel, die 8 und 2, hier sind 20 Aufzählungen. Als biblische Plage hatte ich es ja auch immer sofort interpretiert, so, also beziehungsweise das ist eine Anspielung auf die biblische. Man sagt ja auch, it's raining frogs, oder? Nennt man das nicht umgangssprachlich für, es regnet wie Sau? Cats and Dogs. Ja. Oh, natürlich. Ja, aber ich glaube ja, okay. Das mit den Frogs vielleicht. Hätte es dann auch gegeben. Ja, PTA hat, glaube ich, in dieser Richtung dann auch gesagt, also mit dem Ende wollte er einfach jetzt wirklich mal so ein kleines Mindfuck-Ding so wirklich machen, wirklich, dass du dich nicht darauf verlassen kannst, dass irgendwas mit einer magischen Fügung sich dann zum Guten ergibt, so wie Filme das gerne ja mal hindrehen, ne? Dass dann irgendeine Aussage will gemacht werden und so weiter. Manchmal ist einfach, das Leben besteht aus Zufällen. Ja. Ne? Und manchmal regnet es eben auch Frösche. Kann jeder aus seiner eigenen Erfahrung, glaube ich, bestätigen, wenn er älter ist als 15 ja. Oder 5, ja. Oder 5 von 10. Ja. Ich finde auch, wir haben bis jetzt eigentlich ganz gut kryptisch über diesen Film geredet. Ja, man ja. kann ihn wirklich noch gucken nach unserem Gelaber, ja. Also bisher, vielleicht sollten wir dann wirklich jetzt auch irgendwie Tom Cruise ist Spitze, er hätte auf jeden Fall einen Oscar verdient gehabt. Vielleicht kannst du gleich nochmal, wenn wir den nächsten Film besprechen, irgendwie gucken, wer dann mitnominiert war. Ich werde dann nachher gucken, wenn die Gelegenheit sich gleich erwidert, mal sehen, wer Tom Cruise dann dort gestorben hat. Wahrscheinlich Cuba Gooding Juniors Bruder. Cuba Gooding Junior. Ja, oder zum nächsten Mal. Der nächste Film, 2 Jahre später, 2001 rausgekommen, ich glaube auch einer, der polarisiert hat, und ich bin eigentlich Fan von solchen Mindfuck-Filmen, ne, die dann richtig so mit der Erwartungshaltung und wie sie es präsentiert haben, spielen. Ein Remake eines spanischen Films, glaube ich, dort auch schon mit Penelope Cruz in der Hauptrolle, Vanilla Sky. Abre los Ojos? Ich habe den Film mir zuletzt nochmal angeguckt. Ich habe den damals nur kurz mal hier und da gesehen und den eigentlich, man muss ihn einmal komplett gesehen haben, um wirklich zu raffen, in welche Richtung der geht, weil du kannst ihn nicht für 5 Minuten gucken und da mal wieder 5 Minuten irgendeinen Sinn draus ergeben. Und mir danach nochmal den Trailer angeguckt vom Spanischen, der natürlich wesentlich mehr Lo-Fi, sagen wir mal, gedreht ist, aber wo du auch schon merkst, dass da die gleiche Geschichte ist, die dort erzählt wird. Und ich würde sagen, ich guck mal nach mit der Oscar-Nummer und du führst einmal kurz aus, was das Setup ist, Daniel, und dann können wir gleich einsteigen. Also Tom Cruise ist der reiche, schnöselige David Ames. Verleger, beziehungsweise Sohn. Verlegersohn, der sein Leben in vollen Arroganzzügen genießt. So wie Batman, als wenn er Privates und Wayne, so tut. Also als die Bruce Wayne-Tarnung. Ja, die Bruce Wayne-Tarnung, genau. Ja, und der halt seine Frauen irgendwie locker am ausgestreckten Arm hält, irgendwie bloß nicht so dicht rankommen lässt. Unter anderem Cameron Diaz, mit der eine vierfache Orgasmusnacht verbringt irgendwie, und die ist ja so ein bisschen... Ja, so Fuck-Buddies, aber ja, so, genau. Ne? Sie ist schon so der typische Kumpeltyp, den sie ja gerne spielt auch. Ja, aber sie will ja mehr. Ja, also, wie alle Kumpeltypen Frauen. Und auf jeden Fall kommt es dazu, also er lässt halt Cameron Diaz am langen Abend verhungern, sage ich mal, was rein beziehungstechnisch angeht. So. Genau, und er macht halt nebenbei noch einiges. Genau, verliebt sich aber dann doch kurioserweise in die neue Bekanntschaft eines guten Kumpels von ihm. Ja, Jason Lee, My Name is Earl bekannt, genau. Und auch Scientology-Kumpel, von Tom Cruise. Ah, da hat er den direkt ein bisschen eingebaut. Ja, ich weiß nicht, von wo die dann, ob der dann da rangekommen Jason ist. Jason Lee ist auch Scientologe. Jason Lee ist Scientologe, ja. Krass. Also Skater-Gott. Ja, Skater-Gott, ich wollte es gerade sagen, ey, wie kommt man wenn du in die Filmbranche willst, dann musst du einfach Kompromisse machen. Ey, aber komm, ey, der hat Mallrats und alles, die ganzen Filme. Und war spielbarer Charakter in Tony Hawk 1, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ne? Jason Lee. Penelope Cruz ist als Bekanntschaft zu einer Party eben mitgekommen, Tom Cruise das selber ja nicht so ernst mit Cameron Diaz sieht, sagt er, in die habe ich mich jetzt verschossen, und zwischen den beiden, Penelope Cruz und Tom Cruise, fliegen ja auch die Funken. Und sozusagen. Jason Lee meint noch zu ihm, bitte nimm die mir nicht weg. Ja. Und es ist wirklich so, er ist so ein narzisstisches Arschloch. Und er nimmt sie ihm weg. Und nimmt sie ihm halt echt nach dieser Ansprache trotzdem noch weg. Und er öffnet ihr das seiner alten Freundin während einer Autofahrt. Naja, beziehungsweise er öffnet es ihr nicht wirklich, ja, sondern sie greift ihn irgendwie ab, um über quasi diese 4 Orgasmus-Nacht zu reden. Ja, und versteht nicht so wirklich, warum er sie so hängen lässt und auf Distanz hält. So. Er steigt zu ihr ins Auto sozusagen, nachdem er gerade eine Nacht mit Penelope Cruz dann verbracht hat, und wo er eigentlich schon dabei ist, okay, jetzt fängt ich habe meine Traumfrau getroffen und das könnte der Start in mein neues Leben sein. Setzt er sich dann doch oder begeht den Fehler, sich halt ins Auto von Cameron Diaz zu bewegen. Ja, genau, da fängt es nämlich einfach an. Genau. Nie, wenn Frauen Auto fahren, sich reinsetzen. Und schon ist das Problem gelöst. Hier, Star Trek Podcast, Diana Troy hat die Enterprise gecrashed. Ja. Das ist ja schon einfach. Cameron Diaz hat das Auto mit Tom Cruise mal von der Brücke gefahren. Aber eben Captain Janeway sitzt nicht am Knüppel und ist 17 Millionen Lichtjahre verschollen. Ja, also. Wo war die Karte nochmal? Nein, also. Hört jetzt auf, ich muss eine Lanze brechen für die Frauen. Sage ich. Einer muss es sagen. Ich sage nur, nicht, dass Star Trek deine Lanze brechen. Okay, zurück. Auf jeden Fall, sie redet sich in Rage, kann nicht verstehen, warum er sie ablehnt, und baut dadurch einen Unfall, der Tom Cruise schwer entstellt. und erstmal ins Koma knallt. Sie macht das schon absichtlich. Also es ist nicht so, weil sie sich in Rage redet, weil sie so obsessed von ihm ist. Obsessed, oh Gott, ich bin so schlecht. Ja. Weil sie so scharf auf ihn ist. Sondern sie hat das, glaube ich, oder er sagt es ihr. Ich glaube schon, dass sie hat schon am Anfang durchdacht, dass wenn ich ihn nicht haben kann, soll ihn auch keine andere haben? Nein, sie kommt im Laufe des Gesprächs darauf und entscheidet dann spontan, wie Frauen manchmal sind, deshalb wir sie alle lieben, ich fahre jetzt gegen diesen Brückenpfeiler oder so. Und damit fängt der Scheiß an. Also damit fängt effektiv dann wirklich die Mindfuck-Portion des Films an. Okay, es hat zwischendurch auch noch Hinweise gegeben. Es gibt ja diesen Traumanfang sozusagen, wo Tom Cruise aufwacht und dann in einer komplett leeren Stadt auf einmal herumläuft oder dann wieder aufwacht, der schon zeigt, okay, hier ist vielleicht nicht ganz alles im Argen. Aber nachdem er jetzt aus dem Koma erwacht, sieht er, er ist entstellt im Gesicht vom wirklich Schönling und wirklich jemand, der durch sein sehr gutes Aussehen dann weit gekommen ist. Genau, sehr viel projiziert hat, ist jetzt jemand eben geworden, der die eine Seite des Gesichts konnte nicht wiederhergestellt werden und sieht dann sehr so monsterhaft verzerrt aus. Er bekommt von den Ärzten so eine Maske, die er sich aufziehen kann, die ein bisschen so aussieht wie so eine Mike Myers Maske, fast schon. Wir wollen Ihnen nicht helfen, aber hier ist eine Schauermaske, die Sie die ganze Zeit tragen können. Die Doktoren sagen ihm, okay, stell dir das nicht als Maske vor, sondern das ist da, um dein Gesicht zu heilen, sozusagen, das ist dein Gesicht. So, und dann haben sie sich im Club dann, ja, und weiter. Ich weiß auch nicht. Dein Rechner kackt ab und auf mich wollt ihr es jetzt abwälzen. Entschuldige. Ja, du hast gerade geredet. Ich habe doch schon gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich eben noch geredet habe. Wir treffen im Club aufeinander und er versucht, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Ja, aber und Penelope Cruz. Also, so, und wo setzen wir jetzt nochmal an? Wie willst du das jetzt schneiden? Ich mach dann ich mach den Batman dazwischen. Wir hatten zweimal kleine Ausfälle. Wenn ihr spenden wollt, der Gregor nimmt gerne Geld in ich nehme gerne Geld. Mach doch mal diese scheiß PayPal-Seite oder so. Das kann doch nicht angehen. Die PayPal, Leute wollen. Geh auf PayPal.de. Ey, nur weil das einer immer nur permanent in den Comments dort reinschreibt. Vor allem, ich habe dann ja auch die Verpflichtung, irgendwas abzuliefern. Und das ist ja auch schlimm, damit ich Geld genommen habe. Eine PayPal-Seite ist doch easy. Außerdem lieferst du ja eh. Das ist ja nicht so, als ob du nicht seit 3 Jahren lieferst. Aber du weißt ja, solange ich dann in der Verpflichtung stehe, abzuliefern und nicht das nach Gutdünken machen kann, habe ich schon keinen Bock mehr. Meine Ansicht nach, und ich habe mit diesem Podcast ja kaum was zu tun, ihr könnt dem ruhig mal mehr Geld geben, allein für die letzten Jahre, ihr Bitches. Okay, ich komme aus Django Unchained, muss ich dazu sagen. Das ist vielleicht, bin ich in den falschen Mut. Aber bist noch dass du nicht das andere Wort sagst, was du die ganze Zeit hast. Nein, das habe ich direkt aus meinem, akustisch habe ich das wieder alles revidiert. Ja, okay. Ja. Aber stell dir vor, ihr könnt euch denken, welches Wort das vielleicht ist. Naggers. Ja. Nennen Sie Leute, die Sie nerven. Ja, genau. Oh, eine gute Folge. Eine sehr, sehr gute Folge. Ja. Okay, weiter. Tom Cruise war entstellt und dann beginnt dort wirklich die Mindfuck-Portion. Zwischendurch hat man ja auch dann Szenen gesehen, es gibt ja eine zweite Ebene, wo Tom Cruise mit dieser Maske bei Kurt Russell in der Behandlung sozusagen sitzt. Kurt Russell. Den habe ich ja ganz verdrängt. Kurt Russell ist ein Psychodoktor, der dann sozusagen dem Film so wirken lässt, diese ganzen Sachen, die man sieht mit Tom Cruise war erfolgreich und dann kam der Unfall und sowas, als ob es in Erinnerungen erzählt wird und ob der ganze Film eigentlich in dieser Ebene spielt. Er sitzt im Knast und ist kurz davor, dann verurteilt zu werden wegen eines Mordes, den er begangen hat, und Tom Cruise als Charakter, der hinter dieser Maske dann sitzt, kann sich nicht erinnern, ob er das getan hat, und es kommen dann so Bruchstücke zurück. Ach ja, ich war mal ein erfolgreicher Mensch und dann hatte ich den Unfall und dann das und das, und Kurt Russell versucht ihm auf den Grund zu gehen, wo der dann eigentlich ist, und diese beiden Weltenebenen mischen sich dann irgendwie immer mehr ineinander, und auf einmal beginnt da dann wirklich der Film auseinander zu gleiten. Du hast dann Szenen, okay, eigentlich müsste Cameron Diaz tot sein, aber dann ist auf einmal der Charakter, den Penelope Cruz verkörpert, sieht aus wie Cameron Diaz, und oder Tom Cruise schon knallhart am Finale dran, ne? Also ist schon in Richtung Mitte des Films noch mit der Sache, also aus irgendeinem Grund. Kommt doch vorher noch, wo der Film auf einmal anhält und dieser Typ durch die Leute, die da irgendwie... Nee, das ist kurz vor Ende, glaube ich. Das ist kurz vor Ende mit dem Anhalten. Naja, du meinst jetzt wirklich das Ende mit dem Runterfallen und allem? Nein, wir kommen gleich dazu. Genau, wir kommen dann gleich dazu. Also der Film beginnt immer dann ein bisschen wirrer zu scheinen, einfach, dass du als Zuschauer auch nicht weißt, okay, ich habe den jetzt irgendwie folgen können und ich konnte vielleicht ein paar Twists oder sowas ahnen, aber dann geht er wirklich in eine Richtung, wo man eigentlich nicht dran denkt. Ne? Und auch Sachen, wenn man dann später das Ende oder zum Ende angelangt ist. Man kennt das Original. Wenn man das Original kennt, natürlich. Hattest du den vorher gesehen, vor Vanilla Sky, das Original? Das Original kenne ich, ja. Okay, hast du aber vorher gesehen, vor Vanilla Sky. Ja. Ist er da auch? Also, Plot ist derselbe. Er ist so ein Playboy und der Plot ist overly obsessive. Der Plot ist im Prinzip der gleiche. Es sieht natürlich ein bisschen besser aus, ja. Und es wird auch noch so ein bisschen... Also bei Tom Cruise, bei der Tom Cruise Version ist halt ein bisschen mehr Hightech und all so ein Scheiß Schnickschnack. Ja, allein die Stadtszenen, wo alles leer ist, das ist ja nur durch. Das muss so aufwendig gewesen sein, wirklich. Entweder absperren oder digital, beides ist aufwendig. Der Time Square, verdammt nochmal. Ja, ja. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich das Original besser finde. Ich habe das. Also mich würd's nicht wundern. Also erster Gedanke ist immer, ist ein Film von Almodóvar, aber der hat ja nicht alle spanischen Filme gemacht. Obwohl der auch alles mit Penelope Cruz und Javier Bardem gedreht hat, ja, anscheinend in der Vergangenheit. Ja, also das Ding ist, das Original, im Original ist diese Figur von Tom Cruise oder die Tom Cruise Figur ist einfach viel mehr Arschloch. Mhm. Ja. Und das fand ich, das hat mich an Vanilla Sky echt gestört. Ja, ich meine, ich konnte mit diesem ganzen Mindfuck und so Sachen konnte ich leben. Ich fand das sogar sehr elegant gelöst oder beziehungsweise sehr elegant eingeflochten, wie dieser Mindfuck sich so langsam entspinnt. Es gibt Filme, die kommen viel mehr mit der Brechstange irgendwie daher und meinen halt jetzt, oh, wir sind ach so schräg, weil wir jetzt mal plötzlich was ganz völlig Absurdes irgendwie einbauen oder so, ja. Mhm. Und da muss ich sagen, ist Vanilla Sky schon, geht da schon elegantere Wege, beziehungsweise webt das alles so oder dröselt das immer behutsam mit ein, ja, also oder behutsamer als andere Filme, aber Total Recall zum Beispiel, das Remake meinst du jetzt? Das Remake. Aber lass uns nicht damit anfangen. Doch, Hass! Okay, aber bei Abrelos Hoyos heißt es, glaube ich, ich bin kein Spanier, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, da ist halt diese Figur, die ist halt einfach viel mehr Arschloch, da ist es, das ist so, dem gönnst du das auch nicht, weißt du, also den hast du schon von Beginn an und so und da ist es irgendwie, die Diskrepanz ist da irgendwie viel größer, ob du jetzt irgendwie Mitleid mit diesem Typen haben sollst, der vorher so ein brutaler Assi war irgendwie. Okay, das und Tom Cruise kommt ja noch so halbwegs gut weg irgendwie. Er tut einem ein bisschen leid, weil er so, ja, so eben seine Freundin so offensichtlich voll an ihm hängt, ja, und er sie halt nicht so geil findet. Ja, also wie gesagt, ich fand die Figur, dass es, also man weiß ja, man soll ja quasi sich in Frage stellen, ob man wirklich Mitleid mit diesem Idioten oder mit diesem Arschloch hat, so, ja, und das fand ich halt, da war die Figur im Original eindeutiger. Okay, also wenn es wirklich in die Richtung gehen soll, also Tom Cruise, auch wenn er am Anfang ein bisschen dieses Arschlöchige verkörpert, hat er trotzdem eine Figur dargestellt. Ich hätte auch kein Problem, wenn ich dieser Charakter wäre, ne, der ist ein bisschen dann natürlich dann sehr eigen und ein bisschen selbstverliebt oder sowas, aber der hat fucking Geld und sieht gut aus. Das ist dann nur wegen dem Geld. Aber die Bräute und den Jessin hole ich mir selbst, da brauche ich nicht Tom Cruise zu sein oder millionenschwerer Verleger. Ich will nur das Geld. Ich glaube, Cameron Diaz ist es, die da irgendwie im Film erzählt, dass er so ein Genussverzögerer ist. Könnt ihr euch da vielleicht dran erinnern? Genussverzögerer, okay. Ja, nee, dass für ihn es reizvoll ist, du kannst die Alte haben, aber du wartest erstmal ab. Weißt du? Also du lässt sie erst nochmal so irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen an der langen Leine, lässt sie nochmal ein bisschen zappeln und so. Und dass er, genau das ist das, was ihm gefällt. Meinst du, dass er die Macht hat zu sagen, okay, ich nehme sie jetzt oder ich lasse erst nochmal irgendwie links liegen? So, und das sind, finde ich, sage ich mal, glaube ich, Punkte, da kann man sich mehr mit identifizieren, weißt du? Also, als wenn man gleich so von vornherein irgendwie sagt, ey, ja, hier, ich hab sie, so. Also, ich glaube, das ist so, da haben sie versucht, oder ich schätze auch mal, Cruise wollte da ein bisschen menschlicher oder, keine Ahnung, ein bisschen harmloser rüberkommen, einfach. Das war mein Eindruck damals, weil so war auch, ich glaube, ich war nichts in der besten Tom Cruise Laune irgendwie zu dem Zeitpunkt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Du Arschloch. Ja, nee, aber es gab ja so Phasen, wo ich Tom Cruise echt nicht sehen wollte, beziehungsweise ja, das geht hin und her. Ja, wo mich seine Person halt dann auch echt mal genervt hat oder wo ich gedacht habe, oh nee, jetzt inszeniert er sich wieder als den Geilen und so und ah, wer will das sehen? Er hat aber auch schon eine auffällige Häufung von diesen supergeilen oder super korrekten Typen, die man einfach auch heute nicht mehr braucht und nicht mehr will im Heldenkino sozusagen, aber damals war das halt... War da, bis wir zu Jack Reacher kommen. Du hast ihn ja, okay, stimmt, ja. Du hast ihn ja schon gesehen, ich wollte gerade meine Einschätzung, aber ja, wir werden es gleich hören. Als Figur, die natürlich trotzdem Potenzial bietet, ganz so mutig wie jetzt bei den Magnolia ist er nicht umgegangen, Tom Cruise selber. Man sieht, dass der Plot da eher im Mittelpunkt stand und sich dann Tom Cruise eher gefügt hat in der Rolle dort drin. Und ich finde, wir müssen jetzt nicht unbedingt verraten, genau in welche Richtung der hingeht, weil der Film ist dann, also er verliert dann sehr viel von Wiederschauwert, wenn man zumindest den Twist oder sowas kennt, der dort folgt. Ich fand es aber, wie gesagt, da ich solche Mindfuck-Geschichten eigentlich ganz gerne mag, fand ich auch eine interessante Idee und auch mit dem Ende, wie es präsentiert wurde, fand ich auch ganz cool. Vor allem, also ich meine, zum Beispiel jetzt, ich muss jetzt echt überlegen, Tom Cruise kriegt die Maske auf. Die Maske soll dafür sorgen, dass sein Gesicht heilt. Also sie sagen ihm, dass er heilt, aber dass er mehr der Geist heilt sozusagen, dass er nicht darunter zu leiden hat. Aber er sieht ja irgendwann zwischendurch wieder ganz normal aus. Ja, also... Da sind wir ja bei all dem Kram, den der Gregor gerade nicht erzählen wollte. Ja, aber das ist so ein Ding, das ist halt so... Ja, aber das ist, meine ich doch, das ist halt so eine Phase, wo ich jetzt auch nicht, jetzt immer noch nicht weiß, okay, was ist da jetzt gerade, wo befinden wir uns da, beziehungsweise was davon ist wahr oder was nicht, ja, und was bildet er sich ein und so. Und das wollte ich jetzt eigentlich nur mal unterstreichen, dass ich nach all dieser Zeit immer noch verwirrt über diesen Film stellenweise bin, obwohl man jetzt die Auflösung schon kennt und alles. Es ist ein Film, der sich gut anbietet, den in kurzer Abfolge vielleicht mehrfach zu gucken, da so ähnlich wie bei so einem Sixth Sense, ne, wo du, auch wenn du da am Ende genau vorgekaut bekommst, worauf du achten musst, aber wenn man sich dann nochmal anguckt mit dem Wissen am Ende, worauf du achten musst, dann fallen dir die Sachen auch mehr auf und du weißt die Sachen, die du vorher nicht verstanden hast, okay, es kann irgendeinen Grund geben, warum gerade sein Gesicht so ausschaut oder warum wir gerade dort sind mit der Szene, aber warum ist das denn gerade passiert und wieso sieht Cameron die das aus wie Penelope Cruz und alles, verstehe ich alles nicht, aber dann ist es schon ein wesentlich anderes Erlebnis beim zweiten Mal gucken. Finde ich aber ganz kurz, um abzuschweifen, Fight Club wäre ein besseres Beispiel, weil Sixth Sense mir furchtbar auf den Geist geht nach dem zweiten Mal schon, weil irgendwie der ist halt dann, merkst du halt, okay, ist halt doch nur irgendwie ein langweiliger Film mit viel zu wenig Bruce Willis für mich, für meinen Geschmack, aber das wäre ein besseres Beispiel, das wollte ich damit sagen. Cup, also den kannst du immer wieder gucken. Den kannst du immer wieder gucken und selbst wenn du es jetzt schon 10.000 Mal gesehen hast, du entdeckst immer noch so viel geile Sachen, ey. Allein wie die Dialoge irgendwie aufgebaut sind. Es ist so großartig bei Fight Club. Ja, ich fand das ist schon dieser Rückblendenhumor. Weißt du, wenn man einer meiner Lieblingsfilme fragt, also Fight Club gehört auf jeden Fall dazu. Ey, ist auch mal einer meiner Top Ten. Und Fight Club, das Spiel, nicht vergessen, für die Xbox 1. Aber was ist noch so diese X-Ray-Modi, gar nicht so schlecht. Haben wir eingespielt, ganz zu der frühen Zeit damals, weiß ich noch. Aber war gar nicht so, war schon hart. Zu Vanilla Sky anmerken wollte, ich fand, der war auch schön bebildert, also der war schön fotografiert. Mhm. Es war auch Cameron Crowe, oder nicht? Der auch Jerry Maguire gedreht hat und ich glaube, der wollte auch bewusst eben das Remake dieses spanischen Films dann inszenieren und hat sich mit Tom Cruise dann eben da zusammengetan und ich glaube auch, es müsste auch der Durchbruch der westliche von Penelope Cruz gewesen sein, oder? Also der sie zumindest dann hier oft als US-Schauspielerin etabliert und hat. Und es war die erste, glaube ich, Oscar-Nominierung für Cameron Diaz. War es echt die erste für Cameron Diaz? Das war ja das Traurige irgendwie, beziehungsweise ja, sie hat, glaube ich, vorher auch nicht so wirklich viel gemacht, was das hätte rechtfertigen können. Aber der Witz war ja, dass sie quasi einen Oscar oder für den Oscar nominiert worden ist für das traurigste Mädchen, das jemals mit einem Martini-Glas irgendwie da steht. Dieser Satz, auf der Party meinst du? Auf der Party, ja. Da hinten, da bei dem traurigsten Mädchen, das hier mit einem Martini-Glas dort stand. Mädchen, das mit einem Martini-Glas in der Hand. Gut, sie hat keinen besonders langen Part in diesem Film, aber trotzdem erinnerungswürdig. Und ich glaube, darauf kommt es ja auch dann manchmal an. Aber hast du jetzt eigentlich mal geguckt, weswegen, oder wer neben... Ich hatte geguckt, aber jetzt habe ich den Rechner gerade neu gestartet. Ah. Es war aber gute Konkurrenz, glaube ich, währenddessen. Dann musst du es jetzt nochmal aufrufen. Wir werden das gleich mit dem nächsten Film aufdröseln. Ja. Und ja, der Film ist der Film, Minority Report. Ein Film, den ich eigentlich ganz gerne mag, wenn er vielleicht mal eine halbe Stunde kürzer oder so wäre. Ja, aber nicht so vorhersehbar gewesen. Ja. Na gut, fandst du den gegen Ende, ganz zum Ende hin so vorhersehbar? Ja, ich fand ihn echt vorhersehbar. Also, Film von Steven Spielberg, Science-Fiction-Film, um diese, wie war das, Predestination Paradoxes oder wie man das so schön nennt. In der Zukunft werden Mörder verhaftet, bevor sie den Mord begehen, indem die Polizisten mit sogenannten Precogs, das sind so Medien, Frauen, die in die Zukunft schauen können, in so einer Ursuppe dann gefangen werden. Und dann zwei Männer, eine Frau. Zwei Männer, eine Frau, die in einem, ja, so eine Art Whirlpool sind sie dort gefangen und dann wird mit einer. Das ist wirklich so ein angenehmer, bequemer Whirlpool mit irgendwie Flottee-Teppich eine Maschine liest dort ihre zukunftsserischen, hellseherischen Fähigkeiten dort aus und die spuckt dann alle Nase lang so Namen aus von Leuten, die dabei sind, in absehbarer Zeit einen Mord zu begehen. Man muss dazu sagen, es ist ein eher bemitleidendes Leben, was diese Precogs dafür führen. Das ist eigentlich kein richtiges Leben, oder? Das ist eher so eine. Die liegen die ganze Tag in so einer Wanne rum. Ja, aber auch sie sind ja nicht klar bei Verstand und haben ja, ihnen wird ja nicht mal ein richtiges Bewusstsein so zugesprochen. Es wird ja über die gesagt, dass sie halt keiner so richtig weiß, wie die so drauf sind. Im Sinne der Gesellschaft wurden sozusagen diese Figuren als Personen oder diese Menschen als Personen dann geopfert, um sich dem größeren Gut der Gesellschaft dann zu unterfügen, dass es dann eben keine Morde effektiv mehr gibt, weil die ja eben schon verhindert werden, bevor sie begangen werden. Ne? Also dadurch, dass die Polizei eben schon vorher festgreifen kann. Und da kommt es eben wie beim Lotto, glaube ich, schon dann einfach ein Name auf einer Kugel oder sowas, wo da steht, diese Person, da sieht man auch direkt zum Anfang so ein Beispiel, wo Tom Cruise als Polizist dann jemanden dann verhaftet, der kurz davor ist, einen Mord zu begehen, weil er eben den Namen dann daraus bekommt. Und der Film besteht dann primär daraus, dass Tom Cruise bekommt einen Namen dann vorgelegt, oder ist es jetzt hier, Colin Farrell ist, glaube ich, sein Kollege, oder jedenfalls ist Colin Farrell. Taucht auf einmal Tom Cruises eigener Name dort auf. Ne? Und er kann sich, und der Name des Mordopfers wird dort auch genannt. Also nicht nur der Name des Mörders, sondern auch des potenziellen Mordopfers. Und Tom Cruise ist erstmal perplex. Ich würde nie jemanden umbringen und ich kenne diese Person gar nicht, ne? Die ich da umbringen würde. Und der ganze Film. Als eiserner Verfechter dieses Projekts und des Systems steht er halt doof da. Er steht halt doof da und versucht, aber muss aber trotzdem natürlich dann gucken, hey, irgendwas, gerade in diesem Fall muss mit dem System was nicht stimmen und ich muss einfach herausfinden, was ist jetzt falsch gelaufen, weil ich kann ja nie ein Mörder sein. Na? Und beginnt dann eben ein Katz-und-Maus-Spiel in der fernen, nahen Zukunft, wo alles blau und schwarz ist, maximal im Bild. Aber, ja, okay. Ja, so ist doch der stilistisch der Film zumindest. Ne? Es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel mit Tom Cruise als auf der Flucht mal wieder. Aber wenn man halt Minority Report eins zugutehalten kann, ist es halt das Zukunftsdesign, das er präsentiert hat. Ich fand's sehr cool. Ich fand's auch sehr geil. Also mir hat's richtig gut gefallen. Auch glaubwürdige Waffen und auch Ausstattung, zum Beispiel diese Brechsticks der Polizei. Aber ich finde, wenn du jetzt überlegst, wir haben gerade Taser und die Problematik damit, das ist klar, dass es bei Tasern jetzt nicht bleiben wird, weil die einfach irgendwo nicht wirklich tragbar sind. Aber die Idee ist weiter zu spinnen und zu sagen, ey, so Brechsticks, die einen einfach nur dazu bringen, dass man einfach nur sich verkrämpfen irgendwie und übergibt. Wobei ich mich frage, wie Tom Cruise das dann schafft, dass die bei ihm nicht so viel bewirken, wie offensichtlich bei anderen Menschen. Training. Hartes Training, ja, Bauchmuskeln. Brechtraining. Ja. Ist ja egal, aber das finde ich eine sinnvolle Weiterentwicklung von der Idee, nicht tödliche Waffen und so, und das eröffnet einen ja dann ganz andere Möglichkeiten für Kämpfe und Co., weil er ja auch nicht so viel, er hat dann keine, erstmal an manchen Momenten keine Schusswaffe, will ja auch niemanden töten im Grunde, weil er ja eben niemand ist, der jemanden tötet. Er klärt das ja auf. Entschuldigung, jetzt sind wir wieder bei dem Waffen, deiner Zukunftsvision. Aber du wolltest gerade was sagen. Genau, deswegen. Das Zukunftsdesign ist sinnig und dezent an manchen Stellen und auch so Sachen, natürlich wurde es sehr oft zitiert, dieses im Polizeirevier, dieser Computer, der dann mit Händen als Hologramm dann so funktioniert. Super. Das ist die ikonische Szene, finde ich, die viel gestartet hat. Ja, und ich meine, wenn du heute Tablets oder so weiter siehst, man kann natürlich Kinect. Star Trek als Wurzeln oder Kinect oder sowas dann dort haben, pack da nochmal irgendeine holographische Ebene noch drüber und wir sind nicht weit weg von diesem Reporting. Ich meine, die Werbespots von Kinect, nicht das echte Kinect. Da ist ein gravierender Unterschied. Ja gut, dann stell dir vor, du machst einmal nach links und wartest dann 5 Sekunden und guckst dann, bis es dann passiert. Ja, stell dir einfach vor, wie Tom Cruise da steht und so 3 Sekunden in der Luft wirbelt. Okay, nächster Fall. Und es dauert einfach 10.000 Mal so lange. Wenn der Film heutzutage gemacht würde, dann würde er 100 pro von Microsoft gesponsert sein mit einem Kinect, was da drin ist, ne, wo er das dann Kinect da... Kinect 5, ja. Now it's working. Ja, Special Edition, eine halbe Stunde länger, Tom Cruise geht durch die Menüs und aber hat außerdem den Fernseher ausgemacht, weil er gelacht hat während des. Jetzt mal ganz kurz, wann war Minority Report? 2002. Wann war das iPhone schon vorher? Ich weiß es nicht. Nachher. Weil ich meine, dieses ganze Großziehen, Kleinziehen, diese ganzen Gesten und was sich daraus mittlerweile entwickelt hat für Smartphones und iPads und Tablets. Ja, genau. Ja, okay, stimmt. Es sind ein paar Sachen anders. Also die hätten sich damals diese Gesten sichern lassen sollen, dann würden sie heute in einem großen Berg voll Gold schwimmen. Kann man sich gehen? Weiß ich nicht. Also man kann sich, glaube ich, alles. Apple hat sich sichern lassen. Du willst dir mein Gesicht sichern lassen. Okay. Apple hat sich das Viereck sichern lassen, ja. Das fucking Viereck, ja. Also möglich wäre es gewesen, aber nein, wirklich, ja, du merkst dann, was sehr beeinflusst alles. Was Steven Spielberg da eben auch wirklich bei solchen Filmen dazu bringt und er macht sich eben wirklich Gedanken, wie sowas sein kann. Und ich fand die auch eine glaubwürdige Variante der Zukunft mit natürlich immer noch fantastischen Elementen. Ja. Jetpacks, die dort benutzt werden, die Autos. Natürlich, eine Zukunft ohne Jetpacks, das ist ja wohl ein Witz. Also meine Zukunft existiert nicht ohne Jetpack. Und wir haben zu diesem Zeitpunkt noch fast 2 Jahre, bis ich endlich mein Hoverboard habe. Ja, ey. Also, es kann Leute oft erfinden, würde ich sagen. Ja. Es kann noch passieren. Ja. Wissenschaftler, bitte, jetzt. Ja. Ihr habt noch 2 Jahre Zeit, dann soll es da sein. Brauche ich nicht. Ich habe jetzt ein Killerboard. Aber wurde nicht diese Disney-Star Wars-Connection schon vorhergesagt in Back to the Future da oder war das ein Bild. Meme? Das ist so ein Meme, glaube ich. Das ist ein Meme? Ja, ja. Ich dachte eigentlich es gibt das Bild, aha. wo eigentlich, weil es ist, glaube ich, in Zurück in die Zukunft ist es Jaws, den er da sieht. Ne? Ja, wo dann ja, klar, Jaws 27 oder so. Aber ja. Ich glaube, dass dieses Star Wars Ding irgendwo vielleicht versteckt, weil es ist ja nicht diese mit diese Attraktion in der Mitte mit dem Hai, ja, die ja. da geändert wurde. Nee, sondern es ist irgendwo ja, so ein kleines Neben. Das steht unten drunter, aber ich glaube, das ist okay. geändert worden. Also ich weiß, ist, oh la la, es gibt bestimmt 1000 prophetische Sachen dort drin. Und vielleicht können wir ja Ede nochmal weichen, wir müssen mal den Audioflick mit Back to the Future 2 machen, wenn es dann soweit ist. Dass wir den ich heutzutage echt mehr zu schätzen weiß als früher. Ja, wir würden da abschweifen, glaube ich. Mehr als jetzt Minority mal. Report? Ja, ja, sehr gut. Ich danke dir. Selbst Co-Moderator. Dankeschön. Selbst als Zurück in die Zukunft 2 finde ich besser als Minority Report. Er hört doch nicht auf, gell? Er fährt einfach weiter. Also, das sind jetzt Fragen, wie mit so einer Planierkapazität. Stopp! Ja, okay. Ja, ja. Zurück in die Zukunft 1 ist mein Lieblingsfilm. Okay, und basiert doch auch auf Philip K. Dick, oder? Es ist eine Philip K. Dick Kurzgeschichte, wie fast alle Science-Fiction-Filme der letzten 15 Jahre. Oder wie 20. Total Recall. Ja, ja, auch bei Philip K. Dick basiert. Okay, Total Recall, Schwarzenegger, über alles. Meinst du iRobot oder was meinst du? Noch? Das ist Asimov. Ich rede jetzt von diesem neuen, tollen Total Recall, der nämlich zum Beispiel auch die Autos, beziehungsweise dieses ganze Verkehrssystem von Minority Report und Cloud. Und Colin Farrell von Minority Report Cloud. Und das auch noch. Aber ich finde, als hätte er keine eigenen Stars, den er sich hätte nehmen können. Aber gerade die Autos finde ich besser entwickelt im neuen, also ich weiß, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Ich finde es, im neuen Total Recall die Autos besser dargestellt und den Gedanken der Autos weitergedacht als im Minority Report, weil da ist es eigentlich nur, okay, sie fahren halt seitwärts die Häuser hoch und sie können aber auch geradeaus fahren. Das war irgendwie, das fand ich ein bisschen mehr in Total Recall, fand ich geil, ja, muss ich sagen. Die sind alle grau. Ja, weil das doch wurscht ist. Ja, stimmt, ich nehme den grauen. Spitze. Bei Minority Report siehst du wenigstens, wie so ein Bordeaux-rotes Auto zusammengeschraubt wird. Okay, Leute, jetzt können wir uns um Farblehre in potenziellen Zukunftsautos. Ich meine, das, was die Autos machen, ich meine, dass sie auch, weil eben scheißegal ist, ist ja nur ein Transportmittel quasi, dass die halt auch kopfüber fahren können und dass die mehr so. Glaube ich, in Dings auch. Fahren die Minority Report auch kopfüber? Ja, gut, dann ist es halt so. Dann, gut, aber über das Design haben wir uns ja da schon ausgelassen und Spielberg hat sich gute Gedanken gemacht und auch der Film an sich hat einige wirklich Szenen, an die ich mich noch gern zurückerinnere. Also allein die Szene, wo Tom Cruise seinen Augen hinterher dann jagt, während die dann wegrollen, nachdem er sie hat umoperieren lassen. Mit den kleinen Minispinnen, die dann durch die Dinger kommen. Das, diese ganze Operationskiste ist ein bisschen zu hart für meinen Geschmack. Also, Entschuldigung, du machst Augentransplantation, da kannst du nicht. Also, Entschuldigung. Ich meine, es ist natürlich seine versiffte Wohnung und die ganze Art, wie seine Augennummer, damit man ihn später nicht identifizieren kann, kriegt er quasi neue Augen oder die Augen eines Toten und es ist halt schon super siffig in diesem Apartment. Und er lässt ihn einfach alleine, bitte die Augen nicht auspacken und im Kühlschrank ist quasi nur Scheiße, auf eine Sache, die du aber unbedingt brauchst. Das ist alles so, what the fuck? Das ist ja auch so dumm. Ich erwarte von dem Arzt ein bisschen mehr Hygiene. Im Kühlschrank, er stellt ja original ein frisches Sandwich und eine frische Flasche Milch da rein. Da steht aber original noch ein verschimmeltes Sandwich ohne verschimmelte Flasche Milch. Ja, was für ein Kackarzt. Warum nimmt er den nicht raus? Jetzt mal ehrlich, da ist ein Mann, der nicht gucken kann. Da stelle ich doch nicht zwei Möglichkeiten hin, von denen eine komplett scheiße ist. Naja, seine Nase wird nicht wegoperiert, was willst du? Ja, aber er trollt ihn eigentlich. Ich weiß. Auch so versifft und ekelhaft in dieser Wohnung, dass ich einfach nicht glauben kann, dass selbst in der Zukunft, selbst mit so vielen Medikamenten, die er ja erwähnt, mit denen das kein Problem ist, weil er zugepumpt ist und macht dir keine Sorgen, er wird trotzdem kein, also Entschuldigung, also warum muss denn irgendein Hinterhof, ein illegaler Operateur dann auch in einem Misthaufen arbeiten? Also, naja, das erschließt sich mir einfach nicht. Naja, doch, weil... Wenn es ein Waffenhändler wäre, okay, ein Pottverkäufer... Illegal ist es eben. Also ja, aber der kann sich deswegen keine Tapeten leisten oder was? Das ist doch alles Käse. Das ist doch gar nicht seine Bude, der haut doch ab. Es ist in der Ranzbude. Ja, okay, du hast recht, Entschuldigung. Na gut. Also, das ist einfach nur ein Operationssaal, den er benutzt. Aber nee, warte mal, er ist doch in der, sicher, ja? Und der Operationssaal ist danach quasi... Das ist ein Zimmer, da wird die Operation durchgeführt, da kann sich Tom Cruise regenerieren mit verschimmeltem Essen im Kühlschrank. Und er haut ab, er hat da nichts mehr zu tun. Okay, das ist da jetzt gar nicht seine Wohnung, das meinst du? Genau. Ja. Okay, das ist irgendein Sozialbau, da wo sie noch ein Zimmer gemietet haben oder sonst irgendwas. Und dann, ja, tschüss, macht's gut. Na gut, okay. Wham bam, thank you, ma'am. Ich hätte es nicht gemacht. Ja. Also der Film. Du machst jetzt die Augentransplantation? Ich hätte keine Augentransplantation gemacht. Aber ey, egal wo du hingehst, Weißt du, und kannst du dich noch erinnern bei Stumble, als Ede meinte, oh, wie geil das mit den ganzen Dings, mit dem Glas. Ja, wenn ich jedes Smart Glass erkennt, ja, dass die Und genau das wird passieren. Wir müssen uns alle die Augen ausoperieren, ja, nur weil wir nirgendwo mehr hingehen können, wo sie uns sofort abscannen. Ja, genau, das ist der erste und richtige Schritt, den jeder machen sollte. Wir müssen uns alle die Augen rausreißen. Also der Film baut kontinuierlich mit solchen Szenen und Katz-und-Maus-Spiel und Tom Cruise ist eben komplett auf der Flucht, bis er dann den Grund rausfindet, warum sein Name dann Deutschland und wer diese andere Person ist. Und ich fand diesen Twist an der Stelle zumindest, okay, ich könnte damit leben, wenn es dort zu Ende ist, der Film, weil da kann man eben seine Thematiken und Interessen dann reininterpretieren, wie der Film gemeint ist und was sich Schicksal und seinem Schicksal entkommen, keine Ahnung. Aber der Film geht dann noch eine halbe Stunde weiter oder eine Dreiviertelstunde. Ja, und bietet so eine Auflösung, die so... Ich weiß nicht. Also ich meine, du hast da genau 2-3 Leute, die Geld kosten. An Darstellern. Und du merkst es schon am Anfang an, wenn du die lange Zeit vorher nicht gesehen hast, da muss noch was passieren, also, Herr von Sydow. Ja. Weißt du, wer kann's noch großartig sein? So, das ist so dieses, also manche Twists, ich weiß nicht, also um den es Sinn. Das ist immer der böse Alte. Das ist doch immer. Der Strippenzieher ist immer der Alte. Am Ende einer jeden bösen Geschichte steht ein alter Mann. Aber auch wie dumm, jetzt mal ehrlich. Also diese Herleitung, wie dieses. Er hat ein Verbrechen Wesen, begangen und wollte das wie damit dieses Wesen so, quasi getäuscht oder manipuliert wird, das passt nicht zu dem ganzen Rest, weil wenn es so ist, dann hätte dieses ganze Projekt von Anfang an nie irgendwie ins Leben gerufen oder irgendwie in Serie oder keine Ahnung in die Umsetzung gehen dürfen. So. Und ich weiß auch nicht, was mir der Film nach dem konkreten Ende dann wirklich auch sagen oder aussagen will. Ne? Ich hätte mir bei dem ersten Ende sozusagen interpretieren können noch und kann jeder für sich selber denken, was er davon halten soll, aber im Grunde wurde das dann gegen dem richtigen Ende hin dann nochmal schön feinlich Hollywood-technisch zugeschnürt. Na, damit Spielberg halt, ne? Also. Ja, ich möchte nicht Spielberg halt sagen, aber da fand ich schon, also es hätte ein echt wirklich sehr großartiger Film sein können. Ich mag ihn immer noch ganz gerne, aber so ich drifte dann immer ab, wenn es gegen Ende dann hingeht und sage, ach, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr weiter zu gucken. Ich finde, es wäre aus einem Plotstandpunkt aus gesehen einfacher gewesen, diese Maserung der speziellen Kugel, in der dieser Kram dann immer reingeschrieben und graviert wird, damit die einmalig ist und man es nicht fälschen kann, die halt zu fälschen. Ich glaube, das wäre einfacher gewesen. Weil als so, wir wollen es jetzt auch nicht spoilern, oder? Wir wollen jetzt nicht hier so ins Detail gehen. Ja, okay. Dann Minority Report nicht mehr, okay. Ja. Naja, ich finde, wir reden ja dann doch recht lang und man muss ja nicht jedes Detail so spoilern, dass man es wirklich nicht mehr gucken muss. Und ich glaube auch, Leute gucken sich, wenn sie die Filme noch nicht gesehen haben und den Podcast dann hier hören, gerne nochmal einen speziell so einen Film wie Minority Report lebt und stirbt ein bisschen mit wirklich diesen Revelations, mit diesen Erkenntnissen. Ja, das stimmt. Aber er ist trotzdem sehr, sehr guckbar. Also er ist guckbar. Auch wenn ich sage, Minority Report, auch da wieder so diese typischen Spielberg-Trademarks, ja. Und gerade die Kamera von Janusz Kaminski, die geht mir auf den Sack. Ja, dieses kacknatürliche Lichtquellen in die Fresse irgendwie Bild, das... Oh, das kann man... Konnte ich da halt nicht mehr sehen. Das war also vielleicht... War es auch wieder... eine Zeit, ja, vielleicht muss dann auch zu viel Tom Cruise, zu viel Steven Spielberg und irgendwie immer, zur falschen Zeit. Du warst übersättigt, ja, was es angeht. Ich war vielleicht übersättigt. Im Gegensatz zum Bild, das war nicht übersättigt. Ja, nee, das war alles anders. Ja, da hat es auch der Trend ein bisschen angefangen, dass du sehr, sehr viel desaturiert und diese blau-schwarze, stilleren Töne dann in den Filmen dann hattest. Ey, es hat ja gepasst zu dem Film, so, das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Und ich fand es ja auch cool. Ich muss auch Simon recht geben mit dem Brechstab und so und dem Jetpack, fand ich auch cool. Ich fand diese Knarre oder diesen Schocker, weißt du, diese Druckwelle. Ja, natürlich. Die fand ich halt ein bisschen blöd, weil die mussten sie, glaube ich, so einmal rumdrehen. Okay, den habe ich vergessen, das war wirklich doof. Wie so ein Kinderspielzeug einmal. Wie so eine Rassel irgendwie so einmal rumdrehen, bis der neu geladen war, wo ich mir gedacht habe, ey Leute, wollt ihr mich verarschen, Alter? Ich muss doch jetzt hier nicht einmal kurbeln, um eine Waffe nachzuladen. So ein bisschen wie, wenn ich irgendwie mit meinen Fingern in der Luft fummel und da habe ich 1000 Fälle gelöst auf einmal so. Ja, das kann doch nicht sein. Ups, ach, ich habe den Fall gelöst. Ja, es geht halt wirklich wahrscheinlich darum, irgendeine Art von Nachladen einzubauen in diese ganze Action, aber es ist wirklich eigentlich Quatsch. Da reicht ein Button. Nee, nicht mal. Einfach halbautomatisch. Fertig. Aber ich mochte Colin Farrell als diesen Edsack, als diesen Schmierlappen. So. Das fand ich ein guter Konterpunkt gewesen zu Cruise dort. Und, da hat mir zum Beispiel dann Tom Cruise auch leid getan. Mhm. So ein bisschen, weißt du, weil er immer so gestichelt hat und das System ist doch scheiße und das hat doch seine Fehler und bla bla bla. Und wie er ihm so permanent eigentlich irgendwie wie so ein Bullterrier immer im Nacken hing. Das fand ich, da hat das hat gut funktioniert in dem Film. Ja, und er ist auch eine sympathischere Rolle jetzt gewesen als das, was bei anderen dann, die wir gerade eben besprochen haben, dann. Ja, oder bei Total Recall. Aber jetzt ganz kurz, das ist ja tatsächlich hast schon du den neuen Total Recall? Nein, habe ich nicht gesehen. Aber wir haben uns schon darüber unterhalten, dass du kein großer Fan dort bist. Ja. Und ey, ich weiß nicht, ob ich es mir antun soll. Total Recall ist mein Lieblings-Schwarzenegger-Film von den alten. Ach, ey, lass dir da von dem hier nichts einreden. Der ist nicht so geil, aber der ist auch nicht wirklich so scheiße. Ich finde den auch scheiße. Ich werde mir. Ja, aber er ist halt auch nicht so scheiße, dass man ihn nicht gucken kann. Der hat ein paar sehr schöne Zukunftsbilder. Ich meine, ich mag einfach Sci-Fi-Kram. Dann gucke ich mir das auch an. Ja, ich werde mir angucken, wenn der dann auf Blu-ray dann mal, oder ist er schon da auf Blu-ray? Ich weiß es noch nicht. Wenn er dann da erhältlich ist, werde ich mir mal angucken, ja. Und auch Judge Dredd oder sowas dann. Ey, der neue Judge Dredd ist echt geil. So wahrscheinlich werde ich die genau gleich finden. Muss ich auch noch sehen, ja. Der neue Judge Dredd ist echt geil. 10.000 mal geiler als der neue Total Recall. Okay, das hoffe ich offen gesagt auch. Orientiert ja eh an The Raid ein bisschen, ne? Judge Dredd. Ja, aber halt Judge Dredd als einziger. Eine Person geht hoch. Aber das ist doch ganz geil. Nein. Ja, okay, in The Raid ist er aber nicht am Anfang alleine. Ja, gut. Ist er wahrscheinlich hinter Judge Dredd so. Der geht hin, ich bin das Gesetz, tritt die Tür ein, geht rein. Okay, zwei Türen. Was? Das ist ja noch eine Tür. Entschuldigung, aber das wäre lustig. Okay, dann lass es von Karl Urban übergehen. Ey, warte, ich will ganz kurz, bevor ihr anfangt, wir wollten A eine Pause machen, aber B wollte ich, oder wollten wir, ja, genau. Ich wollte noch was sagen, ja. Weil das passt eben nur zu Minority Report, ja. Bevor wir das vergessen. Auch nur, weil ich gerade noch ein bisschen nachgelesen habe, wie weit man denn schon ist, was wie heißt es denn im Film, diese Kinect-Steuerung? Nein, das nicht. Bei der Verbrechensbekämpfung, dieses Precog. Precog heißt es da, genau, ja, wegen Recognition, Precognition, oder was? Ja. Das ist ja dumm. Ja, Precog heißt voraussehen. Ja, okay. Also es gibt halt was ich sagen will, es gibt halt mittlerweile Verhaltensanalysen auf Basis von Videobildern in so einer Feldstudie, habe ich jetzt gerade halt nachgelesen. Okay. Deswegen, das ist irgendwie, und das ist scharf kritisiert, ist in EU-Forschungsprojekt INDECT und das soll ab 2013 quasi präventiv Terrorismus verhindern auf Basis von Kamerabildern. Ich weiß nicht genau, nach welchem Film. Kannst du dann sehen, der hat einen Rauschebart. Das ist Daniel, ey, deine Fresse sieht jetzt echt terroristisch aus. Ja, also das ist eigentlich schlimm, gell? Wenn du Bart hast und verdächtig lange in der Mülltonne rumwühlst, dann bist du eindeutig verdächtig, nur ich sehe so ich Leute. Ich wollte so Flaschen fangen. Du hast deinen Bartkamm verloren in der Mülltonne schon. Ja, ja, was hast du, was das bedeutet. Was das bedeutet, wenn du mal einen miesen Tag hast, kannst du irgendwie direkt angeschnappt werden oder was? Ja. Also, ey, du siehst aber ganz schön fies aus. Das ist ja, ich weiß ja nicht, nach welchen Mustern die das suchen. Ich finde es so interessant, weiterzudenken und nochmal weiterzudenken, weil dann ist man irgendwo, auch wenn es technisch nicht machbar ist. Stell dir mal vor, Gregor rasiert sich zwei Monate lang nicht. Ich wollte doch nicht über Terroristen reden. Ja, und dann geht er irgendwo lang und da ist so eine Kamera. Okay. Und sagt, ey, guck dir an. Ich meine, du hast das heutzutage ja sowieso schon, als ich als Student noch dann mit langen Haaren und Bart ein Auto gefahren bin, wurde ich auch eigentlich fast jedes Wochenende angehalten und gucken Sie mal hier ins Licht rein. Seitdem ich das nicht mehr habe, werde ich kein einziges Mal angehalten. Also wenn du nur mit deinen Haaren und deinem Bart Auto fährst, kann ich das auch verstehen, warum du angehalten wirst. Ja, ich habe den Bart ums Lenkrad geschwungen und dann mit dem Kopf dann die Runde gemacht. Ja, interessant wäre es, aber natürlich würden wir hier, glaube ich, nicht in dem Speed dann dorthin kommen, so wie es bei Minority Report dahin, irgendwann. Oder? Ich meine, das ist ja durch Medikamente oder irgendwas induzierter Wach-Koma-Traum, der dann plötzlich echt ist. Ich glaube nicht, dass wir so weit kommen. Also wenn es irgendwann mal eine totalitäre Diktatur oder sowas dann hier gibt, die dann wirklich dann auch Leute per se einfach mal hops nimmt und sagt, du siehst so aus, als ob du ein Verbrechen begehst. Es könnte passieren. Da müssen wir jetzt auch kein technisches Fundament haben. Ja, theoretisch, du könntest ja schon, irgendwann sind die Computer vielleicht recht weit, sodass sie aufgrund deiner Verlaufswege, sie können deinen ganzen Weg, weißt du, sehen und können darauf basierend feststellen, was du halt für Dreck am Stecken hast. Ich weiß nicht wie. Ich sage ja nur, Computer können eine ganze Meile. Am besten, wir hauen sie jetzt alle kaputt. Das sage ich doch schon seit Jahren. Und wir fangen an mit dem Podcast-Computer. Ja, genau, mit dem haben wir schon angefangen. Von. Naja. Dann machen wir eine kleine Pause hier und dann. Mit dieser Gesellschaftskritik auch die. Ja, wir brauchen ein bisschen wirklich Luft nach. Durchatmen. Lasst euch das mal auf die Hirnrinde zergehen. Denkt drüber nach. Ist das die Pause auch für den. Nein, gell, du machst zwischendurch. Das kommt jetzt schon weg. Ihr immer mit euren Ohrschrauben hier. Ich mache aber das kürze. Okay, lass mich einmal. Ich mache immer die schlechtesten Klatscher von allen. So, da wären wir wieder zurück. Weil du auch die Finger so komisch abspreizt irgendwie dabei. Ja, wie soll ich denn klatschen hier so wie in die Behindi oder was so? Ihr müsst alles nochmal neu anfangen. Jetzt haben wir wirklich alles dabei. Schlechte Witze, Husten. Ja genau, da ich den eh neu anfange, mein Lieblings-Off-Tech-Satz, sei doch kein Behindi, spiel doch lieber Lego-Indie. Greif dir Mandelpeitsche Hut, denn die Action, die ist gut. Ich habe so viel Ärger bekommen für diesen Satz. Sei doch kein Behindi. Das war der Webseitentext damals. Ich habe so viel Ärger bekommen. Oh, schade. Okay, damit wären wir wieder zurück aus der Pause und ich habe mal jetzt endlich mein Versprechen eingelöst und nachgeholt, wer war damals mitnominiert mit Tom Cruise zu Magnolia? Ja. In dem Jahr war mitnominiert Jude Law für der talentierte Mr. Ripley, der Nebenrolle, ich glaube, das als Opfer von Matt Damon, glaube ich, ja dort. Ne? Ja. Haley Joel Osment für The Sixth Sense als Nebendarsteller. Michael Clarke Duncan für The Green Mile. Oh, ja. War mitnominiert, aber gewonnen hat Michael Caine für The Cider House Rules. Ach, ey, und der Film ist mir am wenigsten im Gedächtnis. Ich kann mich an alle anderen gut erinnern, aber ja, ich glaube, das war mehr so ein Film, der gerade in der Mode war. Cider House Rules, glaube ich. Ich denke mal, es war so Michael Caine alt und so Ding. Alt, Michael Caine in alt, das reicht eigentlich schon. Und kein Butler von Batman. Also, es ist, eher jetzt wird Zeit. Ich hätte Michael Clarke Duncan gegeben. Jetzt aber auch. Michael Caine hat doch sicher schon mal einen Oscar gewonnen. Nie. Er hatte, er hat zwei Oscars gewonnen. Aber reicht es doch, muss ihm nur neuen geben, nur weil er älter wird. Moment. Neben Tom Cruise waren Michael Clarke Duncan, Jude Law, Haley Joel Osment und gewonnen hat Michael Caine. Also insgesamt 5. Hey, tut mir leid, aber ich sag mal jetzt nichts gegen Michael Caine. Er wird vielleicht auch den Oscar zurecht verdient haben, aber da war Tom Cruise neben Michael Caine dann der Stärkste. Ja, also Michael Clarke Duncan fand ich auch nicht schlecht. Ja, aber der war nicht besser als Tom Cruise. Ja, das nicht. Das nicht insgesamt. Aber ich weiß nicht, was dann der Hintergrund natürlich gewesen ist. Irgendwas. Also ich meine, man muss jetzt mal echt sagen, so, ja. Der Mann mag ja wirklich seine sozialen und geistigen Macken haben, so. Aber ehrlich, das war eine gute Leistung. So. Also für nur und für die, die jetzt glauben, wir hätten vergessen, was der Mann irgendwie abseits davon alles macht. Ja, Michael Caine war 6-mal nominiert, hat gewonnen 86 für Hannah und ihre Schwestern. Damit gespielt, das ist der Krebsfilm, glaube ich. Ne? Woody Allen ist es, oder? Ist es Woody Allen? Ja. Und da denke ich, ich dachte, das wäre der, wo die eine Schwester an Krebs leidet. Und dann ja, das kann ja gut sein, aber ich meine, der Film ist von Woody Allen. Echt? Ja, müsste ich dann nochmal nachchecken. Und eben für The Cider House Rules in 99. Aber wie ist denn der deutsche Titel von Cider House Rules? Bitte. Das ist hier nicht zum Anklicken. Verdammt. Warte mal, hier. Wir sind nicht jeder auf allen Ebenen. Gottes Werk und Teufels Beitrag. Ach, na logisch, okay. Hier mit Spider-Man doch, oder nicht? Echt? Ist das wirklich so? Tut mir leid. Ja, mit Tobey Maguire und aber auch mit Charlize Theron, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Von Lasse Hallström. Ja, und tut mir leid, ja, aber da spielt er ja diesen Waisenhaus-Chef oder sonst irgendwas und das spielt er ja gut. Mhm. Hier mit seinem Einschlafspruch, schlaf gut, ihr Prinzen von England. Oh, ja. Und sonst aber, ich dachte gerade, das wären die Rollen, die sie verkörpert haben. Tobey Maguire als Florian Bauer und Michael Caine als Jürgen Thomann und Charlize Theron als Natasha Geisler, aber das sind die Synchronsprecher. Also ich muss sagen, ihre Geisler war echt eine starke Figur. Nee, aber hey, okay, kann ich dann doch nachvollziehen. Da war Michael Caine echt stark. Ja, aber gut, falsches Jahr vielleicht, aber schade, dass eben gerade die Performance überschattet wird. Und wenn Tom Cruise noch einen bekommen sollte... Ich hätte nicht gewusst, dass dieser Film so heißt. Ich dachte, Gottes Werk und Teufels Beitrag, ich dachte, der hat bestimmt auch so einen ähnlich klingenden englischen... Ja, ich habe mich dafür nie interessiert, irgendwas, beziehungsweise für den englischen Titel. Ich meine, ich fand den Film echt toll. Also. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich dann den englischen Namen gehört habe, war wahrscheinlich während der Oscar-Verleihung oder dort. Dann sieht man den ja eh dann drüber gepflastert überall. Aber Gottes Werk und Teufels Beitrag sagt mir auch etwas. Gut, in der Liste wären wir jetzt... Okay, Oscars haben wir ja besprochen in Richtung Tom Cruise hinaus. Ein Film, wo ich dann den Eindruck hatte, jetzt wollte es Tom Cruise in dem Moment nochmal forcieren. 2003 rausgekommen, The Last Samurai, wo er den werten Kollegen Nathan Algren spielt. Ein US Bürgerkriegsveteran, der bei General Custer, glaube ich, mitgekämpft hat und einer Alkoholiker. Der wenigen Überlebenden war dann von Custers Massaker und deswegen Alkoholiker geworden ist. Ja, und natürlich leidet er auch an all den Bildern der Gräueltaten, die er in seiner aktiven Zeit so begangen hat. Und er schafft halt auch nicht diesen, er ist am Ende für Repetiergewehre irgendwie so eine Werbefigur. Ja, wie so eine riesengroße Erdnuss tanzt er durch Saloons. Nein, also er macht halt Werbung, weil er eben so gut Leute erschießen kann. Ja, hören Leute auf ihn. Gubel der Knarre ist. Ja, genau. Ist eine sehr traurige Figur. Und aufgrund seiner Waffenexpertise wird er dann quasi nach Japan geholt. Genau, er wird rekrutiert. Man muss dazu sagen, er verliert sogar den Job noch. Also die sogar diesen als Werbefigur. Ja, weil er besoffen in die Ecke ballert. Also auch wenn ich mir denke, das ist für die Leute doch die beste Demonstration. Also der Shit funktioniert. Das willst du doch wissen. Es ist natürlich eine plakative Szene, aber die fasst natürlich alles genau zusammen, was wir über Tom Cruise Charakter gesagt haben. Gebrochener Veteran, aber auch der beste Schütze auf der Welt. Verdammt schlimme Mischung. Ja. Und trotz Alkoholpegel von 5,0. Ja. Also. Genau, und zu der Zeit soll er eben, also es sind japanische Abgesandte dann eben dort und rekrutieren ihn zusammen mit anderen Militärleuten, auch ich glaube sein Mit, so Billy Connolly spielt da auch einen seiner Mit-Colonels oder was auch immer, der mit das ihm ist dann... Der Papa aus der Bude gefragt Gottes, ne? Ja, ne? Und auch diversen Western-Filmen dann immer, dass der dann auch dort aktiv ist. Der wird nach Japan rekrutiert, weil Japan in der Zeit befindet sich sozusagen im Wandel vom Japan der alten Kaiserzeit, und der neue junge Kaiser will Japan nicht ins Hintertreffen weltweit geraten lassen und will sozusagen Schusswaffen mit in den Kampf dort bringen und eben weg von der typischen Samurai- und Ehrennummer oder sowas. Die Samurais sollen abgeschafft werden, und deshalb kommen die Amis dann rein und sollen die neuen japanischen Soldaten an Schusswaffen trainieren. Ja, weil mit dem Schwert, egal wie gut dein Schwert und wie ehrenhaft der Samurai ist, gegen die Schusswaffe wirst du nicht bestehen können. Und das ist Tom Cruises Job und von seinen Kollegen dort aus. Ja, und bei einem der ersten Angriffe wird er natürlich trotzdem von den Samurais fertig gemacht. Ja. Und landet schwer verletzt bei einem dieser aufständigen Samurai-Clans, einen der letzten, die sich zur Wehr setzen gegen, also für oder beziehungsweise einsetzen für, genau, das alte, also feudale Japan. In Samurai-Gallien oder sowas trifft er dann dort ein? Sozusagen. Ja, genau. Samurai-Gallien, ja. Man muss aber sagen, die sind aber auch, also die Armee, die Tom Cruise... wie heißt am Anfang echte Amateure, ja. Ja, die sind halt wirklich Amateure und nehmen diese Bedrohung nicht ernst, und das ist halt so mit dieser ganzen Indianer-Geschichte, das Massaker, Little Big Horn, ja, und so, es ist halt so eine Parabel auf... Ja. Man sieht auch die japanischen Soldaten, die jetzt an die Waffen reingeführt werden, das sind natürlich ihre ersten Kontakte damit, und man sieht auch an dem ersten, ja, Angriff gegen die Samurai, auch sehr schön inszeniert. Also wenn ich dem Film eins wirklich zusprechen kann, ist es seine Bildsprache, weil der ist echt wirklich super gefilmt. Ey, und Edward auch Zwick hat's drauf. Also ich bin eigentlich echt Fan von Edward Zwick. Mhm. Also auch wenn er immer so ein bisschen sehr viel auf Ehre und Pathos und alles gibt, aber er hat gute Filme gemacht. Ich finde es sehr schön bei so einem Film, der sich dafür angeboten hätte. Das ist eben immerhin jetzt schon, ja, im Jahr 2003. Blood Diamond hat auch gemacht. Ah, zum Beispiel, okay, den fand ich sehr geil. Blood Diamond fand ich auch sehr geil. Zum Beispiel, naja, bei Last Samurai darauf verzichtet, groß CGI einzusetzen, oder zumindest das so dezent gemacht, dass ich es nicht gemerkt habe. Ups, und dann, nee, das war meins, Entschuldigung. Das ist deins, ja, meins piept auch so komisch, wenn die Batterie leer ist. Unser alles. Hat das so schön inszeniert, dass ich auch dann kaum CGI zumindest erkannt habe, und diese großen Schlachten und Kämpfe und also wirklich sehr, sehr schön anzugucken. War super. Also, ich meine, diese erste Konfrontation eben, wenn du dann die Furcht der Japaner, die das erstmal so Knarren in der Hand haben und wirklich warten, noch nicht schießen, und alle schon zittern und aus Versehen sich einen Schuss lösen, währenddessen diese imposanten Samurais auf den Pferden einreiten in Zeitlupe. Ja, vor allem dann durch diesen geilen Wald, diesen durch den Nebel mit dem Wald, also und alles. Gut, du merkst schon, okay, da kommt jetzt eine Macht, der sind Tom Cruise und seine Leute noch nicht dort gestellt, und es ist dann wirklich ein Massaker eigentlich einseitig, ne? Obwohl da natürlich immer noch einige Leute dann weggehauen werden, und Tom Cruise, du merkst schon, er ist der eine, ne? Er hat durch die Kampfskills, die er sich beigebracht hat, trotzdem so einen super starken Überlebenswillen, dass er auch noch einen der obersten Samurais dort meuchelt. Besser durch seine als jeder Samurai, Tom, ja, Cruise. Also da siehst du, der Obersamurai, der Ken Watanabe, der dort mitkämpft, wirft dann ein Auge auf ihn und sagt, nee, den nehme ich erstmal mit, den lasse ich nicht umbringen. Den bringe ich nicht um. Ja, es gab ja das Duell, also der Samurai, der sich quasi zum Duell mit Tom Cruise, dann einem gefallenen Tom Cruise eigentlich dann hinbegibt, ist sozusagen der Mann der Schwester von Ken Watanabe, und wird dann eben gemeuchelt von Tom Cruise währenddessen im fairen Kampf, weil Tom Cruise hat sich wirklich dann auch dann nur gewehrt, wie das passiert ist, und Ken Watanabe nimmt ihn mit ins Dorf und setzt ihn sozusagen dann bei der Schwester, bei der Frau des Mannes, die er getötet hat, sozusagen dann ab, und die soll sich um ihn kümmern. Ne? Und der Großteil der erste Großteil des Filmes findet dann eben dort statt, wie sich Tom Cruise nicht nur an das Leben dort gewöhnt, sondern auch wie das passiert mit, oder was passiert mit der Familie, wie er sich wirklich dann anfreundet mit den Leuten, wie die... Ja, und wie er halt die Kultur kennenlernt. Wie er die Kultur kennenlernt, also ein bisschen so hier Tanz der Teufel, wollte ich schon sagen. Der mit dem Wolf tanzt. Jetzt stelle ich ein lustiges Game One Video mit Wolf vor, wie man dann tanzt. Das wäre auch eine super Rubrik, oder? Wie dann so, wir können es ja einfach nur jetzt in diesen Podcast einbauen. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich jetzt so Minimatzen machen könnte, dann hätte ich noch, hey Jay, mach mal eine Animation. Ja, wenn du jetzt einfach nur so tappende Füße. Ja. Wolf, was machst du da? Ich tanze. Ja. Nicht. Naja. Du hörst dich an wie Simon Wolf. Ich kann keine gute Wolf-Imitation. Ja, er lernt die Kultur dort kennen und natürlich ist es nicht alles schwarz und weiß, ne? Sondern es gibt kein Gut und kein Böse wirklich dort und Tom Cruise nähert sich dann der Kultur der letzten Samurais dort an. Ja, sie sind ja schon so ein bisschen die Ja, also es erstellt klar, die Leute, die Tom Cruise rekrutiert haben, du merkst schon, dass die schon schmierig sind und dem noch jungen Kaiser wirklich dann im Gehör liegen und dann versuchen, ihn wirklich dann weg von den alten Samurais zu lenken. Und also die Sympathien werden deutlich mehr für die alten Samurai aufgebaut. Ja, also dadurch, wie gesagt, dieses Gallier-Syndrom ein bisschen, ne? Und auch sehr dann im Hintertreffen eben geraten. Weil für den Underdog halt, ne? Ja, ich fand schon, also eigentlich ist es schon plakativ, auch in der Richtung, aber gibt es ja diese eine Szene mit dem Ninja-Angriff. Wo dann wirklich, du denkst, ich glaube nicht, dass das akkurat darstellt, wie es in Japans damals abgelaufen ist, aber Ninjas versus Samurai. Während Tom Cruise dann noch seine Action dann noch dabei abliefert. Inszeniert ist es cool, aber es versucht natürlich alles schon so ein bisschen mit der Brechstange dann hinzubiegen, wie du dich emotional fühlst. Aber ey, ich muss sagen, das ist ein Film auch für sonntags nachmittags auf der Couch. Ey. Absolut. Den kann man sich richtig schön gut reinziehen und man fühlt sich nicht irgendwie für dumm verkauft oder sonst irgendwas, sondern man fühlt sich eigentlich ja mit schönen Bildern irgendwie bedacht und mit einer halbwegs, sag ich mal, mitnehmenden Story irgendwie konfrontiert. So. Ich finde das cool. Ich mag Ken Watanabe, ich mag diesen ganzen Samurai-Scheiß. Also ich stehe auf diesen Ehrenkodex-Kram. Ja. Also auch an dieser Stelle zum Beispiel 13 Assassins von Mieke, einer der letzten Filme. Ich stehe drauf. Ja. Ich habe auch 7 Samurai mindestens dreimal schon gesehen. Und der Film geht auch 200 Minuten oder so. Ja. Also ey, ich mag dieses ehrenvoll, weißt du? Ehrenvoll kämpfen so, ja. Ich stehe da vollkommen drauf. Es ist eine sehr romantisierte Version natürlich. Ja, also man muss jetzt nicht da hingehen und gucken, wie es wirklich akkurat gewesen ist und ob es so weiter gewesen ist, aber als Art, wie diese Geschichte erzählt werden soll, und das ist vielleicht das, was ich dann im ich finde Tom Cruise da fast schon ein bisschen am schwächsten von den Elementen im Film aus, weil so Ken Watanabe hast du erwähnt, ich finde seinen Charakter toll und auch super gespielt, ne, und er ist auch zu Recht dann auch nominiert gewesen für den Oscar. Die Frau finde ich auch stark. Auch sehr, sehr gut. Ja, also die, wie sie da wirklich, also ich mag das, ich finde es das geil, dass die es halt geschafft haben, irgendwie, dass sie mit ihren limitierten, sag ich mal, mimischen Ausdrücken, also das Gesicht ist ja nun mal halt doch irgendwie bei Asiaten, es tut mir leid, aber der Zweifelnde, nein, bist also, du etwa ein Rassist-Seitenblick? Nein, ich weiß, es hat kulturelle Bewandtnis da, die ja auch mehr reserviert sind, sie was haben die Emotionen halt, angeht. Sie haben halt ein anderes Erscheinungsbild und dieses Erscheinungsbild bringt seine eigenen Mimiken mit sich, die für uns Europäer nicht zu kopieren nicht zu kopieren sind, beziehungsweise auch nicht so vielleicht immer offensichtlich ist, wie wenn wir zum Beispiel jemanden sehen, der irgendwie Aggression, Wut, Trauer oder sonst irgendwas im Gesicht stehen hat. Ja, das wollte ich damit sagen. Und wie sie halt das rüberbringt, diese Gefasstheit irgendwie, den Mann, der ihren Mann umgebracht hat, zu pflegen, ja, und nicht irgendwie, ja, diesen Ehrenkodex, diese Gastfreundschaft und alles aufrechtzuerhalten, weißt du, das finde ich cool. Wo sie, ja, das ist auch eine harte Szene, wo sie zum Beispiel ihrem Bruder anbietet, kann ich mich bitte umbringen, weil ich ertrage das nicht mehr, ne? So Sachen und halt. Einfach so, das nimmt mich das schon. Ist das ist der Lösung schon für alles, umbringen. Ja, hey, ich weiß nicht mal weiter, ich laufe mal kurz in ein Schwert rein. Ja. Nichts Gutes im Fernsehen, umbringen. Ja. Ich möchte in Ehre sterben. Und dann, als das Schwert drin ist, Moment, es gibt doch keine Fernseher. Es gibt doch noch keine, Moment. Nein! Sehr gut. Ich habe ein bisschen nachgegoogelt, weil ich nicht so viel, ihr sagt das ja immer so gut, da kann ich gar nicht viel sagen. Der ist ja, also der mixt ja verschiedene historische Sachen, die so ein bisschen abseits voneinander passiert sind, zusammen. Ist aber doch, wenn ich das so nachlese, relativ akkurat, so was diese Satsuma-Rebellion bleibt. Ich glaube, es war kein Ami, sondern ein Franzose, oder? Was? Ja, es war ein französischer Militärberater. Von Tom Cruise basiert. Und natürlich ist es auch nicht exakt dann genauso passiert, dass er bei der Samurai-Schlacht am Ende ist quasi so eine berühmte Schlacht von Shiroyama, die ich natürlich jetzt nicht kenne. Aber ich finde auch die gemacht. Figur, eine der Figuren, den Tod tatsächlich und so, also auch in echt. Ich finde es ganz nett, das nachzulesen. Ja, dass historisch gar nicht so viel Käse ist, wie ich gedacht habe. Ich mag, also klar, wie gesagt, die Filme von Edward Zwick, die mögen pathetisch sein, aber sie sind schon mit einer sehr, sehr schönen, mit einem immer sehr schönen Aufwand und auch ja, mit einer guten Nachvollziehbarkeit und Unterhaltung aber auch gleichzeitig dann irgendwie versehen. So, ja, es ist klar, da ist Pathos drin und da ist vielleicht nicht, also geschichtlich nicht alles korrekt und keine Ahnung, aber das ist egal. Also der Film funktioniert durch dieses Annähern der Kulturen, wie durch seine Schauwerte, wie durch die Action, die er dann auch bietet. Ja. Und das alles so, sag ich mal, einem stimmigen Film zu vereinen, gelingt auch nicht immer jedem. Ja, guck dir, weiß ich nicht. Ja, da fahren wir jetzt ein sehr schlechtes Beispiel an. Ja, es, jeder kann sich denken wahrscheinlich, was dann damit gemeint ist. Und auch die letzte Schlacht, die du angesprochen hast, auch über diese Hügel. Sehr schön dadurch, ich habe mich emotional natürlich auch dadurch, dass man die Charaktere kennenlernt und weiß, wo man gerade momentan ist, dann auch der mehr involviert gefühlt, als jetzt bei einem CGI-Fest, was Herr der Ringe jetzt mal als Vergleich nochmal anzubieten. Da siehst du die imposanten Horden mit den riesigen Elefanten oder und so weiter. Oder die Gangens. Oder die davon brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Ne? Aber dadurch, es fühlte sich wertig an, das hatte Gewicht dahinter, auch wenn die da mit diesen Gatling-Guns da ankommen, die anderen, und dann reihenweise die Samurais ummähen. Ihr kennt auch noch diese Kessin-Videospiele für die PS2, ne? Diese Strategiedinger, auch Dynasty Warriors, so heutzutage natürlich auch die übertriebene Form, aber das Bällebad. Ich fand die filmische Repräsentation echt gelungen dann dort und ich mochte auch diese Szene auch sehr, sehr gerne. Muss ich sagen. Also ich fand es auch ziemlich cool alles. Also sich nicht jeder gedacht, ihr seid alles Vollidioten, soll ich jetzt in die Ehre reiten, obwohl die so eine Waffe haben, das ist doch bescheuert. Ey, also für Ehre und so, das ist alles so dumm, aber egal. Wir hatten heute die Diskussion bezüglich zum Beispiel, also ist jetzt vielleicht ein dummes Beispiel, aber bezüglich der Amis und ihrer Waffenpolitik, beziehungsweise ihrem Stand zu Waffen, weißt du, wie die seit, keine Ahnung, 500 Jahren irgendwie darauf beharren, irgendwie ihre Knarren haben zu dürfen. Ob jetzt Bürgerkrieg oder überhaupt Demokratieentstehung und was weiß ich, das ist halt nun mal in deren Dingen drin, also in deren Köpfen verankert, in deren Mentalität verankert, so, ja. Also aber da bist du ja einem Filmtrick aufgesessen, weil in Wirklichkeit, in der echten Geschichte, hatten die natürlich alle Feuerwaffen. Also ich meine, es gab diese Schlacht Feuerwaffen gegen Idioten, die mit Pferden da anreiten oder beziehungsweise nee, Pferden, die da halt angestimmt kommen und niedergemäht werden. Aber die gab es nicht, verstehst du? Es gab halt Schusswaffen gegen Schusswaffen. Nein, und ein paar Schwerter dazwischen. Achso, nee, ich finde ja nur diesen Akt im Film einfach dumm. Ja, ist romantisiert. Das ist aber irgendwie, egal. Gut, dieser Moral war. Sowas macht es für mich kaputt. Soweit ich jetzt noch in Erinnerung habe, haben die ja später auch mit Waffen da gekämpft. Oder? Haben die auch mit Waffen gekämpft? Die sind ja nicht nur komplett mit Schwertern. Doch, das war, glaube ich, so dumm. Die Samurai selber nicht. Die Samurai sind nur mit Schwertern rumgelaufen. Die anderen Japaner haben ja die Waffen bekommen. Und Tom Cruise hat ja auch gelernt, mit den Samurai-Schwertern umzugehen, nachdem da, was sich in Tokio selbst alles so verschütt gegangen ist und die dann flüchten müssen aus der Stadt, wo dann er von Assassinen dann Tom Cruise angegangen wird. Das ist also alles sehr auf Schwertkampf basiert und die Geschichte wird natürlich nur funktionieren, wenn diese ehrenhafte Version der Samurais aufrechterhalten wird. In den Tod, keine Schusswaffe, bis in die Gatling-Gun rein. Das alles zusammen mit Tom Cruise, mit dieser Ich-wachs-beim-Feind-Aufgeschichte, das ist schon sehr viel Pathos. Ja, und vor allem auch Tom Cruise natürlich dann auch der Shot, womit er dann überall bei den Plakaten gelandet ist. Er in der Uniform seines des Samurais, den er ermordet hat mit der Samurai. Und die passt da natürlich auch perfekt. Ne? Also wie angegossen. Braucht sich die Frau gar nicht umgewöhnen. Braucht sie nicht. Direkt den nächsten. Ja, aber die Dinge kannst du ja auch wirklich jetzt anschnallen. Ne? Also ich meine... Ja gut, das ist gepresstes Papier, ja, glaube ich. Also zumindest, obwohl Tom Cruise ist ja auch nicht so groß. Das stimmt. Wahrscheinlich passt die Größe, weil auf einen normalen Asiaten passt wiederum Tom Cruise. Ja, das meine ich, du sagst so rassistisch heute. Oh Gott. Da ist extrem viel Pathospotenzial drin in dem Film. Ja. Und auch ausgeführt. Und auch, ja, aber es fällt nicht so stark ins Gewicht auf, wie bei manchen anderen Filmen. Ja. Also weiß ich nicht, wenn ich mir da jetzt zum Beispiel hier... Ein Beispiel, wenn ich mir jetzt The Patriot angucke. Alter. Ja? Ja. Ja. Zum Beispiel. Da sind wir uns einig. Das ist wesentlich schlimmer. Ja, stimmt. Und da gehen halt so die Filme von Edward Zwick doch noch irgendwie durch. Ja, ich will auch nichts Schlechtes gegen Last Samurai sagen. Ich hatte meinen Spaß damit. Wie gesagt, ich finde, dass Tom Cruise da vielleicht schon noch die schwächste Figur von denen ist und ein bisschen zu gewollt in Richtung jetzt greife ich nochmal emotional alles ab und werde dann in Richtung ausgegangen. Die letzte Szene, wo er dann nochmal beim japanischen Kaiser ist und irgendwie das Schwert übergibt, erinnert mich ein bisschen dran, ihr kennt doch noch Enemy Mine mit Dennis Quaid und Louis Gossett Jr. Scheiß! Ne? Scheiß! Eine Dautsch! Abgefahrenen deutschen... Oh, Emmerich. Rausgeführt worden. Pack das Mikro wieder rein. Ja? Okay, es ist wieder da. Was hast du denn gemacht? Es ist verankert, verdammt nochmal. Ich habe keine gar Ahnung. Nicht. Ich weiß auch nicht. Es ist einfach, ja, wenn ich es gesehen hätte, als wäre es mit Butter eingeschmiert, aber so rausgeglitscht. Mit Butter oder mit Butter? Mit Butter, mit deiner Mutter Butter. Mit Mutter ist deiner Butter. Oh, ich will gar nicht wissen, was das sein könnte. Butter der Mutter. Hier, lass uns bitte schnell weitermachen. Enemy Mine, deutsche Produktion, Roland Emmerich zumindest produziert oder auch gedreht? Ich weiß es nicht. Es ist in, glaube ich, auch Babelsberg gedreht worden. Ja, oder sowas, ne? Aber ich meine, die Szene... Man denkt immer, das wäre ein Hollywood-Film. Die Szene, an die ich dann denken muss, wo am Ende Dennis Quaid dann so vor dem Rat der Aliens steht und dann diese komplette Geschichte seines ehemaligen Feindes, der aber doch in seinen Armen gestorben ist, dann rezitiert. Ne? Jetzt ist er auch einer der Iren geworden, das ist Tom Cruise auch geworden. Dessen indem Kind er adoptiert hat. Dessen Kind er adoptiert hat, ja. Ja, bei den Aliens werden auch die Männer schwanger. Ja, so ist es nun mal. So ach, ein schöner erinnerungswürdiger Film. Ey, ich fand den super. Inwiefern ist das kein Stress, Alter? Das ist der Ultra-Stress. Wie, ich kann schwanger werden? Fuck you. Also, nein, besser, ich gesagt, als Mann jetzt besser gesagt, fuck me, damit er schwanger wird. Ja, ich würde gar nicht so. Mann jetzt denken, aber du bist ja kein Mann. Scheiß. Scheiß. Ja, okay, gut, zurück. Gut, Last Samurai, ich weiß nicht, ob Tom nominiert war für den Film. Ken Watanabe war es, hat aber, glaube ich, nicht gewonnen. Das ist auch der Film, der Ken Watanabe dann auch, wie viele der Tom Cruise-Filme, dann Schauspieler dann der breiten Öffentlichkeit so ein bisschen bekannter gemacht hat. Und der hat ja auch dann sehr viele Rollen bekommen. Bei Christopher Nolan hat er sehr Christopher viele Nolan Rollen bekommen. Hier, genau. Minority Report wollte ich sagen, nicht Installation, wer ist der Inception? Inception, Batman. Inception zum Beispiel, Batman, überall dort mit dabei gewesen. Du fragst dich, wer das ist? Nein, lieber. Okay, ist so gut. Ja. Aber doch, mittlerweile habe ich auch das alles gelernt. Okay, im Jahr 2004, der nächste Film, und ich muss sagen, das Einzige, was mir an dem Film nicht gefällt, ist die Frise von Tom Cruise, aber guck da ins Regal, Miami Vice, die komplette Collection, Michael Mann, ja, 2004 Collateral. Starker Film. Super Film, ne? Starker Film. Aber warum gefällt dir die Frise nicht? Ich finde, sie wirkt falsch an Tom Cruise. Ich habe nichts gegen einen älteren Tom Cruise, aber sie wirkt so unecht. Sie wirkt wirklich so, ich brauchte einen neuen Look für diesen Film. So wirkt das auf mich. Ja, nicht authentisch. Genau, ich habe den ganzen Film über gedacht, das wäre mit Absicht, dass er mit Absicht einen bisschen so unglaubwürdigen Look oder sowas dann propagiert. Aber es kann ja eigentlich auch sein, oder? Es könnte sein, aber auch wenn es nie gesagt wird. Ich habe keinerlei Hinweise dort gesehen. Also der Charakter selbst lässt sich von seinem Look nie daran anmerken, dass so bin ich nun mal, ne? Also ich habe es nie erachtet, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Tom Cruise und sein Haar eben kenne durch die ganzen anderen Filme, aber das ist das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen, ich will nur anmerken, was mir, das ist die einzige Sache, an die fandst du nicht Interview mit einem Vampir gut? Ja, was hast du denn dagegen? Da hat er zarte Locken gehabt. Ja, zarte blonde Locken, und ja. Die fandst du natürlich, oder? Aber ich meine allein so von der Farbe her. Das ist nicht, wie ich mir das ältere Haar von Tom Cruise vorstelle. Genau, es ist irgendwie nicht so. Er hat, da passt. Entschuldigung, aber der spielt ja nicht Tom Cruise, der spielt ja eine Filmfigur. Ja, aber er sieht nicht so alt aus, wie sein Haar es verspricht. Wenn er jetzt da Tentakel auf dem Kopf hätte, würdest du auch sagen, das glaube ich nicht, dass die da. Guck mal, verstehst du? Es ist Designhaar dann oder anders. Die Realität des Films akzeptieren. Ich glaube, das ist noch nicht mal sein Haar. Ich glaube, das ist eine Perücke. Das könnte, das, also wenn es eine Perücke des Charakters wäre, könnte ich damit eben. Ey, er sieht aus wie Ende 30, hat das Haar eines mit 50-Jährigen. Ja, es passt da oben drauf. Oder wie gesagt, aber wir brauchen jetzt nicht über das Haar diskutieren, 50 Stunden lang. Der Podcast, aber wo 5 Minuten über sein Haar diskutiert. Vor allem der Glatzenmann redet über das Haar hier. Der sieht aus wie 45. Findest du das? Mag ja sein, dann gucken wir ihn halt einfach mal. Lass mich einmal zusammenfassen. Also, Jamie Foxx ist ein Taxifahrer in Los Angeles und nimmt durch Zufall eine Staatsanwältin, glaube ich. Genau, nimmt Jada Pinkett Smith, glaube ich, ist es, die er dort mitnimmt. Und natürlich, er ist zwar Taxifahrer, will aber Chef eines Limousinenunternehmens werden und hat seine Ambitionen. Hat auch noch was in der Birne. Genau, und verwickelt die smarte Anwältin in ein Gespräch, dass er quasi so ihre Nummer dann auch noch bekommt nach dieser Fuhre. Dann sagt er, ey, was für ein toller Tag, ne? Geil, ich habe gleich eine Chick dann klar gemacht und das wird toll, ne? Und dann steigt Vincent in sein Taxi, genau. Ne? Und das ist besagter Tom Cruise mit der Frise, der ins Taxi einsteigt. Man hat ihn am Anfang des Films noch gesehen, wo ein ganz kurzer Auftritt von Jason Statham dann noch mit dabei ist. Es gibt am Anfang diese Taschenübergabe am Flughafen. Tom Cruise kommt am LA Flughafen an und bumpt sozusagen dort rein in Jason Statham und beide tauschen dann die Taschen aus und das merkt man später dann, was in dieser Tasche drin ist, was in der Übergabe dort stattgefunden hat. Tom Cruise ist ein Auftragskiller und hat den Auftrag bekommen, 6 Personen innerhalb einer Nacht in Los Angeles umzubringen. Und sein Modus operandi ist anscheinend, weil er das, wie man im Film später erfährt, wohl auch schon mal anderswo so gemacht hat, dass er quasi sich irgendeinen Taxifahrer dann schnappt und den dazu bringt, ihn bei den Morden zu begleiten und quasi den Morde ihm in die Schuhe schiebt, dann den Taxifahrer umbringt und dann seine Leiche irgendwo dann entsorgt. Und dann ist er auf einmal der Mörder gewesen, der alle Sachen dann durchvollführt hat. Und ja, am Anfang sieht das noch ein bisschen dann so ein bisschen neutral aus. Man weiß noch nicht, okay, Vincent sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber man weiß noch nicht, dass er ein Serienkiller ist und kann dann Jamie Foxx überreden, ich weiß jetzt nicht, wie der Charakter heißt, dann diese große Nachtfuhre mit ihm zu machen. Ich zahle dir $650 und du fährst mich überall hin, du weißt ja genau Bescheid, wie man überall hinkommt, nur recht schnell stellt sich dann raus, okay, Tom Cruise ist ein Auftragskiller, schmeißt aus dem Fenster ein Opfer aus dem Fenster, das fällt aus Versehen auf Jamie Foxx Auto. Und dann Max. Und ab dann sind Max und Vincent sozusagen gezwungenermaßen Partners in Crime. Ne? Und dieser Film, ich meine Michael Mann, ich liebe Miami Vice, jetzt die alte Serie, also der neue ist auch ganz nett, aber ich konnte nie damit warm werden. Heat ist er ja auch. Ne? Und Insider, ne? Und wenn jemand eben so eine Gangstergeschichte inszenieren kann, und für mich kam es auch so vor, es ist wie eine Miami Vice-Geschichte, wo Crockett und Tubbs nicht auftauchen. Collateral gewesen. Vielleicht nicht ganz so pathetisch, so wie Miami Vice in der Originalserie dann oft mal sein kann, aber spannend inszeniert, beides tolle Charaktere, Max und... Was hast du dann zu dem Miami Vice-Film? Naja, der Miami Vice-Film hat mich ein bisschen kalt gelassen, weil ich bin Fan von Don Johnson in der Rolle, ne? Und ich konnte mit Colin Farrell dort nicht so viel anfangen. Ich fand Miami Vice den Film unendlich schlecht. Ja? Ja, sehr schlecht. Also da sind, sag ich mal, ganze Storystränge nicht aufgelöst worden und die stellen sich an wie die letzten Idioten. Ist mir jetzt mal ehrlich, also wenn ich irgendwie einen der größten Drogendealer der ganzen Küste da irgendwie auseinandernehmen will, irgendwie, dann lege ich mich nicht direkt mit seiner Alten ins Bett. Also, ist so, aber die war so scharf. Ja, ne? Die war so scharf. Nein, ja, er war merkwürdig. Also für mich hat der Film jetzt zu Miami Vice nicht das eingefangen, was ich von der Serie erkannte. Nicht nur durch die Rollenverteilung durch Crockett und Tubbs. Und ich meine, Tubbs ist dann ja Jamie Foxx gewesen, ne, was er dann ja auch im Nachhinein dann Michael Mann dann gedreht hat. Aber da finde ich, Collateral hat diesen Spirit der alten Serie wesentlich besser eingefangen. Du hast echt eine spannende Story, die dort erzählt wird, die auch wirklich zu einem, da hast du natürlich deine Twists und Wendungen, aber die haben mir gefallen, die haben mir sehr gefallen, also dort, wie die Geschichte aufgelöst wurde und auch so kleine, also ich will das Ende auch nicht spoilen, was da genau am Ende passiert ist, aber natürlich, wenn man dann zurückdenkt, okay, wie waren die Dialoge in den ersten paar Minuten des Films, was hat er gesagt, was für Geschichten hat er erzählt, und eigentlich ist es schon wirklich schön, dass er in diese Richtung dann der Film, wie er gegangen ist. Es ist ein bisschen wie ein Kammerspiel auf Rädern, ja. Weil man eigentlich... Ein fahrender Raum. Also es ist kein wirkliches Kammerspiel, aber locker 50% der Zeit sieht man eigentlich die beiden in dem Taxi einfach nur reden, und das sind halt einfach zwei echt gute Schauspieler. Machen ihre... Gerade jetzt, wo ich Django Unchained gesehen habe, ist dann Jamie Foxx wirklich ein verdammt wandelbarer Typ einfach auch. Ja. Schon mal so nebenbei. Ich habe nicht so viele von ihm gesehen. War Ray vorher oder nachher? Nachher. Ich mag Biopics eigentlich nicht so. Danach. Ja, weil Jamie Foxx war ja eigentlich als Comedian bekannt vorher, ne? Der hat ja so US-Kids in, ich weiß nicht, wie die dann ziemlich hießen. Ziemlich guter, ziemlich derber Comedian, so ein bisschen wie auch Dings-Anfänge vor Ewigkeiten, Eddie Murphy. Mhm. So ein bisschen wirkt der. Also war schon ziemlich krass. Und er hat auch Mucke gemacht viel, ne? Dann hat er auch viel Mucke gemacht. Hat er auch gemacht, genau. Aber das. Also er hat zum Beispiel bei Any Given Sunday, das war so der erste Film, wo ich ihn wirklich wahrgenommen habe, obwohl ich ihn auch schon vorher in anderen Filmen, aber da war er mir nicht so präsent irgendwie, aber in Any Given Sunday ist er mir zum ersten Mal richtig aufgefallen. Da hat er zum Beispiel auch einen eigenen Track irgendwie dabei gesteuert. Und Jamie Foxx als Multitalent eben jetzt hier, also wer ihn vor Collateral nicht auf dem Schirm hatte, sollte oder musste spätestens nach Collateral machen, weil einfach er eine echt gute Performance abliefert, speziell in Szenen, wo er dann mal sich als Vincent ausgeben muss. Und dort, als ich den Film kürzlich nochmal gesehen habe, Javier Bardem spielt dort auch mit. Er versteckt sich fast schon als Charakter in der Rolle. Er ist der Drogenboss, mit dem dann Jamie Foxx in der Rolle als Vincent spricht. Ist Javier Bardem. Ne? Also viele Kleinigkeiten, die da sind. Ich liebe die Szene, wo er dem Schwarzen die Geschichte von Miles Davis. Großartig. So tolle geil, Geschichte. Tolle Szene. War es Miles Davis? Miles Davis war es, genau. Ja. In einem Jazzclub, wo auch also auch da, um nichts zu spoilen, aber auch ich, mir ist auch erst dann klar geworden, wenn das Gespräch so umschlägt auf einmal, oh scheiße, klar, ich hätte sofort dran denken müssen, dass wir gerade da hier sind, aber es kommt so unerwartet, aber doch so logisch. Ja, ja. Ich fand's großartig, vor allem wie er den da wirklich einschüchtert, so, das ist echt, ah, ist gut. Also es ist schön inszeniert, die Charaktere sind echt gut geschrieben und auch Tom Cruise als kalter Serienkiller und auch mal in wirklich eine seiner wirklich eher Badass-Rollen, ne, ja. Wo er dann eben auch nicht bewusst auf ich bin jetzt der Coolste und ich muss die sympathischste Figur oder sowas sein, spielt seine Rolle gut dann dort und ist das gute Gegenstück zu Max. Wusstet ihr, das wusste ich zum Beispiel nicht, weil ich den Film nicht so mehr genau im Kopf habe, dass hier Heat von Michael Mann da beginnt, wo Collateral endet, an derselben Haltestelle. Echt? Der Metro Los Angeles. Ich kann mir das gut vorstellen. Oh, ist es, quasi kann man dann sich so dann fühlen, als ob das ein Film wäre, der direkt weitergeht, oder? Das spielt im selben Universum sozusagen. Das finde ich cool. Das kann ich mir das echt gut vorstellen. Das finde ich echt cool. Aber jetzt lese ich gerade auf einem Audiokommentar, der kauft DVD von Heat, bezeichnet Mann das als zufällig. Das kann glaube ich nicht, das ist doch nicht zufällig. Ja, und auch der Kauf Blu-ray sagte, das war kein Zufall. Also. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass so ein Zufall irgendwie, ja, wenn du in L.A. also drehst. Egal. Ich finde aber auch, da gebe ich dir, wo ich dir nochmal recht geben will, ich finde halt, Michael Mann hat noch bei Collateral irgendwie, da hat er noch den guten, alten Michael Mann-Stil gehabt. Mhm. Insider finde ich großartig, Heat finde ich großartig, Collateral finde ich großartig, weil da übertreibt er es noch nicht mit seiner Wackelkamera und mit seiner authentischen, grobkörnigen Dinge. Ich glaube, hier Public Enemies war ja auch von ihm, der Dillinger-Film irgendwie. Ja, was hat Michael Mann zuletzt gemacht? Public Enemies, ne? Ich glaube, Public Enemies. Und ey, der Film ist leider nicht gut geworden. Ja? Der ist echt nicht gut geworden. Das ist einer der Regisseure, der vielleicht dann der hat sein Trademark so ein bisschen ist, na, der hat sein Trademark so ein bisschen überreizt. Weißt du, und er will... Wie John Woo? Ja. Der hat nämlich mal... Also das ist aber John Woo ist zum Beispiel... Beispiel. Aber John Woo ist oder wirklich, Carpenter. Nachdem er es... nachdem er dann gemerkt hat, okay, es ist vorbei und alles, also nachdem auch dann so wirklich bescheidene Filme wie hier Flashback, ne, wie ist er mit Payback? Ben Affleck, Payback. Ja, nachdem er sowas gemacht hat und so, und ich meine, da hat er halt gesagt, okay, gehe ich halt wieder zurück. Ja, und ist jetzt in Asien, macht jetzt wieder Monster viel Kohle. Der hatte doch, was war dieser Historienfilm, Red Cliff, dieser Doppelfilm, ja, genau. Der hat zwei weitere noch gemacht. Also der hat irgendwie zwei so Monumentalschinken irgendwie noch rausgehauen. Ja, ich meine, so jemand wie Jackie Chan als Schauspieler hat ja auch die Kohle erstmal abgegriffen in Richtung USA und dann auch gesagt, ich gehe wieder in die Heimat und mache nochmal ein paar Filme, die mir was bedeuten. Hier Ali zum Beispiel. Ali war auch super Operation gemacht von Kingdom. Ihm. Ach, das war dieser hier Afghanistan-Film, oder? Genau, mit dem auch Jamie Foxx und auch mit diesem sehr geilen Ende. Das und Hancock war er ja nur Produzent. Ja. Das wissen wir natürlich alles aus dem Kopf. Aber ich weiß, Operation Kingdom, Regisseur Peter Berg. Peter Berg, der dort einen der Polizisten gespielt hat in Collateral. Und nicht zu vergessen, der Hulk selber, Mark Ruffalo, ist der Polizist sozusagen, der Vincent so langsam innerhalb des Films auf die Spur kommen will. Und hey, aber in Richtung Collateral kann man echt nichts dagegen sagen. Also da feuert Michael Mann noch auf allen Zylindern. Ja, sozusagen. Gut, aber er fährt halt auch Sparflamme. Ja? Also wenn ich mir zum Beispiel... Es ist kein Knall-Action-Film. Ne? Also du hast dort natürlich jetzt nicht dann, jetzt geh richtig ab und dann kommt das große Set-Piece und so weiter. Nee, also das ist schon alles gemächlicher. Es ist nicht mal vom selben Adrenalin wie Heat. Das, also, was du meinst mit Kammerspiel eben, es funktioniert durch die Charaktere. Ne? Ja, die Spannung vor allem im Taxi. Genau, und Entschuldigung, ich gerade nochmal unterbreche, weil du es vorhin ja schon mal erwähnt hast, dass halt da jemand aus dem Fenster auf das Taxi draufknallt. So, ja. Das fand ich, am Anfang fand ich das so einen echten Schwachpunkt irgendwie im Film, so, wo ich mir gedacht habe, ey, kein Mensch wird jetzt weiterfahren mit dem Ding. Ja, aber es wurde ja innerhalb des Films aufgegriffen, dass es dann auch für Probleme sorgt. Ja, klar. Nichtsdestotrotz fahren sie ja trotzdem mit der kaputten Scheibe und dem verschmierten Ding, verschmierten Scheibe, fahren sie ja trotzdem weiter, auch wenn sie es noch irgendwie sauber machen. Okay, du hast recht, ich habe mir das selbst erklärt gegenüber, also wenn es die Nummer ist, dass Tom Cruise plant, das am Ende auf Jamie Foxx abzuschieben, wenn er dort das Auto wechseln würde, vielleicht würde das viel mehr Fragen aufwerfen, jetzt muss er das so durchziehen. Ja. Na, also ich konnte es mir schon irgendwie erklären, das ist mir nicht negativ, aber ich verstehe schon. Ja, und aber im Nachhinein sage ich halt, das hat noch zusätzlich zu dieser Spannung beigetragen, weil die fahren ja mit dem Auto durch die Gegend, was halt auffällt. Ja, also beziehungsweise was halt auffälliger ist als alle anderen Taxen. So. Mhm. Ja, und das macht es ja nochmal spannender. So es ist ein künstliches Element ein bisschen. Und wie kommen sie jetzt aus dieser Situation aus? Und der Film dreht dann ein bisschen mal an der Realitätsschraube hier und da, dafür aber damit der Spannungsbogen aufrechterhalten wird. Spannend ist er. Ich habe ihn mir auch als Special Edition irgendwie direkt also gekauft. Ja. So, ich mag den Film. Wenn jemand drüber stolpert, auf jeden Fall sich anschauen. Ganz, ganz großer Film. Das gilt auch für die erste Hälfte des nächsten Films. Bei der ersten Hälfte zerfällt er für dich. Spätestens sobald die hier sobald die draußen runterlaufen, zerfällt da alles. Ja, das stimmt. Oh, jetzt kommt mein Lieblingsfilm. Hä? Jetzt kommt also ja, kriegt der Welt. Oh, ich wollte die Überleitung machen. Ja. Aber 2005 kam. Soll ich es jetzt nochmal sagen? Ja. Krieg der Welten, War of the Worlds. Scheiße in Dosen. Aber ich finde, mit einem sehr exquisiten Anfang oder eher der Anfang mit Tom Cruise nicht, die Charakteretablierung, sondern dann, wenn es losgeht, aber dann geht es halt nur kurz los und dann ist es. Aber er hat ein paar, finde ich, sehr starke Bilder, sag ich schon mal vorweg jetzt. Ja, aber es ist leider kein guter Film. Du merkst bei dem Film, furchtbarer Film. Ich habe ihn im Kino gesehen und das Beste am Film, finde ich, ist das Sounddesign. Einfach die Geräuschkulisse. Also, ja, wenn du da sitzt und die Aliens dann auftauchen, einfach diese. Ja, das Horn und wie das alles das dann so. Das war vor Inception. Die haben das Horn vor Inception eingeführt. Es kriegt das Spielberg-Horn, was bei Inception benutzt wurde, anscheinend. Ja. Obwohl, warte mal. Wann war das? 2005. War vorher. Wann war Batman? Batman war. Begins. 2004, glaube ich. War das in Begins schon? Ey, in Begins ist schon, ist sie abge. Also da ist es nicht noch nicht so präsent. Gut, aber nennen wir es vielleicht mal parallele Inception innerhalb der beiden Köpfe der Regisseure. Das muss nicht unbedingt von einem oder anderen dann abgeschaut sein. Ich finde es so interessant, man hat das ja heute überall, auch in Spielen und so, und versucht sich so zurückzuerinnern, wo hat es angefangen? Und das war tatsächlich. Also wenn der Game One-Film so eine Tröte im Trailer haben sollte, steige ich aus der Produktion raus. Der hat 100 Tröten, der die ganze Zeit. Lass wir von Sloch hier einspielen, die Tröte. Ja, das ist sehr lustig. Können wir nicht einen anderen Sound in etablieren irgendwie, der die Tröte endlich mal ablöst? Also die Bassspur. Ich glaube, sowas ist einfach universell. Das funktioniert immer. Wir können doch nicht die nächsten 50 Jahre nur noch hören. Das geht doch nicht. Es wird abschwächen, dann wieder wird neu entdeckt. Und dann, Guck mal, den Eindruck macht es natürlich heutzutage, aber du hörst ja auch zum Glück nicht mehr in jedem Trailer die Musik von Kill Bill, wie noch vor ein paar Jahren, wo alles zu Kill Bill geschnitten war. Du hörst ja mittlerweile nur auf ProSieben. Ja, genau. Also das ist da, wo die eben immer noch die alten CDs benutzen müssen. Aber das war ja so prävalent eine Zeit lang. Ne? Und kann auch sein, dass das Inception-Horn dann in ein paar Jährchen dann aus der Mode kommt. Momentan funktioniert es eben noch gut. Aber nein, ich wollte das Sounddesign kurz anführen und ich würde euch auch dabei pflichten, die Geschichte von Krieg der Welten kennt man natürlich. Aliens kommen auf die Welt und es gibt diverse Verfilmungen und natürlich das Klassische, das Hörspiel sozusagen mit Orson Welles, ne, wo die Leute tatsächlich dachten, dass Aliens kommen damals. Was für eine geile Zeit es gewesen sein muss, wo man sowas noch durchziehen konnte und das keiner gerafft hat. Ich meine, also so aufgeklärt, wie die Leute heute sind. Weißt du, könntest du sowas nicht machen, aber das war doch geil. Als Medienschaffender würde ich mir die Finger danach lecken, sowas überhaupt dann inszenieren zu können und machen zu können. Einfach fantastisch. Ja. Heutzutage ist das natürlich nicht mehr möglich und ich bin mir nicht ganz sicher, warum Spielberg diese eigentlich schon x-fach erzählte Geschichte jetzt nochmal erzählen wollte. Ich finde, er hat ja auch gesagt, er wollte sie ja anders erzählen, an einem Charakter nur aufbauen und dessen Leben in dieser Katastrophe beschreiben. Waren die anderen nicht auch meist so? Also waren die auf eine Person zentriert? Gut, nicht ganz auf eine Person, aber das Menschliche. Also du hast dann Szenen, die ja fast 1:1 übernommen wurden, aus dem alten Film, zumindest aus den 50ern, auch mit die Kellerszene mit dem Auge, mit Tim Robbins als, gab es ja auch in der Form ein bisschen schon in der alten Variante. Ja. Da wird der Film halt wirklich auch, finde ich, richtig schön. Ja. Okay, ja. Lass uns mal durch die Reihe gehen. Das ist chronologisch, den Film. Nach wie vielen Sekunden ging auch Dakota Fanning auf den Sack? Der welche? Dakota Fanning mit ihren Schreien. Nach wie vielen Sekunden gingen sie euch auf den Sack? Direkt beim ersten. Ja, 3-4 Sekunden. Ja, also der erste Schrei war schon, wo ich mir gedacht habe, halt die Fresse, das kann nicht sein. Und es geht dann so noch weiter. Da war auch die Phase, wo Dakota Fanning echt in jedem Kackfilm aufgetaucht ist. Ja, also, und auch hier, okay, die kann echt verschreckt gucken und echt laut schreien. Und lass ihre die Schwester überall ist mitnehmen. So viel besser mittlerweile. Die ist so viel besser. Ja. So, na gut, Dakota ist ja auch jetzt dann verendet bei den Twilight-Filmen, ja. Und da kann man, glaube ich, eh nicht mehr viel dazu sagen, aber primär klar an der Rolle von Tom Cruise festgemacht als Vater, der aber kein guter Vater ist. Obwohl, ja. Ich muss hier mal die Lanze brechen für die Rolle von Tom Cruise und für die Installierung dieser Figur und so. Ich fand's echt, für mich war das ein Highlight, Tom Cruise als so einen kompletten Vollversager zu sehen. Das ist nicht schlecht. Er kann auch einen normalen Typen spielen. Ja, ja. Nee, er hat da einfach einen Idioten gespielt. Ja. Einfach ein großmäuliges, keine Ahnung, Idiotenwesen, was halt nichts dahinter Idiotenwesen. Ja, und genau dadurch, dass er eigentlich so viel falsch gemacht hat, muss er seinen Kindern natürlich auch gegenüber was beweisen. Natürlich hat er die Liebe des Vaters, dass er seine Kinder schützen will und denen nichts Böses. Aber er darf nicht versagen in dem Punkt. Es geht einfach nicht. Er war nie ein guter Vater genug, dass ihm da irgendwas damit durchgeht. Und er muss einfach den Kindern dann helfen. Du merkst das natürlich auch Tom Cruise Schauspiel an. Ich muss sagen, klar, Dakota Fanning hat geschrien, wie blöd das mir auf den Sack ging. Und ich fand diesen Sohn so unerträglich. Dieser Sohn ist eine der schlimmsten Filmfiguren, die jemals irgendwie eine Schreibmaschine verlassen haben. Also, ich habe... Nimm mich mit in den Krieg! Im Kino haben die Leute... Also, ich habe geklatscht an der Stelle. Endlich geht er zum Sterben. Ja, wo die Szene dann ist, okay, können wir jetzt flüchten? Nein, ich gehe jetzt und ziehe mit in den Krieg. Und daran ist der Film auch verendet. Am Ende, wo dieser Fucker wieder zurückkommt. Ja. Dieses Scheißkind. Lass uns generell über das ganze Ende von dem Film nicht reden. Nee. Achso, nicht reden? Nein, doch, da können wir ruhig darüber reden. Am liebsten würde ich nicht drüber reden, nee. Weil das ist einfach so ein scheiß Ende. Aber das Ende... So, das als Ende ob die Apokalypse sich... war nebenan. Entschuldigung, hier ist alles noch super. Tut uns leid. Ach, ihr da drüben? Ja. Wäre der mal zu uns gekommen? Also, das ist unglaublich. Nach dem, was in dem Film passiert, dass da am Ende wirklich noch so eine freie Ecke ist, wo die Verwandten alle sind. Genau, dieses ultra-saccharine, super Hollywood-Ending und der Sohn kommt unversehrt zurück. Ey, nicht und mal Hollywood macht sowas heute. Ja, zutage. Spielberg hat's gemacht. Ey, aber auch diese ganzen Logikfehler, ich meine, Spielberg hat schon immer mal die einen oder anderen, keine Ahnung, Continuity und was weiß ich, Lücken da drin gehabt. Aber bei dem Film, es strotzt alles. Du siehst, wie alles ausfällt. Strom, Uhren, alles bleibt liegen, alles ist am Arsch. Aber nein, dann lässt er sich nicht nehmen, durch eine Digitalkamera zu zeigen, wie die davonrennen. Wo du dir halt denkst, durchs Display einer Digitalkamera. Zu laut, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht. Was denn? Oh. Ich weiß nicht, ob wir zu laut sind oder spielt er Fußball. Meinst du, der kloppt jetzt wirklich hier irgendwo auf dem Boden? Wir hören ein Pochern. Oh Gott. Ich bin mir da nicht sicher. Ja gut, machen wir einfach weiter. Das sind hier die dreibeinigen... Die dreibeinigen Herrscher. Ja, die wahrscheinlich nur dreibeinig, wenn sie die Hose nicht anhaben. Dieser Schwachsinn, weißt du, dass er wirklich vorher alles zeigt, was irgendwie durch den EMP ausfällt irgendwie. Mhm. Und dann liegt da diese Digitalkamera und du guckst durchs Display, wie die davonlaufen. So. Wo ich mir denke, ey Spielberg, bitte, du musst doch mal, das kann doch nicht sein, Alter. Du hast E.T. gemacht, du hast Indiana Jones gemacht und du hast keine Ahnung was gemacht. Schindlers Liste. Ja, und guck dir an, was du da machst. Das ist doch dumm. Also ich meine, wie kann einem Menschen wie Spielberg sowas unterlaufen? So Sachen halt. So, oder dass die Vögel auf die Viecher draufliegen. Ja. Na gut. Kein Vogel wird sich in unmittelbare Gefahr fliegen. Immerhin, der Film hat einen. Die Vögel wissen das doch nicht. Ist jetzt wirklich jemand am Klopfen, oder? Bin mir da nicht sicher, wir sind ja auch nicht mehr so laut. Das war der allgemeine dreifache Klopf-Morse-Code für ich komme gleich runter. Sei ruhig. Ist es so spät schon? Ist es kurz nach... Oh, ist halt wirklich schon. Ist es schon. Wollen wir noch schnell ganz leise über War of the Worlds reden und dann den nächsten Teil ein andermal machen? Ist es so spät schon? Anscheinend. Ich weiß es nicht. Ja. Ich hätte auch gedacht, dass es nicht so ist, aber gut, lass uns über War of the Worlds noch zu Ende sprechen, bevor dann... Du wohnst hier, sag du. Du wohnst hier. Ehrlich, wir reden doch hier nur. Ja, aber das sagt man immer, wenn man stört. Ja, wahrscheinlich. Schön. Aber wir haben nicht mal Mucke laufen, jetzt mal ehrlich. Ja, solange der dann nicht anfängt, wieder Jan Delay zu singen, ist er, ach egal. Ich glaube, ich brauche mich hier nicht beschweren mit der Gitarrenmusik. Ja, gut, Krieg der Welten immerhin inszeniert. Steven Spielberg durfte einen Alien-Arschloch animieren, wo die Leute dann durchgesaugt werden. Und oder wie willst du das? Wie willst du das dann? Nee, es war ein Arschloch. Es war ein Arschloch. Wie die Charaktere auch. Wie lächerlich, bitte schön, diese Szene in dem Keller ist. Ja, die Aliens, wie sie da rummachen, als wären es die letzten Volltrottel. Also, ja, so als ob die sich überhaupt Zeit nehmen, da in irgendeinem Keller rumzusuchen. Ja, so, weil da unten Tom Cruise und seine Tochter hockt. Ja, die haben halt, die haben gerade, wie viele Milliarden Menschen haben sie, müssen sie unter Kontrolle haben, die Hälfte davon müssen sie vaporisieren. Aber nee, die zwei müssen wir jetzt erstmal hinterher spielen, ihren Schnüffeln. Dabei töten sie allein bei ihrem. Ich glaube, ist nicht so, dass sie auch viel kaputt machen beim Rumlaufen? Nee, gell, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich auch nicht. Weil dabei geht halt mehr kaputt, finde ich. Mehr Leute gehen kaputt, wenn du ein Hochhaus umhaust, als wenn du zwei Leute. Aber du siehst die da natürlich nicht, also zählen die auch nicht für den Zuschauer. Aber man muss ja auch sagen, sie bespratzen ja die Umwelt mit dem Gekröse und dem Blut der Menschen. Nee, das ist nur Staub, oder? Die machen doch daraus was wie so ein, also auch im Buch, glaube ich, weiß nicht, ob es im Buch ist, aber die machen wie Dünger, hauen was drauf, damit ihre Atmosphäre da wächst. Ja, okay. Das mache ich. Und wie bei so einem Maler, es war irgendwo noch ein Klecks übrig, aber kein Mensch mehr. Und dann haben sie zwei unten im Keller und wollten aber unbedingt diesen einen Fleck noch. Ach, dadurch, dass ihr nicht gewusst habt, dass ich bin, ist der Gag total untergegangen. Es wäre aber lustig gewesen. Weißt du, diese zwei Menschen haben mir gerade noch gefehlt. Ich habe hier noch ein Stück, was noch nicht mit Blut befleckt ist. Naja, gut. Na gut. Kannst du also das zusammen mit dem Nachbar rausschneiden? Ja, vielleicht. Wahrscheinlich. Es ist ein sehr schlechter Film. So, ich fand, der hat schon Stärken. Der hat ein paar starke Bilder. Zum Beispiel bei Nacht flüchten am Wasser, wo du im Hintergrund. Mit der Fähre, das finde ich auch eine starke Szene. Wo du, und dann siehst du, fuck, die Fähre wird auch noch angegriffen. Und das ist alles so. Ich hätte gern mehr von diesen Bildern gehabt und gerne auch mit der Tussi, die hätte gerne zerquetscht werden können, aber also mehr dieses, so flüchten die Leute und nicht die Hälfte der Zeit Etablierung der Charaktere und dann aber nur in einem Keller rumsitzen. Das finde ich halt scheiße. Und diese Flucht am Ende hinter aus dem Käfig und so, das, ich hätte gerne noch mehr Flucht gehabt, während Sachen passieren. Mir war das zu wenig. So. Können wir folgen? Ja, mir war da eigentlich zu wenig, die Viecher tauchen irgendwo auf, machen alles kaputt. Also, ja gut, Motivation ist natürlich schwer da rauszukriegen, wenn die nicht in Erscheinung treten. Nee, aber ich hätte gerne irgendwelche, Panzereinsätze oder sonst was. Ja, okay, solche Schlachten gab es ja gar nicht. Nee, also es gibt halt diese eine Szene, wo sie da im Dunkeln über den Hügel rennen, wo der Sohn sich dann halt von seiner Familie loslöst. Ja, aber das ist eigentlich nur eine Lightshow eigentlich. Ja. Ey, das ist eine furchtbare Scheiße. Ich muss zugeben, stimmt, das war scheiße. Man hätte eigentlich wirklich da noch mehr machen können, ja. Also gerade was die Schlacht angeht. Okay, das stimmt. In der Zombie-Attacke erwarte ich in Zukunft auch im nächsten Zombie-Film hier. DayZ. Heißt der? Nee, World War Z. Da erwarte ich schon, dass man endlich mal irgendwie sieht, wie die Zombies den schaffen, irgendwie 12 Panzer auszunehmen. Weil ich weiß nicht, wie. Da fährst du einfach drüber. Gut, verstehst du? Ich denke mir bei jedem Zombie-Film, wie haben die denn die Macht erlangt? Es gibt doch trotz allem nur mal verdammt viel Gerätschaften. Die platt machen können. Ich hoffe, sie zeigen mal, wie das passieren soll. Es ist die Manpower eben, dass die dann irgendwann dann einfach fehlt. Ne? Und du mit der Masse. Militäranlagen sind irgendwo in der Wüste. Und da ist genug, um einfach mal eine Menge Städte zu bauen. Schau dir Resident Evil 3 an, da ist ein Graben einfach drum. Ja. Mit Zombie-Graben. Müssen wir von Resident Evil reden? Nein, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, aber ey, ich gerade ich in den nächsten Hassmodus, im Kino war es okay wegen des Sounds und ein paar Effekten, aber mich haben die Charaktere abgefuckt. Ja, aber erstens, die Charaktere sind furchtbar, alle furchtbar geschrieben. Selbst Tom Cruise ist furchtbar geschrieben, weil, ja, also ich meine, Entschuldigung, dass ich jetzt noch an der Tür geklopft. Nee, dann würde jemand klingeln. Nee, der will mal klingeln, glaube ich. Ich fühle mich hier total unwohl. Ich fühle mich auch im Moment. Ich kann nicht mehr reden. Ich glaube, wir machen den dann gleich fertig und ich komme irgendwann zur Redaktion einfach. Ich fühle mich sehr Zeug. Vielleicht bin ich auch am. Aber ich meine, man ist in. Naja, es gibt immer Leute, wirklich, wir saßen mal, als Nils noch in Düsseldorf wohnte, saßen wir bei ihm und da war jeden Abend, egal, wir haben teilweise so leise geredet, kam trotzdem jeden Abend der Nachbar hin, sie sind zu laut, der eine von ihnen lacht zu laut, ich nehme an, der hat mich gemeint. Und so, weißt du, so Leute gibt's? Aber du hast so einen nicht, dann. Ja, ich hatte es nur ein, zweimal. Stell dir mal vor, er hockt hier und guckt Fernsehen und dann würde auf einmal anfangen, irgendwas Witziges zu laufen und er lacht. Dann kann das doch nicht schlimm sein. Also wenn man einmal lacht, glaube ich auch nicht. Da lasse ich das auch nicht durchgehen. Ja, wir waren zeitweise, glaube ich, schon laut. Wahrscheinlich. Wir waren aber auch Krieg der Welten. Emotional. Ja. Emotional dann dort. Also mit dabei. Hier muss ich, also, aber jetzt nichtsdestotrotz, ein Scheißfilm mit einem Scheiß Tom Cruise eigentlich. Ja, also, weil, jetzt mal ehrlich, der Film holt nichts raus und er repräsentiert einen Tom Cruise, wie wir ihn eigentlich nicht mögen, oder nicht? Leider ja. Also es ist schon ein Tiefpunkt gewesen, eigentlich in sehr vielen guten Rollen, in denen er sich ergeben hat, je nachdem auch, wie man die Filme empfunden hat, aber nach dem sehr starken Collateral, dann in die Rolle reinzukommen, wo er eigentlich ein Gespann hat, das war schon halbwegs irgendwie funktioniert hat mit Minority Report, mit Spielberg und Cruise, dass es eben dann die Vorauszeichen waren gut, dass es klappen kann, aber es ist daneben gegrätscht. Ne? Ja, aber volle Möhre, ey. Also echt. Ja, wie, ich bleib dabei. Also er ist schlecht und so, aber er hat, finde ich, Szenen. Ich würde mir einen Zusammenschnitt von dem Film mit meinen Lieblingsszenen, der wäre nicht so lang, vielleicht dann 10 Minuten, 20 Minuten, aber ich würde ihn mir immer wieder gerne mal angucken, weil auch die Szenen, als zum ersten Mal diese Viecher aus dem Boden so rauskommen und die einfach dieser Moment, so der Erkenntnis, dass irgendwie was mächtig schief läuft gerade, den fand ich bildlich sehr gut ausgedrückt und hat mir echt Spaß. Wie gesagt, es ist schade, dass halt man kann eigentlich, ja, wem kann man was vorwerfen? Eigentlich nur dem ich finde, dem Drehbuchautor kann man eine Menge vorwerfen oder dem Dialogautor oder auch den Nebendarstellern, die finde ich, wie gesagt, auch er ist technisch, ich will auch gar nicht sagen, dass der irgendwie technisch irgendwie Wünsche offen lässt oder so, oder beziehungsweise schlecht gemacht ist. Ich finde es auch absolut beeindruckend, wie das Ding das erste Mal aus diesem Boden rauskommt, wo die Blitze eingeschlagen haben, alle an der einen Stelle. Und wie dann diese Leute dann zu Staub pulverisiert werden, so, ja, und Tom Cruise ja noch später sich das ganze Zeug vom Kopf schütteln muss. Das finde ich cool. Ich finde auch die Szene an der Fähre cool und ich finde geil, wenn die da auf dieser Hügelkuppe stehen und dann lassen sie ihr Horn wieder ab irgendwie und die ganzen Leute wissen, ach du Scheiße, jetzt ist es vorbei, ja. Alles cool, aber ja. Ab dem Moment, wo der Junge dann da irgendwie vor diesen Wagen steht. Ja, spätestens, aber ab dem Moment. Und dann im Feld davonrennt und du dann die ganze Zeit in diesem scheiß Keller hockst und dieses draufgeklatschte Happy End und. Ah. Ja, und ich mag Tim Robbins normalerweise recht gerne in den Rollen, in denen er ist, aber was ist da passiert? Ja, weiß ich nicht. Ich bin mir da nicht wirklich sicher. Ja. Und das ist aber auch wieder so ein komisches Ding. Steven Spielberg kann Popcorn-Kino inszenieren. Ja, wenn es einen wahren Meister des Popcorn-Kino gibt, dann würde ich den als Steven Spielberg bezeichnen, so, ja. Der halt irgendwie dann irgendwann entdeckt hat, okay, er kann auch mal anspruchsvolle Filme machen, aber dann irgendwie kamen dann diese Hybriden irgendwie und da gleitet es dann immer wieder ab. Beziehungsweise da hast du halt irgendwie die 50-50-Chance, dass dieser Film entweder gelungen ist, wie Minority Report, der ja doch im Endeffekt gelungen war. Ja. Oder halt so eine Vollgrütze ist, wie jetzt halt dieser Film da. Ja, oder War Horse. Das war ja auch ein Spielberg-Film. Ja. Ich weigere mich, sowas zu gucken. Ah, nee, guck's auch nicht. Das ist verschwendete Lebenszeit. Loki liebt ein Pferd. Und in dem ursprünglichen Sinn hat er es ja auch gemacht. Er hat doch mal Sex mit dem Pferd gehabt in der nordischen Mythologie, glaube ich. Wenn ich Loki, mich nicht irre, Loki. Okay. Irgendwie gab es da auf jeden Fall sowas. Ja, da kann jeder reinlesen, was er will. Bevor ich es zusammenkriege oder nicht. Ja, haken wir diesen schlimmen Film ab? Oder? Ich würde sagen, wir haken den ab. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich bin jetzt im Moment nicht so gerade motiviert, muss ich sagen, dass wir dann weiterquatschen. Ich weiß es nicht. Bist du morgen irgendwie noch verfügbar, Daniel, oder bist du den ganzen Tag unterwegs? Wenn ich mir morgen jetzt nicht Lincoln angucke, dann... Ich bin morgen in der Redaktion und nehme vorher noch was auf. Wir können uns gerne danach nochmal für ein Stündchen hinsetzen, so ab nachmittags. Ne, das sind ja nur noch ein paar Filme. So genau, viel ist ja also nicht. Possible 3 und 4 haben wir schon. Ich denke mal maximal ein Stündchen. Tropic Thunder, Valkyrie, Night and Day, Rock of Ages und... Genau, und Lions and Lambs. Lions for Lambs. Okay, den habe ich ignoriert. Ja, den du geguckt hast. Jack Preacher. Reacher. Genau. Reacher. Und Oblivion, Elder Scrolls, nee, ohne Elder Scrolls, aber da auch hier der Trailer, der dann dazu gekommen ist, ja. Und wir müssen alle Stacey Jacks Lieder singen, natürlich. Wo er übrigens Bon Jovi singt im Film. Und da wären wir fast wieder am Anfang. I'm a cowboy on a steel horse I ride. I'm a cowboy. Yeah, cowboy. Geht es so? I'm a cowboy. On a steel horse ich kann einfach Bon Jovi. Das ist so. Leute, das ist einfach fürchterlich. Dieses Lied, glaube ich, war es, das die Unplugged-Welle losgetreten hat, ne? War es das? Ja, ganz sicher. Bin ich auch völlig. Richie und Don bei irgendwelchen MTV-Video Awards oder so haben sich hingehockt. Zu zweit mit der Gitarre und haben dieses Lied gesungen. Tja, ein Dankeschön. Und dann ging, glaube ich, dieses ganze Unplugged-Ding erst richtig los. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle eine Pause und sind gleich wieder an einem anderen Tag für euch da. Gut, bis gleich. Bis gleich. Ich habe es gelernt mittlerweile. Aber es tut dann weh. Und das warum ist, haben wir jetzt 4 Kanäle? Weil ich nehme einfach auf der Spur auf, wo ich vorhin schon weiter aufgenommen habe, bevor ich das Setup neu mache. Und ich rechne alles in einer Wurst raus für mich. Also das vierte Mikro liegt da nur auf dem Boden. Als Atmo. gut, dann... Es ist ja nur eine Pause gewesen. Ich brauche ja nicht neu anmoderieren, oder? Ja, genau. Okay, dann... Ja, wir sind jetzt woanders. Genau. Ich muss den Renegade machen. Wir sind wieder zurück aus unserer kleinen Pause und kleine Pause bedeutet Platzwechsel. Wir sind jetzt im Keller. gelandet. Wo wir hingehören. Wo wir eigentlich hingehören als Kellerkinder. Aber ja, hier können wir auch ein bisschen, brauchen wir nicht mehr Angst haben, dass der Glatzennachbar von oben dann wieder klopft und Jan Lesing. Ich dachte, du bist der Glatzennachbar. Du bist auf jeden Fall der Glatzennachbar von jemand anderem. Ja, eigentlich sind wir unser beider Glatzennachbarn, oder? Ja. Was soll er dann sagen? Wahrscheinlich denkt er sich ja wieder dieser Verrückte von unten. Was passiert klingt denn da alles? Klingt nach einer Sitcom. Kam dann was? Mein unbekannter Glatzennachbar. Nee, es kam nichts mehr. Ah. Also das eine Mal, wo der runtergekommen ist, es war aber auch wirklich irgendwann Wochenende um 3 Uhr morgens, wo ich ganz laut noch mit Freunden da Musik gemacht habe. Aber da kam auch die Nachbarin von 2 Stockwerken drüber nochmal. Also, dabei weiß man, das war ein Erfolg. Das war ein Erfolg, ja. Hast du dich denn wenigstens über meinen Bon Jovi-Link gefreut? Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich finde auch der Enthusiasmus, den man da an den Tag legen kann im Publikum von der Sportveranstaltung, wo dann Bon Jovi läuft und jemand dann wirklich eine Performance abliefert. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Er hat auf Facebook einen Link gepostet, wo es irgendein Basketballspiel und da wird gerade Living on a Prayer gespielt. Ah, jetzt ist also schon, was auf Facebook ist also schon in der realen Welt, das ist passiert. Das weiß ja jeder, ist Allgemeinwissen. So seid ihr, oder was? Wie jeder weiß. Ich habe es ja auf Facebook gepostet. Ich habe es doch extra für dich gerade nochmal erklärt, nee, weil ich wusste, dass nicht jeder dann bei Facebook dann reinkommt. Ich habe auch nur ihr angesprochen, nicht ich. Nein, ich finde ja eher dieses, dass man allgemein, ich als Nicht-Facebook-Nutzer merke richtig, wie man da in seiner eigenen Welt ist. Könnt ihr mir folgen? Also man geht davon aus, jeder kriegt mit, was ich so poste, aber es ist halt einfach nicht so. Ja, weil hat jeder fucking Arsch bei Facebook, ist das meinst du mit Ei? Und jeder hat jeden als Freund. Aber es ging nicht so um jeden fucking Arsch, es ging eigentlich nur um Gregors Arsch. Ich wollte doch gar nicht meckern, ich find's nur interessant. Arsch. Ich finde einfach dieses Facebookler. Da war auf jeden Fall ein Celtic-Fan, der zu Bon Jovis Living on a Prayer. Also ein Celtic-Fan oder jemand, der dick wie ein Zelt war? Nein, ein Celtic. Und ich dachte, ich bin jetzt schon komplett durch, aber. Ja, wir haben auch gerade in Almost Daily aufgenommen. Ja, und wir haben hier gerade den Jahresabschluss 2000 Best of Rundum Talk hier gehabt, der zusammengenommen mit der letzten Session, glaube ich, jetzt auf 7 Stunden gelandet ist. Ja, das ist für dich eine ganz normale Größe, Gregor. Ich versuche das dagegen zu steuern, aber am Ende kommen die Minuten immer weiter rauf und rauf. Und rauf. Labebacke wie Trant dann auch noch dabei, was erwartest du? Ja, Trant, manchmal war auch ein bisschen eingeschnappt. Der sitzt jetzt wie Simon im Rollstuhl. Also jetzt als Sitzgelegenheit hier unten im Keller. Wir haben ja sonst nicht viel anderes außer der Leiter und dem Sofa. Ist eigentlich, der Raum ist viel zu schön, um ihn nur zu hören. Weil er ist wahnsinnig schön eingerichtet. Mit so einem riesigen beleuchteten Rocket Beans Logo. Ich hätte sonst gemacht, wir machen gleich nochmal ein Foto, aber dann kommt das nur auf Facebook und dann. Stimmt, man sieht es in der Sendung, haben wir den mal als Black Ops. Da hast du ja hier deine Logo über. Ja, hier. Kotlops. Das war mein Reich für mehrere Tage. Leute, ich will ja nicht drängen, wir haben Wichtigeres zu tun. Wir sind beim Thema Thomas Mapoza IV. Auch bekannt als Tom Cruise Teil 3. Wir haben aufgehört gestern mit doch recht unisono Abscheu und Verachtung gegenüber Krieg der Welten oder bestimmten Parts von Krieg der Welten. Ja. Kompletter Abscheu. Jetzt kommt in der Aufzählung der nächste Film von Tom. Da hat er aber auch eine vergleichsweise kleinere Rolle, weil es eher so ein Film ist, der 3 Geschichten sozusagen zeigt, die ineinander greifen von Löwen und Lämmern. Lions and Lambs. Oder Lions da kann ich Lambs. Mich jetzt aber komplett rausklinken. Habt ihr den gesehen? Ja, ich hatte den vorher nicht gesehen und jetzt in Vorbereitung auf den Podcast habe ich gesagt, okay, der fehlt dir noch. Schau dir den mal an. Und der Film selbst ist, ist es der Afghanistan-Konflikt? Oder ist ich glaube, ja, es ist Afghanistan. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Es ist ein Film von Robert Redford und Robert Redford nicht nur eben als Schauspieler, dass man den dementsprechend kennt, hoffen wir mal, dass der Fernseher hier nicht runterknallt, dass man den nicht nur als Schauspieler kennt, sondern der ist ja auch seit etlichen Jahren der Leiter des Sundance Festivals und auch als Regisseur unterwegs und hat Regie bei diesem Film geführt. Eine 3-geteilte Story über den aktuellen Stand der USA, wie es gerade im Krieg sich befinden und wie gerade so die aktuelle Stimmung im Lande darüber ist. Na, ein bisschen so Reflexion, okay, die Jugend ist nicht mehr interessiert an diesen ganzen Kriegssachen und die Politiker sehen das so, die Berichterstattung ist sehr einseitig und sowas und das beleuchtet es aus verschiedenen Positionen, dieses Ganze, wie 2007 die USA in den Augen von Robert Redford existiert hat, als so politischer Kommentar. hatte ich den Eindruck. Ja, aber obwohl ich halt sagen muss, ich finde halt auf der politischen Ebene ist der Film leider nicht so gut gelungen. Ach ja. Also ich finde ihn auf der erzählerischen Ebene, finde ich ihn sogar echt ganz gut. Ich mag diese Zuspitzung aus diesen drei Geschichten, beziehungsweise es geht halt, vielleicht sollte man das noch erklären. Ja, genau. Es geht halt, es wird erzählt, also die Geschichte erzählt von zwei Soldaten, die ich glaube abstürzen mit ihrer Einheit irgendwie und eingekreist sind in so einem Tal von mehreren, ich sag jetzt mal Taliban, ich weiß es nicht genau. Sollte eigentlich also sein, sie befinden sich quasi in einer ausweglosen Situation, sie sind vom Feind eingekreist, irgendwo mitten im Feld und abgeschnitten halt von ihrer Einheit und warten eigentlich darauf, dass sie da rausgeholt werden, beziehungsweise versuchen sich halt mit den besten Möglichkeiten zu verteidigen, die sie so zur Verfügung haben. Ja. Die zweite Erzählebene ist Robert Redford selbst als, ich glaube, Uniprofessor. Genau, er ist ein Uniprofessor, Politik-Uniprofessor. Der zwei Studenten von ihm halt versucht, ja, anhand dieser Geschichte von diesen beiden Soldaten, wieder halt die Bedeutung. Naja, es ist ein Student, es ist hier Spider-Man, mit dem redet er. Genau. Also die beiden, die jetzt im Afghanistan-Konflikt dort abgestürzt sind, waren seine Studenten und er dachte eigentlich, das sind aufgeweckte Kerls und ich kann mit denen reden, aber die haben sich trotzdem dafür entschlossen, ich gehe in den Krieg für mein Land und sind jetzt eben, springt in den Zeitebene ein bisschen hin und her, sind wir jetzt eben da gerade in diesem Konflikt gefangen und Robert Redford versucht das jetzt eben bei, wie heißt der Show? Ich will immer Spider-Man sagen. David Garfield oder was? Andrew Garfield. Andrew Garfield ist eben auch so ein ganz, ganz cleverer Junge in den Augen von Robert Redford, aber lässt sein Potenzial schleifen und hat so eine Null-Bock-Attitüde und mich interessiert nicht Politik und ich will einfach nur meine guten Noten abholen und Robert Redford will bei ihm nochmal appellieren, hey, du warst doch mal so gut, ich hab's doch erkannt, du hast dich in die Diskussion so toll eingeführt und was ist jetzt mit dir passiert? So stellvertretend für die Apathie der Jugend gegenüber Politik und der allgemeinen Situation im Land gewesen. Das ist die zweite Ebene. Und die dritte, dann Tom Cruise. Als junger Senator? Oder? Ja, als Nachwuchssenator, republikanischer Senator, der ein Interview mit einer Fernsehjournalistin, gespielt von Glenn Close oder Meryl Streep? Nee, Meryl Streep, Entschuldigung. Meryl Streep, ne? Ich krieg's auch immer durcheinander. Ja, das sind die zwei großen Damen. Also, ja, Grand Dame, Strope und Streak. Ja. Er hat ein Interview und er stellt eben einen republikanischen Senator dar, der auch Ambitionen aufs Präsidentenamt dort hat und alle diese drei Geschichten scheinen am Anfang noch nicht eben miteinander verbunden zu sein, aber wie es so eine dreigeteilte Geschichte macht, alles webt ineinander, dass diese zwei Soldaten sich dort in dieser Situation befinden, eigentlich ist Tom Cruise dafür verantwortlich, weil das seine Initiative war. Okay, damit wir dort den Afghanistan-Krieg endlich beenden, machen wir so kleine Spähtrupps, die wir nach vorne an die Front schicken? Es geht, glaube ich, darum, dass man halt so vereinzelte Hubschrauber-Einheiten losschickt irgendwie, um, das Land besser zu kontrollieren, um da irgendwie gezieltere Vorstöße zu machen und sonst irgendwas. Und genau dieses Pamphlet, was er versucht, diese Reporterin anzupreisen, das sorgt letzten Endes dafür, dass diese beiden Jungs sich da in der Situation befinden, in der sie sich befinden. Ja, und er hat die Reporterin dann dazugeholt, weil just in diesem Moment diese Aktion startet, ja. Ne? Und man sieht dann eben im Film, wie die dann da aber abstürzen. Also man weiß, der Senator weiß nichts davon, was gerade an der Grenze abgeht, aber er hat sie eben dann in die Wege leiten lassen und holt sich dann die Reporterin dazu, weil die mal vor langer Zeit einen positiven Artikel über ihn geschrieben hat und gesagt, das ist die Zukunft der Nation, soll sie nochmal darüber berichten, über diese tolle Initiative, die er gestartet hat. Also sie ist natürlich nicht ganz so begeistert davon, weil natürlich merkt sie dann, okay, ich bin eigentlich hier als Werbemittel dann eingespannt und ist selbst auch noch nicht wirklich von dieser Idee überzeugt, weil sie dann so Parallelen zum Vietnamkrieg kriegt und so Spähtrupps, das hat eh nie funktioniert. Was soll da jetzt anders sein? Und in diesem einen Drittel des Films, wo Tom Cruise und Meryl Streep dann dort miteinander eigentlich nur sich in einem Raum befinden und diskutieren, geht es eben um wirklich diesen Konflikt untereinander, ne? Diese zwei Personen und wie Tom Cruise das eben für sich rechtfertigt, wie seine Position ist, wie die republikanische Ansicht auf diese ganzen Geschehnisse da dort stattfindet und wird natürlich dann konterkariert mit den anderen Ebenen, was jeweils einen Aspekt dann darstellt. Ne? Du hast die Sicht der Republikaner, du hast die Sicht der Jugend, du hast die Sicht der Liberalen mit dem Professor und so weiter und so fort. Ja, da war, also ich finde, Redford wollte so ein bisschen, glaube ich, auf Nummer sicher gehen irgendwie und keinem zu sehr ans Bein pinkeln, obwohl ich finde halt, man sieht halt, man merkt, seine Intention scheint schon durch. So. Es ist, ich fand es auch schon, ich habe es, glaube ich, in anderen Filmen auch schon vorgesagt, das war mir auch ein bisschen zu plakativ. Ja. Also ich bin jetzt nicht super duper in der US-Politik dort drin, aber ich gucke so seit ungefähr 10 Jahren die Daily Show recht regelmäßig und ist ja auch eine Comedy-Show, die täglich ausgestrahlt wird, aber dort ja auch eben die News und das politische Geschehen der USA näher gebracht. Und also ein bisschen kenne ich mich damit aus und hatte das Gefühl, du merkst schon sehr stark dem Film die liberale Agenda ein bisschen an und versucht dann auch diese Ansichtsweise dann durchzuboxen und versucht dann die Republikaner dann aber auch bewusst karikiert in eine ein bisschen bösere Ecke zu stellen. Klar, es sind jetzt nicht, ich bin der Teufel und ich schicke die guten Soldaten zum Sterben dorthin, aber ich habe wirklich einen starken Schwung in Richtung liberale Ansicht, wie sie sich die Republikaner vorstellen. Ist dort immer mitgeschwungen für mich in dem Film. Und er hat es für mich ein bisschen, trotz der guten Performance von Tom Cruise, den ich echt gut fand, als Ich muss auch sagen, er war so schmieriger. Ich fand ich auch wieder, sag ich mal, hat mich ein bisschen gewundert, dass er sich genau für diese Rolle quasi bereit erklärt. Ja, ja, aber er hat sehr gut dort reingepasst. Ja. Ne? Und er sieht vor allem auch fast genauso aus, natürlich ein bisschen Hollywood-hübscher, aber John Edwards war Präsidentschaftskandidat 2004 für die Demokraten damals gewesen. Und der sieht wirklich teilweise Tom Cruise aus, vom Look her, von dem Anzug und von der Frisur wie aus dem Gesicht geschnitten. und der hat zum Beispiel, der ist mit Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt worden, weil der nicht nur seine krebskranke Frau betrogen hat mit einer anderen Frau, während ach, die beiden okay. dann Präsidentschaftskandidatur dann für 2004 angestrebt haben. Dazu hat er noch Spendengelder veruntreut und ihm drohen jetzt so 50 Jahre Knast, glaube ich. Na, und ich habe immer diesen John Edwards dann vor Augen gehabt, wenn ich Tom Cruise gesehen habe. Und wie gesagt, Tom Cruise hat dort gut gespielt in der Rolle und ich habe ihm den Senator auch abgenommen. Ich fand auch dieses Zwiegespräch mit Meryl Streep, das fand ich auch sehr spannend, so vom Ding her, wie er sich da versucht, immer wieder aus allem rauszuwinden und so. Ja, er war ja wirklich glitsch wie ein Aal. Das fand ich cool. So, das bisschen an Nachvollziehbarkeit ist da natürlich drin. Also ich würde mich persönlich auch eher in der liberalen oder linken Ecke dann sehen, was so die US-Politik zumindest mit meinen eigenen Ansichten angeht. Nur ist Robert Redford für mein Gefühl eben oft ein bisschen plakativ mit den vielen Sachen umgegangen. Es wurde sehr viel schwarz und weiß gemalt, speziell Meryl Streep, die dann eben selbst als so gute Journalistin, die sich jetzt so fühlt, jetzt bin ich nur noch Werkzeug der US-Medien, die nur noch auf Sensationsnachrichten stehen. Und als sie zum Beispiel am Ende nach diesem Interview dieser Stunde, die sie dann gehabt hat, wieder zurück in ihre Zentrale geht, sagt sie ihrem Chef, ich möchte das Interview eigentlich nicht laufen lassen, weil ich glaube, dass damit wird eine falsche Message irgendwie dann verkörpert und wir machen uns hier zum Instrument. Und der Chef sagt, ey, das ist eine super News, die wir hier haben. Ja, exklusiv hast du bekommen, dass da gerade eine neue Initiative von den USA im Krieg gestartet wurde und wir würden die Ersten sein. Ne? Da gibt es einen richtig dicken Zores. Am Ende. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau ausgegangen ist, ob die Geschichte dann gesendet wurde oder nicht, aber da wurde auch mal gezeigt, guck mal, die Medien sind ja total am Arsch, die interessieren sich nur für Sensationalismus, ne, und denen geht's nicht mehr darum. Neuigkeiten. Unglaublich, ne? Da hätte ich ja nie mit gerechnet. Ja, unglaublich. Gesagt, also ich finde halt, auf der Message-Ebene, die er da vermitteln will, funktioniert der Film halt nur bedingt. Ja. Das ist so. Und er wird natürlich dadurch, dass er sich, wie viele solcher politisch gefärbten Filme, auf eine bestimmte Zeitpunkt, auf eine bestimmte Ära bezieht, wir haben jetzt 2013, also wo dieser Podcast dann ausgestrahlt wird und das sind 6 Jahre, die zwischen dem Film und Darling Des politisch so viel passiert, ja. Speziell in den USA, dass einfach selbst die ganzen Ansichten dort wie aus einer anderen Ära ein bisschen wirken. Ja, ich meine, es ist halt auch so, er pinkelt ja zum Beispiel auch nicht, er versucht ja die ganze Zeit anhand dieser Soldatengeschichte ja auch immer genau noch die Truppen noch irgendwie so ein bisschen in den Schutz zu nehmen, so, ja. Ich meine, das sind Befehlsempfänger, die sind da, weil sie da sein sollen irgendwie und die machen das ja eigentlich nur, weil es ihnen gesagt wird, beziehungsweise glauben, das Richtige zu tun und so. Also da greift er auch niemanden an irgendwie, beziehungsweise der versucht da halt diese Moral für die Soldaten irgendwie zu stärken, so, ja, dass es bloß nicht an denen abgelassen wird, so, ja. Das ist halt alles so, das hat er bei die letzte Festung auch gemacht, aber da hat's halt noch einen geilen, coolen Knastplot dazwischen, so, ja. Also, die letzte Festung fand ich schon, ich kenne den Film ja nicht als Vergleich, aber den fand ich ziemlich geil. Ja, ich fand den auch ziemlich cool, weißt du, aber der hat auch seine Plattitüden und alles, ja. Ja, klar, das ist halt super. Ja, aber billige, weißt du, da hast du halt diese schöne Knastgeschichte Scheiße. Gehabt und da hast halt dieses 3-Episoden-Ding und das Problem, glaube ich, auch bei Von Löwen und Lämmern, das war ja einer von diesen, ich meine, es war MGM-Rettungsankern. Also, okay. Der war recht teuer in der Produktion, glaube ich. Nicht nur das, er sollte ja halt MGM wieder auf Kurs bringen. Also es war halt einer, die hatten, glaube ich, 5 Filme geplant, damit das Studio noch so halbwegs gerettet wird irgendwie oder sowas. Ja. Und Cruise steckte ja auch eine Zeit lang dann irgendwie in MGM drin. Okay, das erklärt vielleicht da einiges. Da war irgend so eine Geschichte, ich hab die nicht mehr genau im Kopf. Und von Löwen und Lämmern war aber, glaube ich, dann echt auch ein kapitaler Flop. Ja, der halt mit für den Abwärtstrend von MGM gesorgt hat. Oder war das United? Nee, genau. Cruise und Wegner haben ja dieses United Artists nochmal ins Leben gerufen. Mhm. Und ich glaube, dieser von Löwen und Lämmern ist dann auch in Kooperation damit entstanden. Aber da war das halt so ein Film, der halt das Studio nochmal mit runtergerissen hat. Also eigentlich, wenn man sich überhaupt die ganze Geschichte vom politischen Film dort anguckt, du hast nie einen wirklichen Blockbuster-Erfolg mit so einem politisch gefärbten Film gehabt. Die Unbestechlichen, glaube ich, waren es. Ja, Unbestechliche ist ja dann, aber das ist ja nicht was aktuell politisch gewesen ist, sondern, achso, du meinst den hier mit Watergate, meinst du? Genau. Achso, ich dachte gerade an die Untouchables. Nein, da hätte ich die Untouchables gesagt. Na, das ist aber dann auch noch was, das ist glaube ich fast schon die einzige Ausnahme gewesen, wenn du dann heutzutage siehst, Filme, die sich auf das heutige aktuelle politische Geschehen beziehen, was eh schon sehr dunkel und düster ist und wo Leute eigentlich ins Kino gehen, um da Eskapismus zu haben, um sich dann zu unterhalten. Da möchtest du nicht dann sozusagen den Spiegel vorgehalten bekommen und dir dann gesagt werden, alles ist scheiße und alles ist Dreck und selbst die 9-11-Filme, die dann gekommen sind, auch nur die wenigsten dann einigermaßen funktionieren. Extremely Loud and Incredibly Close, wirklich. Aber das war ja, aber komm, ey, das ist ja noch was anderes. Also der Film ist ja eher auch wieder Märchen und. Ja, okay. Vielleicht also, das falsche Beispiel, aber ich hätte zumindest als Filmstudio-Chef meine Eier nicht dahin gepackt. Mir fällt die richtige Analogie nicht ein, aber ich hätte mein Geld nicht da investiert auf einen politischen Film, dass der mein Studio rettet. Weil ja, aber gut. Ich meine, du hattest kräftige Zugpferde, ne? Du hattest Meryl Streep, du hattest Robert Redford, du hattest Tom Cruise. Und also, Spider-Man. Ja, den noch keiner als Spider-Man bis dahin kannte. Oder bei Social Network natürlich, der Gearschte. Ja, aber ich gebe dir recht, also so, das ist leider schade, dass diese politischen Filme, die es früher auch mal gab und die dann erfolgreich waren, dass die halt nicht mehr irgendwie so. Syrianer wäre jetzt noch ein Beispiel, wo ich sage, okay, der war noch halbwegs erfolgreich, der hatte halt auch einen Oscar. Wo ich finde, Clooney geht mit solchen Themen immer wesentlich cleverer und spannender um als ein Redford. Ja, und ja gut, aber der war noch halbwegs aktuell. Zum Beispiel hier Clooneys Good Night and Good Luck, auch ein politischer Film eigentlich. Fand ich auch sehr geil, aber es ist halt schon sehr lange her. Ne? Also ja, es ist mehr dann so Metaphern, die du dann mitnimmst oder Reflexionen darauf. Entschuldige Simon, dass wir dich da auch nicht so sehr einbinden können, aber dadurch, dass ich den noch so präsent jetzt im Kopf habe, dass ich den gerade geguckt habe, ist eben dann auch noch viel Gedankenstoff vorhanden. Aber ich finde, man kann ihn sich schon mal ansehen. Ja? Man muss jetzt nicht irgendwie glauben... Ja, ich dachte am Anfang, dachte ich, guckst du ja an. Mittlerweile denke ich mir auch, nee, kann ich mir sparen. Nach eurem Gerede meinst du. Ja, nein, aber das war jetzt vielleicht zu negativ. Ich muss sagen, ich hatte an dem Film keine hohen Erwartungen gesetzt und habe mir gedacht, okay, was wird er mir jetzt da wieder irgendwie für, sag ich mal, Botschaften irgendwie vermitteln. Aber wie gesagt, Cruise gefällt halt wirklich als dieser schmierige Politiker. Streep als kritische Reporterin spielt ihre Klasse entsprechend. Redford, ja, ist immer das Gleiche. Ein bisschen sehr onkelgönnerhaft. Ja, genau, aber in Kombination noch mit dieser Soldatengeschichte in Afghanistan, wenn es jetzt Afghanistan ist, ich bin mir wie gesagt nicht sicher, da kommt es schon, ist es schon ein ganz guckbarer Film. Also man kann sich das wirklich angucken und das ist jetzt auch nicht wirklich schlimm, wenn man den Film gesehen hat oder so. Oder sagt, oh scheiße, ey, was habe ich mir jetzt 1,5 Stunden angetan? Ja, du darfst nicht da mit einer Erwartungshaltung rangehen, dass du ja jetzt entweder der Hammerfilm dann vorgesetzt bekommst oder du was dabei lernst oder über dich selbst irgendwas lernst, reflektiv. Aber es wäre auch fast schon so einer, ich habe den Sonntagvormittags, glaube ich, geguckt, wenn der auch so im Fernsehen gelaufen wäre, hätte ich den wahrscheinlich auch angelassen und dann einfach mal, ja okay, mal gucken, mal mitnehmen. Es ist auch ein bisschen Zeitgeschichte eben fast schon, ne? Dadurch, dass du dann einen Snapshot aus dem Jahr 2007 hast, aus einer liberalen, leicht liberalen Sicht, aber immerhin ist es doch was relativ Einzigartiges und Cruise spielt gut. Kommt man dabei nicht umhin, das soll es glaube ich zu von Löwen und Lämmern gewesen sein. Simon, die nächste Rolle war 2008 eine kleine Rolle, die aber leider mir auch schon gespoilt wurde vorher durch diverse Tabloid-Fotos. Das ist das Schlimmste. Ja. Ich weiß nicht, wir alle wussten vorher schon, dass er in der Rolle ist bei Tropic Thunder von Les Grossman. Nee, wusste ich nicht. Ich wurde ich bin komplett reingerannt in die Scheiße. Wann habt ihr es erkannt? Habt ihr es direkt zum Anfang erkannt? Oder? Ja, schon. Nee, ich bin auf, wie gesagt, voll reingerannt. Also er spielt ja eine sehr lustige, aggressive Nebenfigur, die aber eine tragende Rolle spielt und natürlich der Produzent, der für alles irgendwie auch ein bisschen verantwortlich ist Oder ist er der Produzent? Ja, genau. Ist nicht der Agent, sondern er ist der Produzent von dem Film. Er ist der der Studiohead. Ja, also genau, einer der so Ari Gold, nur der ganz krasse halt. Ja, also genau, Ari Gold als Charakter von Entourage, der basiert ja auch auf einem Vorbild als Agent, ne? Und ich glaube, da ist sehr viel in diese Rolle reingeflossen, zumindest von dem originalen Ari Weinstein, wie der dann in echt heißt. Ich finde, man merkt... Wiseman. Man merkt auf jeden Fall, dass da eine Maske ist, dass da jemand eine Maske trägt. So, das merkt man ja dann doch irgendwie doch so... Man kriegt es unterschwellig irgendwie immer mit meistens. Ja, wenn auch in Prometheus, wenn man da jemanden sieht, der auf alt geschminkt wurde und so. Ja. Das merkt man dann doch immer irgendwie. Aber trotzdem eigentlich eine gute Maske, weil ich habe ihn nicht erkannt. Also ich wusste nicht, wer da drunter steckt und habe mir auch keine Gedanken gemacht. Fand es einfach nur geil. Hab dann wirklich erst, und das ist eigentlich peinlich zuzugeben, aber erst am Ende, wenn die Credits nochmal kommen, und man das so... Der Tanz da, am Ende. Das war übrigens Tom super. Cruise. Und so da habe ich es wirklich erst gerafft. Ich habe zwischendurch, glaube ich, einmal so meinem Nachbar so gefragt, so, ist das irgendwie vielleicht Tom Cruise oder so? Aber das war mehr so, der hat ein bisschen was von ihm, ja. Ja. Hab's aber nicht wirklich gedacht. Und das ist so geil, wenn man da so getäuscht wird, weil das, finde ich, auch zeigt, dass eine Maske und ein guter Schauspieler einfach eine unschlagbare Kombination ist. Und er ist halt einfach ein guter Schauspieler. Da war ich überzeugt, der Typ kann so krass Comedy auch. Und der kann ja sonst dramatische Sachen auch und ernste Sachen. Ey, der kann eigentlich fast alles. Man gönnt ihm ja fast nicht. Wenn er mal locker lässt. Das verdammt gut. Ja. Obwohl, man muss sich jetzt aber dazu sagen, ich muss auch sagen, ich finde ihn in Tropic Thunder nicht nur großartig, weil er diesen energiegeladenen Vollasso Boss. Aber er ist so geil, so richtig so klischee-Vollasso, ja. Wie man es ist. Also, und der Typ kennt sich ja auch aus Hollywood. Es wird schon so ein Destillat sein aus allem. Was ich denke mal, also ich meine, der Typ heißt Wiseman, ja. Ich wette, da ist auf jeden Fall eine Menge Harvey Weinstein drin, weil das ist halt ja auch der absolute Studio-Berserker. Ja klar, ja stimmt, das ist phonetisch. Ja, und ich denke auch, der weiß bestimmt noch ein paar andere Beispiele, die da mit in diese Rolle mit eingeflossen sind. Ich finde, er hat das so großartig gemacht. Also er spielt auf der einen Seite großartig, aber viel wichtiger, er rettet auf der anderen Seite den Film. Weil Tropic Thunder lässt irgendwann von der Dschungel- und von der Kriegsgeschichte her total nach. Es interessiert kein Schwein. Aber wenn Tom Cruise Matthew McConaughey erklärt, wie geil es ist, mit dem G5 durch die Luft zu fliegen und so Sachen, das ist einfach, das sind diese Szenen, die retten den Film. Ja, bevor es dann da bei Tropic Thunder nochmal abgeht und am Ende nochmal irgendwie so ein paar richtig gute Sachen kommen, so. Aber in der davor, also vor dem Finale, ist echt so ein bisschen, also ist ein richtig guter Leerlauf, der allein durch Tom Cruise aufgefangen und veredelt wird. Ja, also das es ist schon gut positioniert, muss man sagen, die Szenen, auch wenn die wirklich nicht allzu lang sind. Und natürlich ist halt schade, dass du auf der anderen Seite dann da, weißt du, ich meine, du verschwendest dein Potenzial von Downey Jr. und keine Ahnung, ja, der ja auch wirklich geil spielt, so. Und aber nichtsdestotrotz, worüber alle geredet haben, ist Tom Cruise am Ende. Ja, also, und das musst du halt erstmal schaffen als Nebenfigur. Als Nebenfigur. Gut, aber du musst auch sehen, klar, ich würde dir zustimmen, es gibt so im Film eine kleine, so jetzt bist ein bisschen gechillter, was so das Pacing angeht, aber der hat einen starken Start, finde ich, und gegen Ende hin zieht es auch nochmal ordentlich an, eine coole Figur, und auch Downey Jr. wurde ja auch Oscar nominiert, ne, für eigentlich, wenn du denkst, kannst du im Jahr 2008 oder wann er gekommen ist, einen Charakter in Blackface machen und dafür auch noch Nominierung für ein Blackface, das ist schon wirklich, also da sind wir ja über Obama schon hinweg in der Entwicklung quasi. Genau, aber du hast es ja im Film ja auch reflexiv gleich mit dem schwarzen Rapper, der dann mit dabei ist, der dann auch sagt, ist das dein Ernst? Was? Ich bin Method Actor, was willst du? No? Ja, ja. Aber das ist großartig. Weil ich jetzt nochmal kurz, worauf du gesagt hast, ey, der Typ kann noch Comedy. Ja? Er hat, glaube ich, bei den MTV Video Music Awards oder Movie Awards, bei eins von beiden, ist er nochmal als Wiseman aufgetreten und hat mit, ich glaube, Beyoncé hat er gedanced. Ja, war wirklich dann mit in der Tanztruppe drin, hat mit ihr richtig hier den absoluten Bodyshaker gemacht. Shit, das muss ich mir nochmal angucken. Das war richtig schon gut, aber das war nicht das erste Mal, dass Tom Cruise so Scheiß gemacht hat. Bei den Video Awards, MTV, hat er auf jeden Fall auch sehr viel und sehr oft mit Ben Stiller richtig viel Scheiße gebaut. Unter anderem eine richtig geile Mission Impossible 2 Verarsche. Da hat nämlich dann Ben Stiller auf Tom Cruise gemacht und Tom Cruise kam halt irgendwie noch dazu und dann haben die beiden sich quasi, da hat Ben Stiller, glaube ich, Tom Cruise dafür gedisst, dass er nicht Tom Cruise genug ist, irgendwie sowas in der Richtung, ja. Oder nicht Ethan Hunt genug oder sowas, ja. Also, der hat vorher schon so geile Sachen gemacht, die hat man halt nur irgendwie wirklich am Rande halt mitbekommen, ja. Ja, das ist ja eher dann auch tiefer drin in dem Thema, wenn man sich wirklich sowas anguckt und das sucht danach, weil hier läuft sowas ja auch eher nicht. Aber also ich, mit Sicherheit, der Typ hat Humor und der spielt ja auch dann schon auch Romantic-Comedy-Sachen so mit. aber er hat sich ja dann doch eher dem ernsten Fach zugewendet. Und dann denkt man natürlich, okay, das ist vielleicht auch ein ernsterer Knochen, so wie ich Christian Bale auch nicht in einem Comedy-Format sehe. Ja. Also ich kann es mir gar nicht mal annähernd vorstellen, dass der irgendwann mal eine lustige Rolle spielt, weil ich glaube, das ist in ihm nicht drin. Ja. Wenn er da nicht sich seinen Körper kaputt machen kann oder jemanden anschnauzen, dann ist das nicht sein. Man muss das Potenzial haben, über sich selbst zu lachen, und es ist schön, dass es bei Tom Cruise zumindest dann auch auf dem Screen ab und zu mal rauskommt, und dann, wenn es rauskommt, aber auch wirklich dann knallt vom Screen runter, wie es bei Les Grossman dann gewesen. Das macht ihn enorm sympathisch auch einfach. Ja. Als Darsteller, weniger als Darsteller, sondern mehr als Grossman. Grossman, ja. Okay. Achso, du wegen dem Wiseman und Grossman. Ich dachte, okay. Wiseman hieß er, aber. Nee, Grossman ist es. Aber okay. Auch Gross ist ja auch so ekelhaft auf Englisch, also passt es da ganz gut. Ich glaube, es ist auch in die Ära mit reingekommen, so 2008. Da war eigentlich so das öffentliche Bild von Tom Cruise fast schon eigentlich nur von Scientology und hier Katie Holmes und was machen die komisch und was machen die mit Suri die ganze Zeit eher negativ gefärbt. Und dass er da die Rolle im Vordergrund stand und wie gut Tom Cruise gespielt hat. Und auch einmal, also ich hatte zumindest als Filmfan wieder ein bisschen das Gefühl, man muss sich jetzt nicht mehr dafür verstecken, dass man Tom Cruise dann mag und ihn auch als Schauspieler dann schätzt, einfach nur, weil das öffentliche Bild so niedrig ist. Ist natürlich gerade, wenn du das Setting, wie du es gerade skizziert hast, so was in was für einem Moment der Film kam auch, wenn du dir das halt vorstellst, ist es auch ein super smarter und fast schon wieder taktisch so genial durchgestylt, da könnte man dem unterstellen. Ob er es geplant hat. Zu sagen, okay, ich werde diesen lustigen Film mitmachen, ich mache mich selbst über mich selbst auch lustig und generell über Hollywood und die werden mich alle mögen, obwohl ich das Arschloch bin, aber ich mache so, dass sie mich am Anfang auch gar nicht direkt erkennen und erst dann später, wenn sie mich geil finden, merken, fuck, das war ja Tom Cruise. So, ich glaube nicht, dass er so denkt, aber es ist eigentlich, könnte man es im Nachhinein schon wieder so gut drehen, das ist ein sehr smarter Move gewesen. Auf der anderen Seite muss man natürlich, wenn, ich glaube, Stiller war, glaube ich, der Produzent sogar auch. Das war eine sehr lange Geschichte, glaube ich. Das war ewig geplant, der Film. Genau, und man muss halt auch da nochmal den Leuten Respekt zollen, die halt gesagt haben, okay, wir machen das. Weil ich glaube, das habe ich nämlich auch in Erinnerung, dass Tom Cruise, und ich habe das auch mal irgendwo gelesen, dass Tom Cruise eigentlich so gesellschaftlich wie halt auch so vom Image her, also vom Film-Image her, zu diesem Zeitpunkt echt verdammt schwer angeschlagen war. Ich meine, von Löwen und Lämmern war jetzt kein großer Erfolg gewesen. Ja. So. Der war da irgendwie schon, glaube ich, auf einem sehr, sehr absteigenden Ast oder droht. Also es war kurz vor dem Kipp, so von wegen, dass keiner mehr Bock auf Tom Cruise hat. Also zwischen den Mission Impossible Teilen quasi. Ja. Also und ich habe das Gefühl, diese Löcher sind immer zwischen den Mission Impossible Teilen. Und durch diese Rolle, ich habe es irgendwo mal gelesen, dass genau diese Rolle hat wirklich Tom Cruise nochmal die Karriere so ein bisschen angetrieben. So, ja, es hat ihn nochmal ins Gespräch gebracht, wo man da, ach stimmt, den gibt's ja auch noch. Und der ist ja gar nicht so, der ist ja gar nicht so crazy, wie man immer denkt. Ja, eigentlich, es wird alles gerne natürlich sehr überspitzt und als jemand, der dann, was weiß ich, dann die InTouch liest oder die Tabloids dann verfolgt, wird natürlich, da kriegst du auch die überspitzte Art der Geschichte dann immer dann zu hören. Wenn man jetzt mal, wir können das Thema den Film ja auch gleich abschließen, aber gerade in Hollywood, da ist ja so ein Kram wie Scientology und auch in der Amerika ist ja dann auch nicht so das Megathema. Nee, hier in Deutschland ist es wesentlich. Ja, das hat man, glaube ich, am Anfang des Casts wahrscheinlich auch schon oft gesagt. Ja. Ich meine auch nur, dass es, also das ist jetzt nicht der Stein des Anstoßes so für alle jetzt, für alle Ex-Tom Cruise-Fans, die ihn dann doof finden oder so, sondern es waren eher diese Häufung von komischen, da sieht man ihn in Rollen, wo er irgendwie dann Scientology so ganz, auch mit diesem Filter vor den Augen propagiert oder wo er komisch reagiert. Ja, oder seine komische Rede da vor den hier, Wipe This Planet oder Clean oder irgendwie. War es nicht irgendwie, achso, er hatte doch auch. Das ist doch, glaube ich, die Scientology-Video. Genau, er hatte Knatsch mit Matt Lauer, das ist ein hier Frühstücksfernsehmoderator aus den USA, wo er auch sich mit ihm gekabbelt hat, wegen der Scientology-Nummer, dass hier Psychiatrie oder sowas nicht funktioniert. Und er hat sich richtig in die Wolle mit dem bekommen. Ja, und auch hier so und mit Brooke Shields, oder nicht? Mit Brooke Shields, glaube ich, auch, die auch ja irgendwas Psychopharmaka. Genau, sie selbst hat ja dieses, Postpartum-Syndrom, also nach der Schwangerschaft, dass die dann in Depression verfallen ist, hat sie auch sehr stark mit Tom Cruise dann auseinandergesetzt, weil er als Scientologe natürlich nicht auf solche Psychiatrie gibt es ja nicht. Ja, man hätte ihm halt einfach sagen müssen, halt öfter mal die Schnauze und gut ist, sondern dann wäre es ist ja nicht sein Tolles an sich, sondern sein Verhältnis dazu. Was so. Ja, also wie gesagt, Prediger mag niemand. Auch, also irgendwie ein Hintergedanke gab es bestimmt, dass da am Image, also Tom Cruise und seine Imageberater und alles haben bestimmt x-fach dann geguckt, wie sie dann wieder zumindest dieses Schiff einigermaßen wieder auf Kurs bringen können, weil auch wenn es ein bisschen dann entgleist ist, Tom Cruise ist immer noch Tom Cruise und ist eigentlich der fucking beliebteste Schauspieler auf der Welt und das kannst du zumindest wieder noch gerade renken und das war ein guter Schritt mit Tropic Thunder, dass er jetzt auf einmal wieder ein bisschen cooler erschien als vorher. Ja, ja, vor allem ein bisschen, also humorvoll, ne? Also ja. Ich meine, dieses Humorvolle hat man ihm ja, glaube ich, wirklich null mehr zu diesem Zeitpunkt abgenommen. Mit allem scheiß Ernst, mit dem der an die Sache rangegangen ist, irgendwie halt gerade was Scientology dann angeht. Und dann halt zu sehen, wie der sich da einmal schön komplett zum Affen macht, so, ja. Beziehungsweise hässlich macht, als Choleriker darstellt irgendwie so, ja. Und als, ja, Vollproll-Assi, aber mit Geld. Ja, so ja. Geil. Ja, wirklich geil. Glaub, so möchte eigentlich jeder sein. Ja. So möchte eigentlich jeder sein. Ja, ich glaube, timingmäßig war das auch gut in der Richtung, weil direkt im gleichen Jahr rausgekommen ist dann wieder eine ernsthafte Rolle. Aber warte mal, wir haben jetzt auch gar nichts zu Tropic Thunder eigentlich irgendwie noch verloren. Wir das? Das ist ja auch nicht der Tropic. Ja, eigentlich nur über eigentlich es ist Apocalypse Now als Comedy-Film, ja. Ein bisschen. Ne? Oder der, für diejenigen, kleine, jetzt kleine, doch nochmal alles aufrollen. Nein, kleine Nebengeschichte, worauf ich heute noch sehr stolz bin. Ein bisschen stolz bin. Ein bisschen stolz. Auf der DVD von Tropic Thunder ist mein Fazit, was ich damals geschrieben habe. Kommerzhure. Ja, Daniel Strickert von der Coupé sagt. Ja, das ist Sticher, mein Coupé-Fazit, steht da drauf. Das finde ich, das hat mich gefreut. Was war denn? Ein Film, den man gesehen haben muss. Irrewitzige Kriegs-Action mit Star-Aufgebot. Das ist aber aus dem Random Generator. Natürlich, Alter. Und das war Phrase das Geile. Generator. Das war das Geile, dass sie ausgerechnet dieses Zitat genommen haben. Das haben die wirklich auf die DVD geklatscht. Ich glaube, die nehmen einfach, die bauen wahllos Zitat zusammen und packen dann irgendeinen Namen drunter. Du hast das wahrscheinlich so nie gesagt. Oder geschrieben. Doch, ich kann dir das Heft zeigen. Ja, wird schon stimmen. Ich zeig dir das Heft. In Internet Memes, ja. Wir haben mal investigativ und dann zeig ich's dir. Go to Mordor, Harry, gesagt von Captain Picard oder irgendwie so. Also so gefühlt. Diese Fake-Zitate, die da kommen. Ja, kannst du auch heute dann auch noch stolz darauf sein. Das sind so die Dinge, über die man sich freut. Ich meine, ey, als ob irgendeinen interessiert, was die Kopie von einem Film hält. Verstehst du, was ich meine? Ja, da war es wahrscheinlich fast überambitioniert. Ja, vielleicht siehst du aber auch, dass vielleicht die Zielgruppe, an die dann die DVDs verkauft werden sollte, oh, wenn die Coupé das schon sagt. Muss man vielleicht an der Stelle kurz nochmal erwähnen, weil wir die ganze Zeit Coupé und alle, warum reden jetzt über die Coupé? Schreugert hat ja für die Coupé mal gearbeitet und geschrieben. Das lange ist aber Jahre. Nur als, und wir arbeiten an einem super Investigativ. Ich bin sehr gespannt darauf. Ja, da wird es aber wirklich, also da wird es Fakten geben und auch die Nackten werden nicht zu kurz kommen. Und all das wird es noch geben, aber wir planen es seit einem Jahr ungefähr. Ja. Gib mir Bescheid, wenn es soweit ist. Ich wäre sehr gespannt. Schreiber hat zumindest bei sich in der Bude schon mal so 2 Dozent alte nackte Coupés rumliegen. Wir waren ja mal bei dir zu Hause und haben einfach mal durch dein Schaffenswerk da geschaut und ist aus dem Lachen nicht mehr raus. Nicht wegen der Qualität deiner Artikel, aber allgemein, man führt sich wieder vor Augen, was das eigentlich für eine Zeitschriftenkultur gewesen ist. Ich habe die Coupé damals auch nur wegen der Artikel gelesen. Ja, oder konnte man die nicht auch sonst beim Zahnarzt oder bei den Doktoren? Da lagen die Coupé auch oder im Lesezirkel? Das bezweifle ich. Ich weiß nicht, aber die hatten doch auch irgendwie so ein Nackendei-Heftchen da teilweise. Ja, vielleicht beim Neurologen. Neue Revue vielleicht. Neue Revue, das war ja das so ein bisschen Hausfrauenheft mit Brüsten. Und, ein bisschen, ja. Also da waren wenig Brüste drin. Das Hausfrauenheft mit Brüsten. Ja, der Großteil. Ja, aber es war wirklich so. Da gab es auch so Kochtipps und so einen Scheiß. Ich habe eben schon gesagt, ich glaube, es war beim Urologen, wo ihr meintet, die Kopie. Okay, das kann sein, ja. So, das, zurück. Ich muss ein bisschen den Hetzerich machen, weil ich habe heute wirklich noch ein bisschen was vor. Ja, das ist ganz fürchterlich. 2008 gab es eine weitere Rolle für Tom Cruise und das wieder in die Richtung, mal gucken, ob der Oscar dabei abfällt. Operation Valkyrie ist 2008 rausgekommen. Als Deutscher, Tom Cruise, der Stauffenberg. Unter den Stauffenberg. Ja, das, Moment, welcher Bambi war es für? Nein, nicht für Integration. Das ist Bushido. Courage! Ein Amerikaner kriegt den Courage-Bambi dafür, dass er einen guten Deutschen quasi spielt. Das ist alles total bescheuert. Naja, aber das ist das Einzige, was ich damit verbinde. Und das war mein Handy. Solange du das Handy nicht der Puppe gewesen ist. Ich hab ihn geguckt und ich fand ihn fürchterlich. Fürchterlich? Fürchterlich langweilig. Total, ja, das ist im Vergleich zu seinen sonstigen Filmen ein deutscher Film. So wirkt er wirklich. So wie Deutsche so einen Film machen würden. War der nicht sogar wahrscheinlich auch mit deutschen... Nee, der wurde ja nun mal hier bei uns... In Berlin, ja. In Berlin. Es gab ja auch diesen Unfall da noch, ne? Ja, genau. Von dem einen Stuntman. Hier. Okay, ja gut, ist ja immer die Frage, wie viel da noch wirklich gedreht wird in Berlin und ob das dann nicht nur ein paar Shots sind am Ende. Nee, nur damit man sagen kann, es ist eine deutsche Produktion. Also oder da hat sich doch der Boulevardwald hat sich doch Ballon geschrieben, weil er doch hier in Berlin dann residiert hat und sich noch ein Haus gesucht hat und all so ein Scheiß. Das war doch wieder gefundenes Fressen für die nicht ja, Nachrichten. Ja, klar, natürlich. Klar, wenn Tom Cruise nach Deutschland kommt, ja. Nur David Hasselhoff hätte noch mehr Presse. Das wäre, David Hasselhoff ist Stauffenberg. David Hasselhoff ist Stauffenberg. Und so heißt der Film. Ja, für die Leute, die es nicht wissen oder da nicht bewandert sind, Stauffenberg, berühmter Hitler-Attentäter, der natürlich dann letzten Endes nicht von Erfolg gekrönt war. Wie war es? Er hat im Krieg sein Auge und seine Hand verloren. Ne, das zeigt man ja auch am Anfang des Filmes, wie das passiert. Und er ist dann einer, ich weiß nicht, wie viel es Attentatsversuche auf Hitler hat es gegeben? So, ich glaube 20. Drei wirklich? Ich also dachte, 20, jetzt gerade 20? Nee, ich dachte so über die Zeit waren es dann wirklich so an die ein oder zwei Dutzend, die natürlich immer wieder gescheitert sind. Ich meine, es waren also so um die 5, 6 rum, aber ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, ernsthafte waren es glaube ich nur 3. Okay, ich mache also, den super investigativen und google schnell nach. Es gibt das Stauffenberg-Attentat und dann gibt es noch dieses Attentat in einem Film mit Klaus-Maria Brandauer. Da war Hitler in irgendeinem Theater und da sollte eine Bombe gezündet werden unter der Loge und das hat nicht funktioniert. Hieß es auch Steine, einer aus Deutschland oder so? Steine, das Eiserne Kreuz, nein, nicht, aber also, ist was anderes. Ich meine, einer aus Deutschland ist der Beititel von diesem Brandauer Film gewesen. Mhm. Und sind so die zwei großen Attentate, von denen ich weiß, die wirklich, wo wirklich auch in eine Aktion deutlich war. Genau, das ist nicht irgendeiner, weil einer ist kurz zu Hitler gegangen und hat gesagt, ich schieße jetzt einfach mal. Oder man hat in irgendeinem Keller Waffen gefunden, die halt nicht zum Einsatz kamen oder sowas. Ja, also das hier ist ja ein Thema, worüber wir jetzt, glaube ich, nicht so ewig reden werden. Genau. Warum da keiner einfach mal auf die Idee kommt, okay, komm, jetzt schieße ich ihm einfach mal ins Gesicht, so schnell kann keiner reagieren. Also ich weiß, das ist natürlich dumm, so zu denken, aber ey, das ist trotzdem, da waren so viele oft mit Waffen auch mal in der Nähe. Ist mir egal, zack. Ja, eher so wie, wie in Django Unchained. So meine ich, weißt du, einfach im richtigen Moment mal gezückt und aber genau mal. Dann, aber weil diese ganzen Plan mit, das sind ja im Grunde, ist es ja feige, weil wenn du ein Attentat mit Sprengstoff machst, was dann vielleicht nicht funktioniert, weil du eben, also so, ihr versteht, weil man nicht dabei ist, weil man nicht dabei sein kann, dann ist, finde ich, es ist fast ein bisschen, es klingt voll gemein, aber es ist fast ein bisschen feige, weil es einfacher wäre, so ein Leben zu opfern und aber dann sicher zu gehen dafür, dass in so einem Fall einer wie Hitler halt draufgeht. Es ist natürlich total lächerlich, dass aus der Position hier eben gemütlich sitzen. Ich hätte das ja so gemacht. Das ist mir bewusst. Du sitzt aber auch schon im Rollstuhl gerade. Ja, also. Ich habe den Satz am Anfang vielleicht nicht ganz überdacht, wie er mich dastehen lässt, aber es ist natürlich mutig und toll und so, aber eigentlich ist Sprengstoff ja eher die Waffe der Feiglinge. Ja, eigentlich also Problem schon, ja. Aber der ganzen Geschichte... da, wie es ja auch dargestellt wurde, das Problem ist ja nun mal halt, dass es nicht nur, klar, es wäre halt okay, der Führer ist weg, aber da gibt es ja noch genug andere Idioten, aber rein historisch gab es ja schon genug, die so schon die Fühler ausgestreckt hätten und das gerne umgedreht hätten, also ich glaube, das hätte auf jeden Fall was geändert. Ich glaube, viele Sachen wären dann echt nicht mehr passiert. Wenn ich das richtig erinnere, wir sind keine Historiker, genau, wir haben einfach keine Ahnung. Wir können dann im Hitler-Plausch angreifen. Ja, das ist auf jeden Fall ausgestrahlt am 20. April. Unser Fachwissen über Hitler. Ja. Keine Ahnung. Alles, was ich weiß, habe ich von Guido Knopp und irgendwelchen Schulen. Und aus der Coupé gelesen. Ja, natürlich. Hitler war eigentlich nie so wirklich Thema in der Coupé, muss ich mal sagen. Jetzt habt ihr euch da nämlich nicht getraut. Ja, das war vielleicht denkt man die auch, letzte Barriere, die nicht naja, man muss sagen, wenn man dann auch an die entsprechende Zielgruppe die Glatzen da verkaufen will, dann soll man vielleicht keine negativen Artikel über Hitler dort reinigen. Hier, ihr Nazis, habt ihr Titten, aber über Hitler sagen wir nichts. Ja, ey, Titten sind universell, ja. Hitler ist schon spezialisiert. Aber um auf den Film da einmal zurückzukommen, gedreht von Bryan Singer, dem Regisseur von den X-Men-Filmen und auch die üblichen Verdächtigen und dem eher misslungenen Superman-Reboot, Superman Returns, wo ich mich stark drauf gefreut habe und dann doch so gähnend. Es gibt eine Szene drin, die natürlich als Gag tausendmal benutzt wurde. Ne? Wrong! Falsch! Mit Kevin Spacey, der da einmal das Kind anschreit, aber der Rest des Films einfach so eine dröge Scheiße und vor allem, er hört nicht auf. Ja, klar. Er hört nicht auf. Kackfilm. Ja, aber Bryan Singers Ansehen war schon ein bisschen angekratzt durch den 2006er Superman Returns und jetzt macht er 2008 eben dann Operation Valkyrie. Ich dachte eigentlich, okay, Singer, ich mag eigentlich seine Filme ganz gerne. Scheiß auf Superman Returns. Tom Cruise ist dabei und die trauen sich jetzt mal einen Film zu machen, der so thematisch mal jetzt nicht so dem üblichen Hollywood-Standard entspricht. Aber ich muss sagen, so richtig abgeholt hat mich der Film nicht irgendwie. Er hat sich schon sehr gezogen. Ja, das Problem ist aber auch, guck mal, der Film hatte ja denkbar beschissene Vorzeichen. Alle haben sich darüber echauffiert, dass ausgerechnet der Scientologe Stauffenberg spielt. Du meinst, in Deutschland hat man sich echauffiert. Ja, das ist ja mehr als weltweiter aber Blockbuster. Auch weltweit. Gedacht. Also ich glaube, das war jetzt nicht wirklich die beste PR, die dieser Film gehabt hat. Problem 2, du weißt, wie es ausgeht. Mhm. Ja, also du hast... Ja, es ist halt, wenn das Attentat Erfolg gehabt hätte, dann wäre so ein Film ja trotzdem interessant. So ist es irgendwie von Anfang an demoralisierend, den überhaupt zu gucken. Man kann nicht richtig mitfiebern. Also das Beispiel, so ohne jetzt da diesen Film spoilern zu wollen, aber Inglourious Basterds, ich meine, du weißt da ja eigentlich auch, wie das ausgehen sollte, aber was sich der Film dann traut und was er dann macht, ich habe dann so davor gestanden, das finde ich gut. Ja, bei uns im Kino auch alle geklatscht in dem Moment. Ja, das ist einfach ein Moment zum Klatschen. Also einfach, wo du einfach sagst, Fuck-Geschichte. Ist mir doch egal. Fuck-Geschichte, Fuck you, History! Ja, es waren schwere Vorzeichen eigentlich für diesen Film und für mich war es sehr gefühlt, Tom Cruise macht den okay, es wird wieder Zeit, lass mal gucken, wo wir ein bisschen Richtung Oscar pushen können, aber ich glaube, der wurde auch so gut wie nicht bedacht, nicht mal bei den Nominierungen. Also, er ist auch, ich muss sagen, im Endeffekt fand ich ihn jetzt gar nicht so ununterhaltsam. Also, er gibt sich Mühe, das Ganze irgendwie relativ spannend aufzubauen oder beziehungsweise mit einer guten Dramaturgie aufzubauen. Er ist jetzt halt, ich meine, du weißt, was passiert, aber da waren gerade diese ganzen Geschichte da auf der Wolfschanze, Wolfschanze und halt diese Telefonate und diese Logistik quasi, wie man diese Truppen dann in Berlin mobilisiert, um halt zu vermitteln, okay, wir haben jetzt alles im Griff, aber wir müssen die notwendigen Verblendeten noch irgendwie ausschalten und so. Das fand ich ganz gut gemacht. Vorher war es halt scheißöde. Ja, ich hätte auch viel mehr gern über diesen Afrika-Krieg noch gesehen, so, aber das hat er halt auch nicht gemacht. Mhm. Dementsprechend war es halt öde. Aber nichtsdestotrotz, ich muss sagen, so als Thriller oder als History-Thriller finde ich ihn jetzt auch nicht so wirklich komplett verdammenswert. Ja, also da gibt es auch Schlechteres, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, für Singer war es keine gute Rehabilitation irgendwie. Und jetzt auch als Film war es jetzt auch kein Knaller und auch als Tom Cruise Film siedel ich den auch eher unten an, so. Also die Rolle, die er gespielt hat, weiß ich nicht. Ich meine, hat ein Auge gehabt irgendwie und ja, wenn zumindest nicht dann kurz vorher schon das mit Les Grossman gewesen wäre, glaube ich auch, wäre die Karriere noch ein bisschen oder die restliche Karriere ein bisschen anders verlaufen von Tom Cruise. Wir können auch gerne, oder habt ihr noch was zu Operation Valkyrie? Ja, nur das eine, was ich dem Film gebe, ist, dass, und da kenne ich jetzt auch nur die Vergleichsbilder, die dann eben in diesem Presseforum kursierten, dass er wirklich dass Tom Cruise wirklich in seinem ganzen Outfit aussieht wie Stauffenberg. Also das ist wirklich optisch eine verdammte Ähnlichkeit, so wie ich das erinnere. Ich war wirklich beeindruckt, wie krass eigentlich Menschen sich ähneln. Darum ging es in dem Fall eigentlich, dass eigentlich man aus jedem alles scheinbar machen kann, so ein bisschen, aus dir, Gregor. Nein, das hab ich nur, weil du mich so angeguckt hast mit so verschlafenem Blick. Was könnte man denn aus mir machen? Außer aus uns, natürlich. Also aus mir kann man auch keinen schlanken Adonis machen. Wir sind ja Individuen und das zählt in der heutigen Gesellschaft ja umso mehr, als ob man ein genormter, gelackter Penner ist. Genau, Authentizität ist ja das der neue Shit. Ich bin authentischer Penner, lieber, genau. Das neue Geheuchelt. Ich glaube, authentisch ist das neue Geheuchel. Das gefällt mir irgendwie. Ja. Kann man so drüber nachdenken? Es ist Tom Cruises Job. Er sollte im besten Fall in den Rollen verschwinden und muss jetzt nicht die Bale-Nummer unbedingt abziehen, dass er mal 100 Kilo zunimmt und 150 Kilo abnimmt bei der nächsten zwischendurch. Ja, aber ich muss sagen, er hat auch jetzt nicht wirklich das beste Schauspiel an den Tag gelegt. Also der blieb da eigentlich ziemlich blass. Man könnte jetzt auch sagen, der war vielleicht so oder das keine Ahnung, wer weiß. Hat er nicht Hand und Fuß? Entschuldigung. Ja, gut, wir sind uns einig. Hat er nicht das richtige Auge gehabt. Ja, noch ein bisschen, ein paar behinderte Witze vielleicht, die man reinwerfen will. Nein, ich hab schon genug im anderen Podcast losgelassen, die werden mich alle hassen. Okay, dann hätten wir den abgehakt. Zwei Jahre später folgte der nächste Film von Tom Cruise und man kann ihn ja fast schon als eine Protoversion von Mission Impossible 4 ein bisschen bezeichnen. Das war so wieder dann der Versuch, okay, Tom Cruise, wir wissen, der kann auch ein bisschen auf witzig und der kann mit seinem Image ein bisschen da karikieren und klar, man kennt ihn als Superheld, nicht Superheld per se, ich meine Superagent von dem Mission Impossible Film. Supermensch. Du hattest Night and Day zusammen mit Cameron Diaz, seiner Partnerin aus Vanilla Sky, als Action-Komödie, glaube ich, würdest du auf Deutsch dann draufpappen. Ja, so ein bisschen fand ich, war das so wie eine Solo-Version von Drei Engel für Charlie, weil es ähnlich over the top war, so mit auf dem Motorrad in alle Richtungen ballern, zu zweit, dann auch noch lustige Sprüche droppend. Ja. An einem gewissen Punkt natürlich des Films, wo wir noch nicht sind. Aber fand ihr den gut? Ich empfand den als so, komm, ich gucke, aber wirklich, habe ich sofort wieder vergessen nach dem Gucken. Ich fand den ein klein wenig gewollt, aber insgesamt habe ich doch meinen Spaß dann damit gehabt. Also Tom Cruise, klar, er dreht die Schraube sehr extrem auf, weil er eben eine Persiflage eines Film-Superagenten spielt mit den ganzen Sachen, die dazugehören. Also alles, was er dort abzielt, sind alles Klischees und karikiert sozusagen das eigentliche Image, was er selber hat. Aber ich fand, manchmal fand der Film nicht so ganz richtig das Maß und ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also ich habe ihn mir noch gerne angeguckt, will ihn jetzt aber nicht als großes Highlight bezeichnen. Ich denke manchmal, wenn ich Jack Preacher, heißt er so? Ja. Reacher. Reacher. Natürlich. Jack Preacher kommt nächstes Jahr. Und dann die Shotgun. Yeah. Jack Reacher. Jetzt denke ich die ganze Zeit an Preacher. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Night and Day, obwohl das aber nicht viel miteinander zu tun hat. Aber so dieses locker flapsige, wie er im Trailer den Leuten sagt, ey, so bla und zwei hau ich um, die anderen hauen eh mal ab. Ich bin mal gespannt, wie der wird. Da kommen wir gleich noch zu. Ich bin auch gespannt, ja. Aber ich nehme an, die haben nicht viel miteinander gemein, so vom Stil her. Okay, irgendwie erinnert mich das immer dran. Als ob er dieselbe Figur spielt, nur diesmal ernster. Was ja auch ein bisschen so ist wahrscheinlich, oder? Na gut, ich weiß ja nicht, was Jack Reacher jetzt eigentlich ist. Ist er vielleicht Büroangestellter? Bürofachangestellter? Es ist eine Buchumsetzung. Aber ey, da kommen wir zu Jack Reacher. Ihr seid alles drüber. Buchumsetzung. Ja, es gab schon im alten Ägypten, wurde es auf Pergament geschrieben. Eine Buchreihe, Nein, weil ihr das so argumentiert, als ob man jedes Buch der Welt kennen muss. Du kannst gerne meine Cleverness darauf runtersetzen. Ich weiß, dass es eine Buchumsetzung ist, weil der Absatz in Wikipedia so stand. Ja, hast du also auch nicht gelesen? Ja. Hast du es gelesen? Natürlich habe ich Jack Reacher? Das Buch? Nein. Aha. Keins von den Büchern. Ja. Zu Night and Day, Daniel, wie siehst du das? Also Night and Day ist so ein Film, der tut nicht weh, aber der, das ist eine gute Beschreibung. Das ist eigentlich gut zusammengefasst. Der lässt aber halt auch keine bleibenden Schäden so. Also das ist oder bleibenden Eindrücke, sagen wir es so. Ich muss sagen, ich fand den Anfang fand ich ziemlich cool in dem Flugzeug. Das war schön geschnitten. Ich fand auch die Verfolgungsjagd danach, so abstrus sie war und so unglaubwürdig sie war, dass er da von dem Motorrad auf das Autodach springt und so weiter oder auf dem Autodach liegend irgendwie noch auf dem Rücken irgendwelche Leute abballert. Ey, ich meine, am Anfang war klar, da stürzt ein Flugzeug in so ein komisches Reisfeld ab, beziehungsweise Tom Cruise da quasi runtergelandet hat. Da war klar, okay, ich muss jetzt hier in Sachen Action, muss ich hier nichts mehr irgendwie auf die Realitätswaage legen. So. Ich finde auch, der Film funktioniert eine ziemlich lange Zeit sehr gut. Ich hätte mir ein bisschen mehr von diesen Cameron Diaz Blackouts gewünscht. Sie wird betäubt, wacht irgendwo in einer geilen Situation auf. Mhm. Da hätte ich mir ein bisschen mehr noch von gewünscht oder dass sie halt da das Pacing dahingehend irgendwie geändert hätten, dass diese Action-Sequenzen vielleicht ein bisschen kürzer sind, aber halt immer genau mit diesem Zusatz, Cameron Diaz wurde gerade ausgenockt und findet sich jetzt in der nächsten Scheiße wieder. Ja. Das hätten sie meiner Meinung nach noch ein bisschen ausreizen können. Und ich finde auch, er verliert erst wieder, wie so viele Ami-Filme im dritten Akt, so eher an Interesse und B dann halt auch so an der etwas besseren Umsetzung. Also ich fand gerade diese Motorradverfolgungsjagd da am Ende durch Barcelona oder was ist es, die fand ich sehr scheiße. Also die war halt einfach, das vorher sah irgendwie noch besser aus und am Ende, wie sie da auf dem Motorrad Sprüche klopfen, durch die Gegend heizen und gleichzeitig ballern, das wirkte genau so, wie es eigentlich nicht wirken darf. Nämlich, dass da zwei Leute einfach nur auf so einem Motorradattrappe irgendwie sitzen und die heizen durch irgendeine CGI-Kulisse oder so. Ja, also, ja, das ist schon der Tod ein bisschen für die Unterhaltung. Weißt du, da war vorher in dem Auto und so, das sah alles besser aus. Das haben die da auch, muss ich sagen, schön geschnitten. Da waren coole Ideen und coole so Snippets, Action-Snippets-Ideen dabei. Und am Ende, wie gesagt, man hat halt gesehen, dass die da halt auf irgendeinem Fake-Sozius sitzen und Ich finde es in einem Film auch immer schwer, wenn jemand, der keine Erfahrung mit Waffen hat, dann innerhalb des Films und da ist nicht viel Zeit vergangen, plötzlich zum Superschützen wird. Das sind einfach, mal abgesehen davon, dass der Realitätswaage, aber Schüsse direkt neben dem Ohr ist halt vielleicht nicht die optimale. Ja. Da kann man jetzt nicht zwingend noch ein Gespräch bei führen und schon mal gar nicht nach den Schüssen, aber ey, das ist okay. Aber so, dass dann, das will ich nicht akzeptieren, dass jemand einfach nur, weil er zusammen ist mit in der Aura eines Superagenten, plötzlich lernt, super zu schießen. Das wird ja oft auch in Wanted oder so, wird das ja immer auch erklärt, noch ja, und dann nimmt wollte, der Charakter eine Wand. Wenigstens noch. Meint ihr, es gibt Trainingsmontagen oder gut, das naja, muss man jetzt auch nicht auf die Realitätswaage, finde ich ein gutes. Ja, man muss sagen, wenn es jetzt, wo wir alle natürlich Mission Impossible 4 gesehen haben, wirkt es irgendwie so ein bisschen so, dass das Training dann dorthin, ja, ne? Also Mission Impossible 4 ist eigentlich Night and Day in richtig gemacht und aber wirklich man, dann auch, dass es funktioniert. Ja, und man kann ja echt auch sagen, dass der Ethan Hunt in Mission Impossible 4 eine ganz angenehme Portion von dem, ich weiß leider nicht, wie er heißt in Night and Day. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber dass der so eine ganz gute Portion von sich, von dem sich angeeignet hat. Für, hat sich gelockert. Für, ja, weißt du, also Ethan Hunt war ja jetzt, wenn man mal bedenkt, im ersten Teil, was für ein verbissener Charakter das war. Ja, so, ja, beim zweiten da, so stockernst. Ja, wirklich. Und beim zweiten dann irgendwie dieses... Ah nein, ich besorg dir das Furfuloron, oder wie es heißt. Ich will dich nicht verlieren. Wo sie sich anschreien, während um sie kugeln und alles Alter. Spratzt und ins Lomo kotzen können. Entschuldigung, der zweite ist wirklich... der erste finde ich, der hat wirklich noch eine gewisse Klasse. Der ist ja auch schon alt. Ja. Aber ey, der zweite war wirklich der Tiefpunkt für mich. Hatten wir auch gesagt. Ja, Entschuldigung, da sind wir jetzt schon wieder genau. Nein, aber... Penelope, wie hieß dieses blöde... Tandy Newton ist es, ja. Nein, ihr redet von der Schauspielerin. Ich meine, ich besorg's dir, dass dieses Zeug... Bellerophon. Genau, wie soll ich mir das... Bellerophon. Ja, und Chimera. Das ist ja so ein bisschen wie mit dir Belero von, wegen Belehren. So ein bisschen wie so ein Telefon, was man aus dir rauspressen könnte. Ja. Ich denke immer eher an ein Telefon, was dir dann die richtigen Sachen sagt, was dich belehrt. Was du dann ein Belero-Fon. Ja, das ist super. Super. Gut, dass wir nochmal zurückgesprungen sind zu diesem Scheiß. Klingel. Das sagst du jetzt nicht. Du sagst jetzt das und das. Gut, ja. Das ich gebe dir mit dem schmalzigen, also ich meine, der Ethan Hunt in dem zweiten war ja noch ein etwas melodramatischer. Ja, der war ja nicht so verbissen, der war ja einfach nur diese blöde Liebe da. Also das, ich will gegen den zweiten nicht so viel sagen, mein John Hu-Herz. Ja, und über den dritten diskutieren wir gar nicht erst. Ja, hatten wir aber auch alles schon. Hatten wir alles schon. Im vierten sogar. Nichtsdestotrotz ist nun mal halt der Ethan Hunt im vierten der eigentlich der sympathischste, lockerste und auch der Ethan Hunt, der am meisten Tom Cruise verdrängt. Ja, es ist ja auch so ein bisschen, auch in der Reihe an sich ist er ja auch die älteste Version von Ethan Hunt und somit auch die ein bisschen erfahrene ein bisschen und wurde schon 100.000 Mal von hinten backstabbing-mäßig von irgendwelchen IMF-Direktoren oder so, ja, hintergangen und alles, den kann einfach da auch nichts mehr erschrecken und vielleicht hat er da ein bisschen Lockerheit gewonnen. Ja, finde ich gut. Und es passt die Rolle gut rein und diese gute Portion, die du meintest, genau das ist es, wo ich fand, dass es eben sehr übertrieben als Persiflage sehr, sehr deutlich erkennbar ist, hat es ja eben für den Ethan Hunt im Vierer die richtigen Teile draus genommen und daraus sozusagen wirklich die alte oder erfahrene und ein bisschen lockerere Version von Ethan Hunt geschaffen, der passend mit dem Film, mit Brad Bird's Regie, mit den Gags, mit den lustigen Sachen eigentlich sehr gut zusammen funktioniert. Also immer, auch da schon gesagt, einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre, ja, Mission Impossible 4. Kann ich auch. Also ich muss sagen, als Actionfilm hat der Film mich echt mitgerissen und begeistert. Ja. Und Actionfilme sind jetzt halt auch nicht gerade die seltensten. Okay. Bevor wir zu den kommenden Filmen dann kurz was sagen, es gab Tom Cruise noch in einer Rolle, wo er eher, naja, eigentlich ist es eine Nebenrolle, aber er hat schon einiges an Screentime dort. Da haben wir zuletzt darüber nochmal geredet, dann Daniel, ich habe mir nochmal angeguckt, weil ich dachte, eventuell, das könnte genau meine Kragenweite sein, aber ich war dann trotzdem doch relativ angenervt von dem Film irgendwann mal. Rock of Ages ist dieses Jahr rausgekommen, noch, oder? Anfang dieses Jahres? Dieses Jahr, ja. Dieses Jahr rausgekommen und es ist eine Umsetzung eines Musicals, einer Rockoper sozusagen, die hauptsächlich auf 80er Musik, Popmusik und Hair Metal oder sowas sich damit zieht. Spandex Metal. Ja, das Äquivalent. Es gab ja Hairspray auch als Verfilmung vor etlichen Jahren. Oh, den fand ich wirklich schön. Und es ist vom gleichen Regisseur und im gleichen Stil gemacht, nur dass du eben jetzt. 80er Jahre Musik und entsprechende Charaktere dort mit verbaut ist. Und da ist wirklich wieder ein großes Star-Aufgebot. Alec Baldwin, Russell Brand, Catherine Zeta-Jones, wer auch immer dann alles dort überall aufgetaucht ist. Zwei komplett neue Hauptcharaktere, die irgendwie in die große Stadt dann da sind und versuchen ihren Durchbruch in einem Rockclub zu haben. Und Tom Cruise spielt Stacy Jacks. Eine Art so Amalgam aus jedem 80er Jahre Rockstar. Es ist Brad Michaels da ordentlich drin. Sebastian Bach habe ich da viel. Basket Row, ja. Ja, habe ich da echt viel erkannt. Und er singt da noch darüber hinaus Bon Jovi im innerhalb des Films. I'm a Cowboy. On a Steelhäuser Arise. Hat ja die Unplugged-Welle losgedreht. Das Gehirn rausdrücken. Nein, aber Tom Cruise, wie in jeder Rolle, versteift er sich natürlich da auch wieder komplett da rein. Und er spielt eine Karikatur, eben wie so ein 80er-Jahre-Rockstar dann sich vorstellt, sehr exzentrisch, hat immer einen kleinen Affen, der bei ihm dabei ist und dann anderen Leuten die Wohnung zerkratzt und ist permanent besoffen, liegt in einem Haufen von halbnackten Frauen. Meistens, wenn er nicht gerade irgendetwas anderes macht, hat den... So in Unterhose rum? In Unterhose, hat den Cowboy-Hut runtergezogen, hat so als Tattoos immer mit nacktem Oberkörper so zwei Pistolen, als ob die als Halfter sozusagen hier an seinem Bauch drauf tätowiert sind. Und das Besondere daran ist natürlich, klar, bei solchen Musical-Geschichten, die Schauspieler singen alle selber und man erkennt natürlich auch, Tom Cruise muss da nochmal ein bisschen geübt haben, auch wenn seine Stimme nicht ansatzweise an Bon Jovi selber rankommt. Aber ich finde, er macht's gut. Er macht einen guten Job. Ne? Seine Rolle eben als so wirkliche Ikone, die von jedem dort angehimmelt wird und ist dann Katalysator für den eigentlichen Plot, der sich eben über diese beiden Nachwuchskünstler dort dreht, er spielt dort ganz gut, aber der Film selbst, trotz 80er Musikliebe, die bei mir existiert und ich das eigentlich mag, fühlt sich an, als ob du 90 Minuten so eine Coverband dir da anguckst, ne? Und ein Song nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, höre ich mir meistens eigentlich lieber im Radio oder im Sampler oder auch MP3s oder sowas an, aber im Film hat es mich fast schon... Die Nummer ist ein bisschen ausgelutscht. Nicht nur 80er, sondern auch diese Musical und Glee, seitdem es das gibt. Ja, vor allem, das ist ja, all diese Musical-Verfilmungen der letzten Jahre, ich hasse sie alle. Ich hasse sie alle. Musicals kann ich mir auf der Theaterbühne angucken, kein Problem. Als Film finde ich fast jedes Musical, was innerhalb der letzten 5 Jahre rauskommt, grausam, grottenschlecht und scheiße. Ja, weil... Wie jetzt Rock of Ages ist ein super Beispiel. Dieser Film hat keine Geschichte. Ja, der streckt 90 Minuten. Kleines Mädchen vom Lande kommt in die große Stadt, sucht das große Glück, findet die große Liebe, wird von der großen Liebe verarscht, findet am Ende wieder zusammen. Oh, die Rock'n'Roll-Welt ist doch nicht so schlecht. Hey, das können wir für den Game One-Film vielleicht, was du gerade den Plot, den du gerade beschrieben hast, für den Zweck entfernen. Ja. Super. Ja, so ungefähr. Aufstrebender junger Redakteur will in die große Stadt, will zu Game On, wird dann verarscht und dann ist aber der Film zu Ende, weil wir bei der Realität bleiben. Und er geht zurück. Ja. Endlich. Endlich mal. Super. Und stirbt einsam und alt. Und super. Und wir lachen auf dem Haufen von Geld hier. Dann. Aha. Ja, ausgeblutet wie Großmann am Ende. Ja. Einfach nochmal tanzen. Das ja, wenn du keinen Bock auf Plot hast, dann mach einfach zwischendurch, lass die Musik nochmal singen. Ja, und dann kommen halt wirklich... Nein, Tenacious D ist zwar kein Musical-Film, hat ein bisschen was davon, finde ich super. Hat aber auch mehr Plot und ich muss sagen, ich bin auch kein Riesenfan des Films selber. Ich glaube, der hat ein bisschen Potenzial verschenkt. Von Tenacious D? Hat er leider echt. Aber allein für den unnachahmlichen Anfang, der nie wieder so geil in irgendeinem Film sein wird wie da. Der ist super. Und Dave Grohl kann das Tempo nicht halten. Auch. Wer ist super? Dave Grohl ist ja der Teufel. Ach so. Ja. Ja, auch hier Meatloaf einfach alle. Ja. Nee, oder ist er ja auch Meatloaf ist der Vater. Ja. Ja, genau, aber auch hier, wie heißt er nochmal? Die Schneider? Nein. Ronnie Jones Dio. Genau, Ronnie Jones Dio. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, nicht so der Gitarrentyp hier. Warum weißt du eigentlich so viel über so einen Scheiß, wenn du doch hier der Elektrofuzzi bist? Weil ich bin alt. Und da warst du nicht dabei, doch, oder? Ah nee, da warst du nicht dabei, bei dem Hype Almost Daily, ne? Nee. Nee, ich komme ja aus der Mittelecke. Also ich habe früher sehr viel Metal und Gitarrenmusik gehört. Lange Haare gehabt? Auch, ja. Natürlich. Jeder von uns, gerne. Wir alle hatten. Ich meine, aber nicht so lange wie du. Ja, also zum Beispiel, zum Vergleich. Also dein Pferdeschwanz. Ich hatte eine Zeit lang, hatte ich ja doch recht. Schon eine Powermatte, ja. Das war auch immer geil, zum Metal oder irgendwas. Das war geil, dann die Scheißhaare, da haben sie sich endlich mal rentiert. Ja, den ganzen Tag über sah man nur doof aus damit, aber da, ja. Ja, wenn ich mich dabei auch nicht so doof gefühlt hätte, dann, jetzt gibt er wieder an hier und macht jetzt hier die Haarnummer. Das geht ja nicht. Nicht mal das gönnen sie einem dann. Nicht mal das. Verdammte Gesellschaft. Spielt er doch jetzt nur, damit er denken kann. Ja, der Punkt hier aber ist, glaube ich, schon ganz legitim. Also ich glaube, der Film selbst auch so erfolgreich Hairspray gewesen ist und da auch trotz Sachen wie, wer war das, John Travolta, der eine übergewichtige Frau gespielt hat und alles. Irgendwie die versuchen wieder so Ideen reinzutun und Tom Cruise ist auch ganz cool in der Rolle, aber Ich ey, muss mir diesen Film nicht nochmal antun. Mit Hairspray meinst du das dann aber das Remake? Weil es gibt doch ein Original. Ja, ja, aber. Also ich meine das Original übrigens, was ich geil finde. Nicht, okay, ja, nicht okay, das nein. Remake. Achso, ich dachte, das, ich nee, das Original ist super. Kennt das einer? Das Original kenne ich ja. Das Original, okay. Ja, ja. Aber genau, das war ja so das Original, das war ja John Waters, oder? John Waters, ja. John Waters, ja, immer hier Pink Flamingo und Alter. Ey, wir können die Midnight-Movies gerne auch das fast aufmachen. Der Russ Meyer Podcast kommt dann demnächst, ja. Oh, Alter. Aber dann nur, wenn wirklich parallel Filme laufen, damit man seine Regiearbeit bewundern kann. Ja, ja. Und, ja. Aber ey, dann müssen wir auch wirklich... zwei Warzen hoch. Dann müssen wir aber auch echt noch so Roger Waters und so mit da reinknallen, Alter. Wenn wir nicht über Pink Floyd reden... John Waters, meinst du? Roger Waters, Waters macht Musik. Über Pink Floyd, stimmt, nee, ja. John Pink Waters Floyd, hat, Pink ja. Floyd, Pink Flamingos. Ja, John Waters hat das Original gemacht in den 80ern, glaube ich, und daraus ist dann die Musical-Nummer entstanden, aus der dann ein Film entstanden ist, vor 4-5 Jährchen ungefähr. Ja, und der Regisseur, der dieses... Genau, der Regisseur, der diesen Film gemacht hat, der mit wem? Mit William H. Macy dann dort verheiratet oder Steve Buscemi? Im Hairspray-Film. Ich glaube, einer von den beiden spielt dann den Ehemann. Ich habe den nur einmal gesehen und dann auch schnell wieder verdrängt. Also dieses Remake war erfolgreich und hat eben diese Welle nochmal weiter losgetreten. Ja, und Rock of Ages. Ne? Mamma Mia, klar. Mamma Mia, einer der erfolgreichsten Filme außerhalb von Amerika, ja. Glaube ich, hat 700-800 Millionen Dollar nur außerhalb dort eingespielt weltweit. Und der Frauenfilm schlechthin, Mamma Mia. Hast aber ist reich. Nein, ich weiß natürlich, was das ist und jeder sagt, doch, aber der ist gut, den kannst du gucken. War Alec, nee, ich guck den Scheiß nicht. War Alec Baldwin in Mamma Mia? Nee, das war Pierce Brosnan, das war Colin Firth und oder war es auch Alec Baldwin? Ich krieg's durcheinander, weil da gab's so einen Gag bei 30 Rock, wo sie auch über Mamma Mia da gesprochen haben in einer Folge. Und ich dachte, der hat doch bestimmt gespielt. Ja, klar. Jetzt kann Bier, Mamma Mia! Ja. Jetzt kann Bier! Als die ganzen Eltern da sind, ja, nee, genau. Die Mutter und die Das Oma ist ja wie bei so. Mamma Mia! Ja, ja. Oh, und dann wird sie voll aufgeregt. Verdammt, welche Folge? Colin Firth, Pierce Brosnan, ja, wer der Vater, der echte Vater von Jack Donaghy, glaube ich, ist. Na, also ja, der hat die nicht gewusst. Und dann hat er die Väter zu sich reingeholt und dann hat er rausgefunden, dass sein Vater ein Liberaler ist und kein Konservativer. Da war ja Alan Alda war dann sein Vater, Hawkeye Pierce aus MASH. Ah, okay, ja, ich erinnere mich. Ja. Nee, aber sehr empfehlenswert übrigens, 30 Rock. Kann man ruhig immer wieder mal einwerfen. Noch mal sagen, sind wir beide große Fans von, glaube ich. Ja. Absolut großer. Ich habe sehr viel in der letzten Zeit nachgeholt und speziell Tina Fey und Alec Baldwin. Es gibt wenige TV-Rollen, die so gut sind und so wirklich klasse wie Jack Donaghy, den republikanischen TV-Executive, den er spielt. Fantastisch, auch fantastisch geschrieben. Stellan Skarsgård war es. Stellan Skarsgård. Ja, den kriege ich auch immer durcheinander mit einem anderen Schauspieler. Aber zu Rock of Ages, ey, also mein Bier ist es nicht. Ich muss auch sagen, Rock of Ages hat mir nur aufgrund der Songs gefallen, die drin sind. Mhm. Ja, also wenn ein Film für mich Journey drin hat, dann hat er schon auf jeden Fall mal einen dicken Pluspunkt irgendwie. Und naja, aber ey, das ist halt wie gesagt diese typische Musical-Krankheit. Die erzählen im Endeffekt keine Geschichte und strecken es halt mit einem Videoclip oder mit einer Gesangsnummer nach der anderen so. Ja, und ey, es war lustig, Alec Baldwin und Russell Brand da in ihrer frisch entdeckten Liebe singen zu sehen und so. Alles cool, aber ey, trotzdem. Und ich fand es irritierend, das ist noch in der Phase gewesen, wo Alec Baldwin noch dick war. Der hat ja mittlerweile sehr viel abgenommen in der letzten Staffel. Und ich hatte gerade die aktuellen 30 Rock-Folgen gesehen und dann kommt Rock of Ages, das ist auf einmal wieder dick. Ne? Also dann wirkt es auch stranger. Ja gut, da kann der Film ja nichts für. Da kann der Film nichts für. Nee, der kann für andere viele Sachen ja. Für. Ja, ich hätte die Musical-Nummern auch mehr genossen. Es war eben so, obwohl der Film nicht so lang war, jetzt nochmal 5 Minuten mit einem anderen Song und nochmal 5 Minuten und dann, okay, ich weiß, worauf das hinausgehen wird. Klar, eigentlich will ich die Musik gerne hören, aber eigentlich auch nicht. Ich meine, es ist auch so dumm, weißt du, du hast ja diese beiden echt blassen Hauptdarsteller, Ellie, die Tussi, keine Ahnung, die war blond, fertig. Ja. Und, ja. Und auch der Typ, so eine echt auch so eine 0815 Schönlings. Ich kann die Namen jetzt nicht nennen, es sollen 2 Neuentdeckungen gewesen sein. Toll, ja. Seitdem hat man auch nichts mehr von Tokyo Hotel? Nein, Bill sieht doch jetzt anders aus im Tokyo Hotel. Der Bill hat ist jetzt auch blond. Genau, der hat jetzt den Power-Spuletten. Ja, ich weiß, ja, klar, Moment, der ist Moment, wer ist das androgyne Ding von den beiden? Ist der mit den Dreads früher ist jetzt, hat immer noch Dreads, oder? Ich glaube schon, das ja. Ist, also ist der coolere, finde ich, von genau, den beiden, also weil Bill, der einfach mal bei seinem Ding bleibt. Und der andere sieht jetzt aus wie so Grunge oder ich finde, der aber sieht aus wie Miley Cyrus. Hipster-Grunge. Hipster-Grunge, genau, Hipster passt da ganz gut. Der sah früher aus wie Miley Cyrus oder so. Sieht er jetzt auch schon nicht mehr, okay. Ich scheißegal. Ich bin nicht auf dem neuesten Studio-Hotel-Outfit. Okay, warte, ich muss notieren. Also Russ Meyer Podcast, John Waters und Bill Kaulitz Cast. Ja, der Bill Kaulitz Cast. Der übrigens bei unserer alten Redaktion an der Tankstelle meiner Frau ins Gesicht geschlagen hat, nebendran. Ja, das exakt die Geschichte wollte ich auch erzählen. Entschuldige. Nein, ist nur, weil wir arbeiten wir haben eine lange Zeit eigentlich um die Ecke von dieser Tanke, die dadurch berühmt wurde, dass Bill Kaulitz seinem Fan angeblich ins Gesicht geschlagen haben soll. Es war ein Stalker, aber er hat den trotzdem ins Gesicht gehauen. Das waren so richtig, also ich habe das ein bisschen, weil es mich wirklich interessiert hat, einfach mal nachgeguckt und es waren wirklich so, ich sag mal Assi-Chicks, die ihm wirklich schon lange auf den Sack gegangen sind. Das sind dann so Punkte, wenn du echt nur für Sprit ranfährst und dann die doch wieder zum 100. Mal wahrscheinlich an dem Tag am Fenster kleben, aber es macht man natürlich nicht, aber es war wohl auch nicht ganz so. Also das war doch schon so eine richtige, die hatten da schon so sektenähnliche Ausmaße angenommen. Ja, ne? So halt so richtig Stalker. Das war, ja, richtige, war so eine Gruppierung. Die haben sogar einen Clubnamen und so einen Scheiß. Das machen die nämlich immer, wenn ein, zwei Stalker sich finden, dann gründen die so quasi einen Stalker-Club und plötzlich ist es völlig legal. Nein, wir sind ja nur Fans. Vielleicht sind sie ja ein eingetragener Verein. Ja. Stalkerverein e.V. Oder so. Ja, um da noch weiter mehr zu sein, eine Ex-Praktikantin von uns hatte dann bei Hamburg 1 gearbeitet und genau dann über diese Geschichte Bericht erstattet, wo sie, glaube ich, auch dann nochmal so nachgedreht haben, wie das passiert sein könnte. Oder ja, Bill Kaulitz holt die Kettensäge raus. Also finde ich da in dem Zusammenhang. Tarantino hätte es genauso gedreht. Ja, so ist es passiert. So hat es Tarantino gesehen. Aber ich glaube, das reicht zu The Rock of Ages. Ja? Ja. Wie gesagt, die Musik ist schön bei dem Film. Und ja, Tom Cruise, ich meine, der passt halt dafür, die Rolle. Er passt, ne? Also Stacey Jacks ist schon eine gute Karikatur und gut getroffen. Ja. Wenn der Film nicht so belanglos wäre, wäre es vielleicht halt dann auch ein... Aber am Ende kommt Journey und dann ist das schon wieder schön. Das ist schön, ja. Das große Konzert, das Abschlusskonzert. Aber es ist so, als das Lied zum ersten Mal... Der schon wieder an. Als das Lied zum ersten Mal im Film auftaucht. Der schrackert heute. Ja. Echt. Ich höre mir immer so viel von euch an und halte mich immer so zurück. Ja. Und heute will ich mal irgendwas sagen und dann werde ich erst im Almost Daily abgewürgt, ja, und jetzt werde ich hier abgewürgt. Das kann nicht sein. Du hast heute ich kenne dich ja, und hast heute einen größeren Redeschwall als sonst. Das ist alles, was ich sage. Red doch nochmal. Ist doch gut. Du hast gerade von Journey und Ende geredet. Wollte ich sagen, wäre doch, wenn unsere Journey jetzt ein Ende finden würde mit dem nächsten Film, wäre es ganz geil. Aber du kannst gerne noch erst nochmal über Rock of Ages reden. Ist egal. Ich wollte euch nur sagen, dass es so klar ist, dass halt am Anfang kommt das Lied einmal kurz auf und du weißt, am Ende stehen sie auf der Bühne und singen genau diesen Song. Bumm. Ah, ja, okay. Fertig. Und jetzt hat unsere Journey ein Ende. Aber wir hören nicht auf, dran zu glauben. Nein, du kannst ja gleich weiterreden, denn den letzten Film hast nur du gesehen. Was? Oder war noch was dazwischen? Achso, das war der letzte Film, der offiziell in die Kinos gekommen ist. Und du hast ja jetzt schon dir vorab angucken können, der nächste, der in die Kinos kommt, ist Jack Reacher. Und Jack Reacher basiert auf einer Romanreihe über einen ehemaligen, Ex-Militärermittler. Also der hat nur, das war quasi so eine Art Detektiv für Militärangelegenheiten. Bester seiner Klasse, bester seines Fachs, Purple Heart und was weiß ich, was er nicht alles noch gewonnen hat. Sogar eine Eins in Basteln. Ja, wahrscheinlich. Also auch egal was, ob Bombe, Banane oder Panzer. Und der ist aber irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Ja, also kein Mensch weiß, wer Jack Reacher ist oder wo er hin ist und bla bla bla. Aber dann passiert es, dass in einer Stadt, ich weiß leider den Namen dieser Stadt nicht, dass ein Scharfschütze wahllos 5 Menschen von einem Parkhaus aus auf der anderen Seite des Flusses über den Haufen knallt. Ja, und sie gehen dem Fall nach und finden halt raus, dass ein ehemaliger Scharfschütze des Militärs, der da irgendwie in unmittelbarer Nähe, also der halt da im Umfeld wohnt, dass der das gewesen sein muss, weil man findet eine Patronenhülse, die zu den Patronenhülsen in seinem Keller passen. Man findet halt Videoaufnahmen von dem Auto, mit dem er da hingefahren ist. Das findet man in seiner Garage. Und am allerwichtigsten, eine Münze, auf der sein Daumenabdruck ist, befindet sich in einem Parkautomat, der in diesem Parkhaus da steht. Und dieser Typ will keine Aussage machen, sondern schreibt auf einen Zettel nur, ey, hold Jack Reacher. Und daraufhin versuchen die Bullen, wie auch der Staatsanwalt, diesen Jack Reacher ausfindig zu machen, der aber halt von diesem Vorfall schon durch das Fernsehen erfährt und schon von sich aus sein Exil, sein selbstgesuchtes verlässt und in die Stadt kommt, um zu klären, was da jetzt irgendwie los ist, ja, weil er kann sich's nicht so wirklich erklären. Und darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen, das würde ich jetzt wirklich vielen Leuten irgendwie spoilern, die den vielleicht noch nicht gesehen haben, sich hier vielleicht angucken wollen. Jack Reacher versucht halt dann zu klären, warum diese Scharfschütze A das gemacht haben soll und B, warum er ihn unbedingt dabei haben will, beziehungsweise ihn irgendwie als Rettungsanker irgendwie versucht, da in die Geschichte einzubauen. Und ja, es ist ein Film, der ist schon sehr grimmig in seiner Erzählweise. Also Tom Cruise gibt da schon die harte Sau. Also der macht keine Gefangenen oder sowas. Oder diese Szene, von der du im Trailer geredet hast, von wegen, ey, ich hau zwei auf die Fresse, der Rest haut sowieso ab. Das ist gut eingeführt. Das ist wirklich gut eingeführt. Er sagt's ihnen. Er sagt halt wirklich... genau okay, das wird passieren. Ich mach jetzt das halt, und das. Ja. Genau das und find das wird ruhig. Passieren und ich hab das und das vor. Ja. Und wirst es wirklich drauf anlegen lassen und so. Ja. Und so, das hat auch noch eine etwas größere Bedeutung dann alles, was da passiert und so. Also der Film erzählt eigentlich eine sehr schön konstruierte Geschichte. Also muss man mal sagen, das baut alles sehr gut aufeinander auf. Da kommen auch teilweise richtig geil, flotte Sprüche so. Und es sind zwei, drei Actionsequenzen, die echt gut sind. Also da ist eine Verfolgungsjagd in diesem Film. Da will ich auch nicht näher drauf eingehen. Die ist sehr speziell und sehr, ja, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, sowas. Also das haben die wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Es ist irgendwie so eine Mischung aus den, sage ich mal, spektakulären irgendwie Verfolgungsjagden, die man von Hollywood so kennt, und zum Beispiel jetzt eine Drive-Sequenz von Reffen, wie man sie halt zuvor noch nicht gesehen hat. Also da ist so eine gewisse Symbiose, sage ich mal, daraus. Und man muss, und ich muss echt sagen, ich war wirklich schwer beeindruckt von diesen Action-Szenen, weil die sehr nüchtern, aber auch doch irgendwie interessant und mitreißend irgendwie inszeniert werden. Ist das jetzt mit, vergleichst du das jetzt, könnte man das anders gefragt, mit Bourne vergleichen vom Schnitt und Co., was nee, du jetzt gerade meinst? Gar nicht oder mal, gar nicht anderes. Mal. Also nicht, weil das stelle ich mir als erstes vor, so nahes, ja, echtes, ja, Kämpfen oder so. So nahes, echtes Kämpfen, nein, dass diese er vermeidet diese Wackelästhetik. Ja, oh, das liebe ich. Er vermeidet diese Unübersichtlichkeit, die dann auch gleichzeitig Dynamik erzeugen soll. Also da sind die Szenen, die sind schon deutlich übersichtlicher. Ich mag auch diese... Wer ist der Regisseur? Der ist gar nicht mal so ein schlechter Mann. Der Regisseur hat vorher einen Film gemacht, der heißt Way of the Gun. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, der ist mit Ryan Phillippe und Benicio del Toro. Oh. Und unter anderem auch James Caan. Und noch irgendwie einen Prominenten. Und ey, guckt euch diesen Film mal an. Er ist einer der wenigen, also er ist eine kleine Geschichte. Es geht um eine Entführungsgeschichte auch und um zwei, sag ich mal, um so zwei Tagelöhner. Benicio del Toro und Ryan Phillippe, die halt immer so auf der Suche oder auf dem die Chance ergreifen, für das schnelle Geld ergreifen wollen. Und denen bietet sich so eine Chance, aber dadurch gerät halt ein ganz riesengroßer Kreislauf von Gangstern und Mafiosi, also von Gangstern und anderen vielleicht eher weniger oder mehr Beteiligten in Gang. Und das ist gut. Also da gibt es einen richtig schönen Showdown. Und es hat mich gewundert, als ich dann erfahren habe, dass dieser Typ auch, ich habe erst im Nachhinein realisiert, dass dieser Typ diesen Way of the Gun gemacht hat, weil Way of the Gun ist einer der wenigen Filme, die es schaffen, Scharfschützen im Film richtig darzustellen. Weil kein Scharfschütze auf der Welt wird in seinem Zielfernrohr sehen, dass er sein Opfer oder sein Ziel getroffen hat. Du hast immer einen Rückstoß. Du wirst nie durch dein Zielfernrohr sehen, dass diese Kugel da eintrifft. Du musst immer wieder sofort nachjustieren. Du schießt und dann musst du aber eigentlich direkt erstmal wieder reingucken. Genau. Und gucken, ja. Du hast einen Rückstoß von der Waffe. Und bei diesem Way of the Gun ist mir das damals so positiv aufgefallen, weil, ey, wie viele Scharfschützenfilme oder wie viele Filme siehst du, wo der Scharfschütze schießt und du siehst halt... Was, du meinst, Shooter war nicht authentisch mit Mark Wahlberg? Zum Beispiel. Ja, das glaube ich, ich kaufe nie wieder seine Unterhosen. Nie wieder. Ein Beispiel, Shooter, er ist auch so eine Idiotie mit der Flasche, wo er mit dieser umwickelten Plastikflasche auf dem Boot, auf dem See steht, Alter, und das Ding so als Schalldämpfer irgendwie verkaufen will. Es ist, egal. Hat Steven Seagal auf brennendem Eis auch gemacht, reden wir nicht drüber. Aber jetzt bei Jack Reacher, den der Typ da halt auch inszeniert hat, da siehst du halt am Anfang genau diese Scharfschützensequenz, wie er die fünf Leute abballert, und da macht das halt nicht, was ich nicht verstanden habe, ja, was ich wirklich nicht verstanden habe. Das war so, vielleicht ist es aber auch eine Studiogeschichte. Wollte ich gerade sagen. Ja. Nee, das muss man so machen. Das geht nicht, die Leute raffen das nicht. Ich denke mal, ja, die Leute raffen es nicht. Es wäre es wäre cooler gewesen, aber ich glaube auch, dass es sowas ist. Ja, dafür muss er sich vielleicht die Sporen noch mehr verdienen. Christopher Nolan dürfte es wahrscheinlich machen, würde es jetzt wahrscheinlich nicht machen, aber dürfte es machen. Du weißt ja, jede Videokassette muss Sounds machen beim Zurückspulen, Computer haben keine Maus, sondern nur Keyboards. Handys. Und es öffnen sich immer irgendwelche Fenster, wo ich frage, wie mache ich das mit dem Keyboard überhaupt? Ich weiß nicht, wie sich... Genau, jedes Computerspiel hat Pac-Man-Sounds, also das sind so eingebürgerte Sachen, die vielleicht dann auch von den Studios nochmal propagiert werden, weil die kapieren sonst nicht. Auch immer gut, zwei Leute sitzen vor einem GTA und spielen es zu zweit oder so, ist immer gern gesehen. Mit dem falschen Controller in der Hand und er ist gar nicht erst angeschlossen. Gibt's Unmengen von, gibt's auch Compilations auf YouTube, glaube ich, mit so Fehlern. Die spielen mit so einer Wiimote und einem Nunchuck und einer hat die Wiimote und der andere den Nunchuck in der Hand, die zusammen verbunden sind. Ja, oder Handys, konntest du eine Zeit lang, war jedes Handy zum Aufklappen, damit es auch ja diesen... Ja, genau, dann weißt du, es ist cooler. Das Gespräch ist beendet. Hier. Chuck, sehen Sie es? Ja, du musst aber auch sagen, dass Chuck ist natürlich wesentlich cooler als, ja, das Gespräch ist beendet. Mit dem Finger dann drüber. Das Problem ist, jetzt haben sie die Scheißdinger, jetzt müssen sie die halt im Film verbauen. Ja, aber so, dann wird einfach, dann wird trotzdem so gemacht, ne? Ja, die werden so, klar. Aber ey, nochmal kurz zurück, Jack Reacher ist, muss ich sagen, ist kein schlechter Film, ist ein schöner, solider Thriller. Diese Figur von Jack Reacher ist halt mir ein Stück zu geil. Ja, also nicht was das Kämpfen und so seine taktische, sag ich mal, also seine ermittlerischen Fähigkeiten oder seine Kampffähigkeiten angeht, sondern der wird von Anfang an auch als der Typ installiert, dem alle Weiber hinterherblicken. Weißt du, also der kommt irgendwo in eine Bar rein. Es ist der Jack Reacher. Ja, es ist der Jack Reacher. Der kommt irgendwo in eine Bar rein, der kommt irgendwo in eine Bank rein, der kommt irgendwo ins Café rein, der kommt irgendwie auf die Poststelle rein und jede Frau, die da im Umfeld ist, hat ein feuchtes Höschen. Ja, oder bekommt ein feuchtes Höschen, weißt du? Und das... Kennt man das ja. Könnte ich bei diversen Leuten könnte ich das akzeptieren. Problem ist, da latscht halt Tom Cruise rein. Ja, also ich glaube, das ist eher tatsächlich aus seinem Leben gegriffen, der Part. Ja. Und der ist halt kleiner als wahrscheinlich im Film dargestellt. Aber ich glaube schon, dass da die ein oder andere Fleischerei-Fachangestellte doch ins Träumen gerät. Klar. Denke ich auch, aber die das Mettwurst sind immer halt 12 Kilo Mettwurst. Das fängt halt schon damit an, dass Jack Reacher, die erste Szene, die du von Jack Reacher siehst, ich muss sie erwähnen, weil es ist ein, ich bitte, ja, um Verzeihung, falls meine Zukünftige das hören wird, es ist ein traumhafter Arsch in diesem Bild. Ja, er liegt halt auf dem Bett und du siehst halt mit dem, da sitzt, da steht eine Frau am Fenster. Die sich du wolltest auch gerade Tom Cruise Arsch Witz machen, ja, hab ich dein Gesicht angesehen. Nein, es ist ein Frauenarsch, ein Frauenhintern, der da im Sonnenlicht am Fenster steht und sich gerade den BH zuknüpft irgendwie und Jack Reacher. Tom Cruise liegt halt... Ich sehe die ganze Zeit Tom Cruise, wie er sich ein BH Entschuldigung, der Gag ist erst noch in meinem Kopf, es tut mir leid. Okay, ja. Nein, das ist nicht die geile Tom Cruise, Traum auf der Arsch, den kenne ich nicht, beziehungsweise weiß ich, habe ich noch nie gesehen. Aber ja, es ist wirklich, und weißt du, er liegt da halt auf diesem Bett so, yeah, ja, mit freiem Oberkörper, Beine hintereinander, ja, wow. Weißt du, und sie zieht sich halt dann gerade so an, weißt du, und oh, du denkst halt, nee, Tom, echt nicht, bitte, ja. Also und dann lässt er einen saftigen Furz fallen. Wäre schön gewesen. Verdammt, sowas, das gibt's nicht, oder? Coole Leute in Filmen furzen nicht. Nee. Was ist da passiert? Wurde rausgeschnitten, oder? Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Das passiert, also, ja, damit könnte man so manche lustige Situation, ernste Situation ad hoc lustig machen. Stell dir vor, die Szene kommt dann eben, okay, ich werde zwei von euch hauen und der Rest flüchtet ab. Und ja, aber auch wenn er das auf den Bild legt, das ist so, das ist voll die heiße Situation, und dann lässt er so einen fahren, so ganz lang, so ein Jack Reacher Furz. Guckt sie danach herausfordern, dann sie ist sogar davon so angekommen. Ja, so ein Jack Furzer. Ein Jack Reacher Furz, der sich anhört wie Weiße Hai oder so. Ja, also wie ein Löwe, der aus dem tiefsten Afrika. Bereit für die nächste Runde, Baby. Okay, genug, Entschuldigung, okay, dass ich das Niveau gerade noch. Ja. Nein, aber wie der Weiße Hai kam ich von unten und habe euch runtergezogen. Nee, du hast aber recht, aber ich glaube, also ich werde mir Jack Reacher im Kino auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, mir hat die Action da drin gut gefallen, weil die ist übersichtlich, die ist bodenständig, also die ist nachvollziehbar irgendwie, die ist nicht so übertrieben. Und dafür aber echt sehr cool und in Szene gesetzt. Über die Geschichte kann man ein bisschen streiten. Ganz große Schwachpunkte sind in diesem Film Werner Herzog, der Regisseur, der da jetzt halt mal ausnahmsweise Schauspieler hat, der all die Kinski-Filme gemacht hat. Und Rosamunde Pike. Ja. Ja, die einfach in diesem Film nichts anderes macht, als die Augen aufreißen. Ja, ja, okay, aber ich glaube, die kann auch ruhig nur mal die Augen aufreißen. Und dabei hat die auch, ja, ich hätte gern, also, naja, egal, guckt es euch an, also wer da Interesse hat. Es ist ein solider, schön grimmiger Actionfilm. Auch jetzt kein Highlight in der Tom Cruise Filmografie, aber ey, er ist schon, ich fand ihn schon ordentlich. Ich habe mich nicht irgendwie gelangweilt oder ich habe mich auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt. Du hast mir auf jeden Fall den Mund ein wenig wässrig gemacht mit den Sachen, die du herausgestellt hast, weil die mir auch gefallen, wenn sie in Filmen so sind. Eben. Und wir haben ja auch den ganzen Kontext, da wir ja eh sehr tief in der Tom Cruise Materie momentan drin sind. Also so weiß, tief werde ich nie wieder in der Tom Cruise Materie drin sein, das garantiere ich euch. Selbst wenn ich mit ihm verheiratet wäre, wäre ich nie so tief in der Tom Cruise Materie drin. Aber nein, ich würde sagen, lass uns das tatsächlich wirklich zu einem Abschluss bringen, oder willst du noch über die Trailer reden, die jetzt dann... Na gut, beziehungsweise ich bin jetzt gespannt auf den Oblivion. Heißt der Oblivion, glaube ich, heißt der. Dieser neue Sci-Fi-Film mit Tom Cruise. Ich, wie gesagt, also Tom Cruise jetzt noch auf die alten Tage, er ist jetzt nun mal halt schon, man sieht es an den Augenfältchen und alles, er hat schon... Er hat gelebt. Er hat gelebt und er ist jetzt irgendwie im weiseren Alter, sage ich jetzt mal, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird, die passenden Rollen oder die Action-Rollen auf ihn so zuzuschustern. Aber ey, mit Liam Neeson hat es auch noch funktioniert, eine sehr lange Zeit lang. Ich bin trotzdem gespannt auf diesen Oblivion. Also mal gucken. Also ich kenne auch nur das, was ich vom Trailer gesehen habe. So eine Zukunftsvision mit einer zerstörten Erde, wo Tom Cruise eben dann dort irgendwelches Zeug einsammelt und der Plot ist dann aber auf einmal nicht das, was man erwartet. Und werden Leute aus Sleeping Pots dann rausgeholt, die dann irgendwie dort gefangen sind. Und es scheint cool zu sein, hat ein bisschen so was Matrix-mäßiges gehabt, so vom ersten Eindruck. Also so leicht, also ich meine jetzt nicht hier so die, jetzt ist eine künstliche Welt oder sowas da, aber einfach so diese Konterpunkte mit dem sehr glatt gebügelten Zukunftsdesign plus alles zerstört auf der Erde. Und mal sehen, was daraus wird. Ich bin auf jeden Fall nicht nur durch die Vorbereitung, durch den Cast, aber mir ist wieder dann der Spaß an Tom Cruise wieder bewusster geworden und eben durch die Filme nochmal nachschauen. Und ich muss auch sagen, um das dann mal wirklich dann in Richtung Ende dann zu bringen, ich habe selten so viel Spaß bei einem Podcast gehabt wie bei dem Tom Cruise Podcast, muss ich da wirklich dann zusammenfassen, weil er einfach nicht nur das Thema eben viel Potenzial zum Reden bietet, auch manchmal kontroverses Potenzial, das hat man ja auch durch das Feedback, das Anfängliche gesehen, aber ich glaube, der Spaß, der sich uns durch Tom Cruise Filme transportiert hat, hat sich auch in den Gesprächen hier wiedergegeben und hat mir zumindest einen besseren Aussicht auf zukünftige Tom Cruise Filme gegeben. Ich meine, wir hatten ja nun mal auch eine Menge gute Zeiten mit ihm jetzt so gehabt, ja, also ob es jetzt eine Legende war, ob es ein Top Gun war, ob es ein Mission Impossible 4 war, so, das waren ja alles nette Erlebnisse, die man mitgenommen hat, so, wo man immer nicht irgendwie im Nachhinein sauer ist, dass man sich das angeguckt hat oder gedacht hat, oh, jetzt habe ich dem Scientologen wieder mein Geld in die Sachen geschmissen. Ja, genau, sein Glaube devalidiert wirklich nicht für mich die Filmerlebnisse oder mein Ansehen für ihn als Schauspieler. Und auch klar, er hat seine Fehler hier in der Erste ein bisschen selbst verliert. Er kompensiert für seine Größe ab und zu mal, aber whatever, wer macht das nicht? Ja, und ey, es haben schon so viele Leute irgendwie Panne-Aktionen gebracht. Er ist nur einer von vielen halt, ja. Er hat das Problem, dass er halt nun mal global sehr präsent ist, aber es sind auch ein Martin Scorsese nackt über den Hollywood Boulevard im Drogenrausch gelaufen und was weiß ich. Also, ja, er reiht sich da auch nur ein, so in Fauxpas, die man als Mann der Öffentlichkeit begehen kann. So. Eben, und ich verzeihe ihm zumindest einen großen Teil, umso mehr jetzt, wo ich die Filme wieder präsent habe. Ja. Ja, zumindest kann ich das für mich so vereinbaren. Ja, du hast Tom Cruise, Simon. Nein. Wie, ich hasse? Nein, du nimmst ihn anerkennt. Vor dem Podcast konnte ich ihn weniger gut leiden als jetzt. Weißt, nachdem ich Tom und ich so viel Zeit und wir auch jetzt verbracht haben, bin ich der Meinung, ja, er ist gar nicht so ein Böser. Aber sag mal, so, wie war denn eure Wahrnehmung von ihm abseits der Filme in letzter Zeit so? Also ich habe jetzt nicht viel von ihm so abseits mitbekommen. Er hat sich nach dieser Katie Holmes-Trennung, finde ich, relativ gut verhalten. Also so, eigentlich dass schon, man nicht das Gefühl hat, okay, der ist jetzt einfach, jetzt dreht er völlig am Rad. Ich glaube, vielleicht, ich habe so ein bisschen die Hoffnung auf einer persönlichen Ebene, dass er halt vielleicht an einem Punkt ist, wie in einem Film, wo er merkt, okay, fuck, eigentlich ist mir Frau und Kind doch wichtiger als der ganze andere Scheiß. Und das ist ihm nur zu gönnen, weil das ersetzt, eine Familie ersetzt keine Kirche. Nein, umgekehrt, Kirche ersetzt keine Familie. Das kann ich abschließend dazu sagen. Aber wie gesagt, ich meine, ich habe erst durch diesen Podcast, und damit bin ich wirklich bei meinem Schlusssatz auch, erst überhaupt gemerkt, wie viele fucking Filme der gemacht hat, die wirklich alle irgendwo auch einen Platz haben in der Filmografie einfach von Hollywood und Co. Und auch immer irgendwen gefeatured haben, einen Regisseur oder eine Serie oder irgendwas, was eben groß rausgekommen ist, was jemandem geholfen hat. So Erstlingswerke von Leuten, die zweiten Filme, die berühmten von irgendwelchen berühmten Regisseuren, die danach weiter Filme gemacht haben. Finde ich alles sehr schön, dass es so ist. Bis auf John Woo, der hat danach nie wieder einen guten Film gemacht. Oder nach Mission Impossible 2 kam dann noch was. Egal, anderes von Thema. Von John Woo, ja, nichts den besten, glaube ich, noch. Payback, ja, zu eben. Recht. Na, Paycheck. Ach, Paycheck war auch noch. Ja, okay, naja, aber ja, Ben Affleck halt. Das Moment, war der gab's vor Moment. Paycheck nicht noch einen? Also, Hard Target. Face-Off. Face-Off, dann Mission Impossible 2. Und mir fällt nur noch Paycheck dann ein. Das ist komischerweise genau der Peak. Ist Face-Off, ist Windtalkers. Fett? Oder? Oh, Windtalkers, ja. Windtalkers, der Windtalkers war mit Cage. Also, das war mit Cage, ja. Das war der mit Cage. Ey, ich habe Face-Off dieses Jahr gesehen, ist immer noch geil. Und ich liebe den 90s Cage. Nicolas Cage ist einer meiner Liebsten. Okay, wir halten uns fest. Der beste Tom Cruise-Film, Face-Off. Das wäre ja, jetzt wo wir bei Reizfiguren sind, ne? Also der eigentlich ein Cage-Podcast. Nee, ich also du findest nur bejahende Worte bei mir im Auge, also, wenn du mich dann anguckst. Ich meine, da wären wir ja wirklich jetzt bei der nächsten Reizfigur. Oh, das würde so viel Spaß machen. Ja, aber der hat halt wirklich einfach 1000 Filme gedreht. Ja, also da müssten wir auch filtern und ja, dürfen uns jetzt nicht so. Und zum Beispiel so Sachen jetzt wie die letzten, so Trespass und so Sachen, da muss ich nicht drüber reden, Alter. Ja, ja gut, kann man ja mal überlegen. Ich würde es gar nicht final sagen, vielleicht machen wir auch was also ganz anderes. Nach dem Mammutprojekt, Filmprojekt Tom Cruise, Cage ist, glaube ich, bombt sich auf der Liste immer weiter nach oben, ja, was bei mir dann persönlich... Bock, Alter. Ey, was war Con Air, Con Air, Mann! Con Air! Super! Ey, Con Air war meine erste DVD, sagt nichts gegen Con Air. Ich habe den so oft gesehen. Ich weiß, der ist doof, natürlich ist der doof. Nein, war meine erste DVD. Also. Ich hab den auf Blu-ray, ich hab den im Kino gesehen, die haben mich ausgelacht beim Blockbuster-Podcast, hier Ede und Wolf, wo ich gesagt habe, ey, Con Air ist super. Mann. Ey, wieder bürgen sie mich am Ende noch auf diese Stampftransportbahn. Also, das ist nun wirklich alles so blöd. Ja, er hat auch gesagt, nee, das muss ich aufheben für den Podcast. Ja, vielleicht machen wir da mal einen, aber nicht heute. Nicht heute. Aber ey, danke Daniel und danke Simon für nicht nur heute die investierte Zeit. Ich weiß, ihr habt viel von der persönlichen Zeit hier wegnehmen müssen, damit wie ich abends die Podcasts machen. Ich hätte nicht gedacht, dass der eben so lange wird, aber danke euch beiden, dass ihr euch da zusammengesetzt habt. Wie gesagt, ich hatte selten so viel Spaß bei dem Podcast wie beim Cruisemann und vielleicht können wir das ja replizieren im Jahr 2013 mit dann dem Käfigmann. Ja, den strecken wir dann auch über das ganze Jahr. Und das heute bei Nicolas Cage Folge 17. Vielleicht ein Jahr lang nur Nicolas Cage Podcast. Oder wir können auch noch einen Podcast nur über seine Schlösser reden, die er oder Dinosaurierknochen, die er sich irgendwo gekauft hat. Und Superman-Tattoos. Ja. Stimmt, ja. Der hat ein Superman-Tattoo? Ja. Superman ist doch sein Große, der hat doch dafür gelebt. Das kann ich jetzt nicht. Das vielleicht. Okay, ja, später. Ja. Oh, whatever. Genau, wir holen, sein Sohn heißt doch Kal-El, glaube ich. Ja, genau, er heißt sogar Kal-El. So, okay, ich muss eindeutig bei diesem Podcast dabei sein. Das ist wieder großes Amüsierpotenzial. Es ist großes Amüsierpotenzial. Ich war der Gregor. Ich war der Daniel. Und ich bin weiterhin der Simon. Oh. Großartig. Das letzte Wort. Und das war, kann jemand auf Kommando furzen oder so? Nee. Ach, ich blende einfach einen ein. Und das war? Ich muss mal gucken, wie lange ihr still bleibt. Ja, ich habe auch eine Minute still bleiben. Ja, gut, wenn jetzt der Plauschangriff die Musik quasi aus Fürzen basieren. Vielleicht kann der Trant das bauen. Du kannst noch mal ein paar Spencer-Gefurze noch ein bisschen benutzen. Vielleicht, stimmt. Sehr schön. Ja, das war doch ein schönes...